Ich habe jetzt echt 4 Wochen lang diesen Thomann-Warenkopf von mir hergeschoben, bis ich mich endlich durchgerungen hatte. Ah, one of us, SM7B Club. Ja, dann habe ich mir gedacht, das mache ich einfach aufs Geschäftskonto, das fällt überhaupt nicht auf. Ey, du ganz ehrlich, ich habe mir ewig gedacht, ach na, das ist so übertrieben eigentlich dafür. Kannst du mich doch noch ein bisschen, also nein, nicht mich, sondern die Lautstärke für meine Ohren. Blau, ne? Mehr. Ich bin blau, genau. Damit bist du dir sicher, dass du der Einzige sein willst, der jetzt den Lautstärke Kopfhörerregler auf Nein, Mittel Jürgen, hat. Natürlich nicht. Allmächtner. So. Oh mein Gott, das ist so viel besser jetzt. Ein Glück, dass du mich überzeugt hast. Fein. Oh, mein Gott, ist schon wieder voll aggressiv. Fein. So latent passiv-aggressiv. So wie man es gewohnt ist und so möchten wir das auch. Nee, meistens so, ist er aktiv-aggressiv. So, Der Flugmodus, wo ist denn der? Habt ihr jetzt schon gegessen eigentlich? Nein. Nee, das haben wir jetzt. Aber dann macht das doch schnell. Ja, aber es ist schon 7. Ja, aber nee, wir fangen jetzt halt an. Machen wir in der Pinkelpause oder genau. So. Genau. Das jetzt macht doch keinen Unterschied. Ich brauche jetzt gar nicht unbedingt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir essen es dann schon auch. Ich will jetzt voll nicht aufhalten, weil das jetzt schon so. Hey, esst halt schnell was. Nee, wir fangen jetzt an. Ja, gut, okay, also an mir liegt's dann. Läuft die Aufnahme schon? Ja. Was, die läuft schon wieder? Ja, na klar. Muss ich jetzt irgendwas drücken zum Synchronisieren? Nein. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sind mal wieder Putz und munter und gesund beieinander. Der Dominik, ich habe kurz überlegt, ob ich kurz und munter bin, aber... Putz und munter. Putz und munter. Ja, nach dem Tag hier im Büro bin ich nicht mehr Putz, aber munter bin ich noch. Jürgen, dein Name. Und der Philipp, hi. Ja. Ich bin ja noch live mit der Community am Schreiben. So, also diejenigen, die hier quasi im Community-Chat auf unserer 8-Terrasse mitgelesen haben, aktuell haben nur Azak und Tobi geantwortet, aber alle anderen, ich habe tatsächlich parallel geschrieben mit euch. Dann sag doch dem Azak mal einen schönen Gruß, er wird sich sehr über mein Tattoo freuen. Attila, schöner Gruß vom Jürgen, du wirst dich sehr über sein Tattoo freuen. Und ich habe im Vorgespräch nämlich den Jürgen gefragt, ob er sich entblößen möchte vor mir. Und dann hat er gemeint, nein, weil das wird nämlich ein Podcast-Thema sein und da wird der Attila sich sehr freuen. Ich habe dich nur gefragt, ob du das wirklich jetzt tun möchtest und dann bist du wieder gegangen. Ja, okay, da habe ich mal einmal mehr zu viel in dich hineininterpretiert. Aber kannst du bitte deinen Oberarm entblößen, Jürgen? Ich kann dir schon mal einen kleinen Spoiler. Also Jürgen hat ein Tattoo. Mit einem Seemann und einem Anker. Und ich sehe leider sehr wenig. Ich stehe mal auf dazu. Ja, ich kann jetzt meinen Arm nicht komplett einbringen. Also, ich sehe ein Podcast oder RSS-Feed. Der erste, generische, der es nicht als WLAN-Symbol erkennt. Vielen Dank. Ja, Symbol, darauf befindet sich eine Eichel, wie vom Kartenspiel. What? Das klingt falsch. Nein, vom Kartenspiel. Darauf befindet sich eine Eichel. Ups, das ist meine. Nein, tut mir leid. Nein, wie von einem Kartendeck. Und mehr kann ich noch nicht sehen, aber es sind doch bunte andere Dinge. Das ist jetzt Dinge auch kein großes Ding. Es ist ein Potpourri an blau-schwarzen Dingen. Es ist eine... ich wollte gerade sagen, ist das eine Kettensäge? Nein, es ist ein Welcome to Vegas Schild und ich habe es deswegen als Kettensäge gesehen, weil ich nur von unten die eine Seite, naja, guck, ich habe nur sozusagen hier die Seite, das gezackte Ende gesehen. Ich sehe, was du siehst. Ansonsten sind das Fußabdrücke oder Reifenabdrücke? Also Reifen. Schuhabdrücke. Reifen. Das war ja die eigentliche Idee, war ja hier diese Narbe in Bezug zu diesen Reifenabdrücken zu setzen, weil die ja irgendwie zusammengehören. Ah, und hier so diesen defekten Helm. Ja. Und dann ist es ein bisschen eskaliert. Ja, ich strecke mich ein bisschen über dich deswegen. Ah, und ich sehe ein stilisiertes Icon von Bouldern. Und vor allem eine Frage noch. Diese Markierungen mit dem 1,4, 10,4. Hast du ein Bauprojekt noch daheim vor? Hat sich der Tätowierer nebenher was markiert? Oder ist es eine temporäre Markierung und ist nicht Teil des Tattoos? Das möchte ich noch geheim halten. Okay. Das ist ein Mysterium. Ich bin gespannt, aber ich mach mal ein Vor allem zeige ich es endlich und dann schaut sich der Schmidt nicht einmal an. Dir zeige ich nichts mehr. Für dich lasse ich mich nochmal tätowieren. Ich bin ja übelst verkabelt hier. So, zeig mal, komm. Na, da muss ich ja aufstehen. Das ist wirklich sehr schön. Hast du das als PST? Also schau, dann zeige ich dir Mai, noch, was ich gerade gemacht Mai. Habe. Schauen Sie sich an. Also das ist wirklich... Ne, ich habe es ja gerade gemacht. Alles wie möglich. Doof fändst du das, wenn ich das 1:1 mir auch tätowieren lassen würde? Gar nicht. Das wäre so geil. Aber so tiefst persönlich verkehrt auf der anderen Seite. Ich glaube, das findest du doof. Ja. Ich bin nämlich zu einem großen, oder ich habe eine Erkenntnis gewonnen und deswegen konnte ich mich dann auch einfach tätowieren lassen. So dieses, man muss nicht das überdenken und so dieses eine Motiv, das für dich und dein Leben steht und nee. So, das braucht's gar nicht. Du kannst einfach auch ganz wild Dinge zusammenklatschen und das kommt überhaupt nicht, das schaut sich nie jemand so genau, außer jetzt mal in einer Situation, ja, weil man weiß, es ist ein neues Tattoo und ich schaue es mir jetzt ganz genau an. Was Jürgen euch sagen will, ist, dass sein Haus genauer, abbezahlt ist. Das wird nie jemand genauer. Nein. Was ich damit sagen will, ist, jetzt ist der Damm gebrochen, so, und jetzt habe ich schon Pläne. Jetzt ist auch schon egal. Jetzt habe ich schon Pläne. Ja. So. Wie viele Sessions dauert es, bis Karikaturen von uns beiden auf deinem Körper sind? Ja, ich habe wirklich mal kurz überlegt, so als Strichmännchen irgendwo, aber das wäre nee. Großartig. Es ist wirklich ein besonderer Tag heute, weil ein weiterer Wunsch von dir wurde erfüllt, ähnlich wie das Tattoo. Es kam mal wieder ein Audiokommentar rein. Oh. Ich könnte langsam mal das Beta entfernen beim Audiokommentar. Marco hätte echt kein krasseres Timing haben können, weil, wie ich gerade schon andeutete und mit der Community schon schrieb, hatten wir hier noch ein bisschen technische Schwierigkeiten und in der Zeit habe ich hier gesurft und geschaut und so und dann kommt hier Kobo, der Comment-Robot, und hat mir reingespürt, dass eben der liebe Marco einen Audiokommentar uns reingespürt hat. Wir haben es uns schon angehört. Aber wir haben jetzt keine Zeit mehr gehabt, das jetzt abzuspielen, oder? Aber Jürgen, weißt du was? Du kannst jetzt vor deinem Gerät den Knopf drücken. Warum habe ich keine Zeit, das abzuspielen? Wir können es jetzt anhören. Servus beinand. Spezi von mir hat mir auf einer Fahrt nach Italien euren Podcast vorgestellt. Ich möchte auch einen Spezi. Und hat mich seitdem total angefixt. Ich habe mir zuerst gedacht, ui, das ist echt unterhaltsam, das aber ist geil, wenn man irgendwas nebenbei macht. Meistens ertappe ich mich aber dabei, dass ich gar nichts nebenbei mache und einfach nur zuhöre. Atmen ist wichtig. Das sich Einzige, was mir wirklich ist so ein nicht Gefühl. Gefällt, ist oh, ja. euer, wie soll man es nennen, Jingle. Euer Vorspann, Abspannmelodie, weil ich Funkmusik auf den Tod nicht leiden kann. Ach so, aber, ich habe jetzt gedacht, Rolle geerbt. Gut, man kann nicht alles haben, gell? Also, macht's weiter so. Ciao. Mach mal. Vielen lieben Dank. Mensch, das war ein schön eingesprochener Kommentar. Wenn ihr auch sowas machen wollt, das-a.ch, da gibt's einen Button. Da gibt's einen Button für. Das war ein sehr schöner Dialekt. Ja, ich muss aber tatsächlich die Lanze brechen für unseren Vor- und Nachspann an dieser Stelle. Mach das doch. Ich breche hiermit. Ja, aber es ist ja, ich finde es ja nichts legitimer als ein, oh, mir gefällt es nicht so gut. Was, wieso? Ja, Geschmackssache hier einfügen. Ja, anfügen. Aber genau. Das finde ich das, man, absolut wenn man's legitim. Wenn man es reflektiert betrachtet und darüber hinwegsehen kann, wird auch, warum nicht? Ich bin ein sehr großer Fan von unserem Intro. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, ob man das immer so hören kann, ob man das immer irgendwie gut findet, aber auch nach 5 Jahren. Bin ich immer noch großer Fan. Ja, du hast es auch als Weckerton, als Klingelton. Nee, da habe ich Klaus und Klaus. Ich wollte jetzt sagen, Moment, so haben wir nicht gewettet. Ich habe zwei Sachen, die ich erwähnen möchte. Eine unsinniger als die nächste. Dann mach das doch. Erstens, ich habe mir einen Reminder gestellt, dass ich mir Lübzer Naturradler Rhabarber wünschen möchte von der Community. Okay. Fuck. Also bitte in meine Richtung. Ich weiß nicht, noch könnt ihr euch melden. Wollt ihr auch? Also es ist quasi ein Radler der Firma Lübzer, aber Rhabarber-Flavor. Ich bin halt bei Radler raus. Ja, aber Jürgen, deine Chance? Ich weiß nicht, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ah, es ist ich bin unsicher. Aber Rhabarber ist geil, aber als Radler. Also, dann bitte mindestens 2 Flaschen von dem Naturradler Rhabarber. Das ist echt kompliziert auszusprechen. Ja, danke dafür. Und der Philipp schaut mich an, als wenn ich mir gerade 3 Jungfern gewünscht hätte. ich war tatsächlich schon in Gesprächen und derjenige meinte, ich solle ihn erinnern. Und gerne dürfen wir auch mehrere dieses fantastische Radler schicken. Das ist es nur ist, lokal. Nee, es kam jetzt halt so gefühlt aus dem Nichts. Und was ich natürlich geil finde. Warte mal, bis meine zweite Sache kommt. Moment. Aber das hört jetzt in 3 Jahren jemand zum ersten Mal. Hallo Person, ich freue mich total, dass das jetzt eine erste Podcast-Folge ist. So, mach nicht schon wieder so ein Fass auf mit 3 Jahren und dann Silvester 002. Aber nein, der Punkt ist ja genau, dass jetzt in 3 Jahren Leute drauf kommen, oh geil, ich schicke jetzt dem Dominik dieses Radler und du stellst aber inzwischen fest so, nee, ist doch nicht so dein Geschmack. Und dann kriegst du in 3 Jahren jetzt wieder so ein Ding geschickt. Ja. Bis du irgendwann so einen Wandschrank hast in deiner Wohnung, der nur aus Lübser Radler. Neulich hat einer mit sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen quasi die Blumen eingefordert, die es ja im Jahr 2022 gibt und es war April. Daraufhin habe ich ihm recht klar zu verstehen gegeben, dass er massiv zu spät dran ist. Was soll ich sagen? Er hat nicht mehr geantwortet. Oh. Die zweite Sache, und die kommt jetzt erst out of nowhere. Achtung, pass auf. So, sind deine Augen bereit, verdreht zu werden? Ja. Ich bin der Meinung, dass in unserer Gesellschaft viel zu wenig das Wort Wurmfortsatz vorkommt. Und der Udo, den ihr auch kennt, der ist derselben Meinung. Wisst ihr, was welcher Udo? Der Udo Wiegärtner. Wisst ihr, was der mal gemacht hat? Der war neulich in einem Podcast zu Gast, den ich mir angehört habe. Das hat er gemacht. Also tatsächlich hier Udo Wiegärtner, agile Coaching, agile Welt. Wer den nicht kennt, der macht was der falsch. Der Erfinder der Aufwachfrage. Unter anderem, ich möchte ihn jetzt nicht beschränken auf eine Sache. Der hat in der Weihnachtszeit mal, ist er zum Lebkuchenbäcker, der quasi angeboten hat, dass du Elisen, wie heißt es, Lebkuchen? Dass du Lebkuchen quasi individualisieren kannst. Ach, Elisen. Und, ja, Elisen. Elisen-Lebkuchen. Und dann hat er. Leasing-Lebkuchen. Dinge, die es noch nicht gibt. Aber die musst du nachher am Schluss zurückgeben. Oder gegen eine kleine Gebühr übernehmen. Ja. Auf jeden Fall hat er diese Elisen-Lebkuchen von diesem Originalbäcker, also auch sehr, sehr wertig, hat er mit den Worten Wurmfortsatz und Nasenhaare versehen. Und hat sich in Nürnberg in die Innenstadt gestellt und hat die verteilt. Okay. Ist das nicht absolut fantastisch? Aber, und der Wunsch in war beide welcher, Worte. Oh nein, Entschuldigung. Von welcher es Menge? Es war Nasenhaarentferner. Es war nicht nur Nasenhaar. Habe ich die Story von dem Nasenhaarentferner schon mal erzählt? Nein, bitte. Dass ich während meiner Ausbildung mal tatsächlich von meinem Chef in den Elektromarkt geschickt wurde, um seinen Nasenhaartrimmer zurückzugeben. Nein, umzutauschen. Umzutauschen. Ja, weil sich so viel Haare drin gesammelt haben, dass das kaputt gegangen ist. Also wenn mich mal jemand fragt, was ich während meiner Ausbildung gelernt habe, das. Aber gibt es auch eine Anekdote, die du hast zum Thema Wurmfortsatz? Ich habe meinen Wurmfortsatz noch. Ich habe meinen nicht mehr. Oh, Philipp, möchtest du drüber sprechen? Er kam raus und alles okay. Schon länger her. Ich habe neulich mal gedacht, oh, das könnte tatsächlich, und dann war es aber nur ein Bauchmuskelkater. Ja. Also Udo, du siehst, wir teilen deine Meinung und wir werden alles dafür tun, dass dieses wichtige Thema quasi. Ich möchte trotzdem jetzt noch wissen, waren das jetzt genau 2 Lebkuchen, einer mit dem Wort, einer mit dem anderen? Oder war das Mengen von, er stand da tagelang in der Fußgängerzone und hat palettenweise. Ja, wir müssen ja auch schauen, dass die Leute wiederkommen. Und ich würde sagen, das finde ich bis zur nächsten Aufnahme, die tatsächlich krankheitsbedingt der spannendste Spoiler ever, in 3 Wochen schon stattfindet. Mann, ey, du setzt mich wieder unter Druck. Ja. Das ist aber ein guter Punkt, bevor der Philipp jetzt hier reingerätscht, nehme ich die Lücke, weil ich habe nämlich ein Buch geschickt bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob es eine Leihgabe ist oder ein Geschenk, das müssten wir vielleicht noch klären. Ich weiß auch nicht mehr genau von wem, entweder von Marcel oder Sebastian. Einer hat mir eins geschenkt, einer hat mir eins geschickt, wo ich nicht genau weiß, aber vielen Dank dafür. Ich bin tatsächlich schon mittendrin. Warum sind wir das mal ein bisschen später dran? Es gab ein bisschen Verschiebungen. Vor allem heißt das aber, ich habe den Jürgen noch nicht gesehen, seit er Geburtstag hatte. Alles Gute zum Geburtstag, Jürgen. Ich habe ein bisschen Angst. Danke. Gerne. Danke, das ist sehr lieb von dir. Ja. Jetzt habe ich gedacht, er steht auf und umarmt mich. Ja, ich weiß, dass du das nicht magst, aber es ist nicht das drin, was draufsteht. Nein, aber mir überhaupt, aber ein Geschenk zu machen. Ja, also, zu spät. Philipp hat Jürgen gerade einen großen Karton von einer lokalen Schnapsbrennerei überreicht. Ja, es ist aber kein Schnaps drin. Aber es ist einfach ein guter Karton für das, was drin ist. Von der Größe. Wow, ein guter Karton. Ja. Da ist ein Mann drauf. Jetzt von hier oben sieht er aus wie Bembers. Ja, es ist. Es sieht auch von hier unten aus wie Bembers. Es ist aber nicht Bembers. Bembers ist eine lokale Nürnberger Legende. Phasenöchter. Doppelbock. Ja. Alter, sieht das fies aus. Krass. Und das, also es ist eine Literflasche Bier. Das ist ja noch schwerer hier. Das ist bestimmt ein Vierfachbock. Uetzinger Metzgerbräu. Ja. Metzgerbräu kenne ich eins. Da waren wir schon mal. Ja. Ist das die legendäre Rauchpeitschen? Metzgerei? Ich denke. Uetzing? Creo que. Alter, das wäre ja der Hammer. Es ist wohl ein sehr begehrtes Paradies. Ja, so, das ist so ein Geschenkpaket vom Landbierparadies. Ne, also ich habe schon selber ausgesucht Alter, und so, ja, aber ich habe gedacht, das ist, ich hoffe, das trifft ein bisschen den Geschmack. Weil vielen ich weiß jetzt auch nicht, lieben Dank. Gerne, weil ich habe ja auch dann doch nicht so viel Ahnung von Bier, aber ich habe versucht, mich ranzutasten. Ja, also mal so ganz ehrlich, so eine Flasche Bier, ich meine, gut, das ist jetzt bei so einer Literflasche schon ein bisschen hart, aber so eine Flasche Bier kriegst du immer irgendwie runter. Das ist immer interessant, eine neue Biersorte zu probieren. Kriegst du immer irgendwie runter? Das klingt ja auch, du bist doch auch einer. Das zeugt ja auch von Genuss. Eine neue Biersorte zu probieren ist immer irgendwie, hast du immer was von. Eine neue Biersorte ist wie ein neues Leben. Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich bin tatsächlich bei diesen ganzen modernen Craft-Beer-Dingern so, bin ich dann oft so, ja, eins reicht. Aber das werde ich mit Genuss werde ich probieren und das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt. Nicht mit Genuss trinken, sondern mit, du darfst doch nicht sprechen. Ich kenne die Regeln gar nicht. Du kennst Verhext nicht, meine Güte. Ich möchte hier auch nochmal vielen Dank an Jörn sagen, der die Regeln für Verhext erfunden hat. Der das neulich auch nochmal erklärt hat, wenn du mit einer Person in einem Raum bist und beide sagen das Gleiche. Ne, also irgendeine längere Passage, okay, wie jetzt gerade das, yeah, dann darf eine zu der anderen sagen, verhext, dann darf die andere Person nicht mehr sprechen, okay, bis du ihren Namen nennst. Tut sie es doch, dann, keine Ahnung, musst du dir Getränk zahlen oder irgendwas. Verrückt. Und ich kenne es auch, ich habe jetzt aber auch gehört, dass es das nochmal irgendwie als Abwandlung gibt, dann, ich überlege gerade, wie hieß es dann, irgendwie Cola-Bier oder Cola-Chips und dann muss die andere, die Person, die halt zuerst Cola-Chips sagt, kriegt dann von der anderen Person Cola. Okay, also ich bin froh, dass ich noch am Leben bin, weil nach diesen absurden Logiken hätte es mir auch ins Gesicht schießen können jetzt. Ja, so. Aber alles in aber Ordnung. Aber jetzt kennst du es als eine Sache. Es ist verhext. Ich komme mir gerade vor, als wenn ich in irgendeiner Religion irgendwas falsch gemacht hätte, von einem Gott, an den ich nicht glaube. Ja. Ihr habt jetzt sehr weit weggeführt. Ich hätte jetzt einen super Gag gehabt, dass ich hier auch mal jetzt was zurückgebe hier sozusagen und das gar nicht mal selber machen muss, weil es ein Paket. Schreibschrift, oh mein Gott, da habe ich doch immer meine für mich Probleme. Erledigt, aber oh, wir das haben ist aber eine bekommen. Schöne Schrift. So. Von Ed Arian Tosser. Das da bin ich mir auch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Ist nicht, also, ja. Aber der Name steht unten, glaube ich, nochmal in der Opa Annendose? Ich habe keine Ahnung. Okay, also. Moin Dominik, Philipp und Jürgen. Seit Monaten lausche auch ich eurem Podcast und bin glückselig. Oh. Was für ein schönes deutsches Wort. Als Klassiker habe ich mal mit der 00-Folge angefangen. Das ist sehr vernünftig. Und lausche durch. Habe noch genug Stoff, aber ihr sorgt glücklicherweise für genug Nachschub. Danke. Als Mensch, der Qualität zu schätzen weiß, gibt es qualitativen Dank zurück. Gut ist jetzt für Dominik und Jürgen nur Pilz, aber für den Philipp eine Mate-Limo. Alles aus der hiesigen Kleinstbrauerei und handgeklöppelt. Auf dass ihr mich mit befeuchteten Kehlen weiter erheitern möget. Besten Gruß aus Hildesheim. Opa, kann ich nicht lesen. Ah, okay. Und hier ist auch Anleitung drauf. Philipp, Vorsicht, Sirup musst du verdünnen. Also das heißt, das hätte ich vielleicht vorher lesen sollen, um dich entsprechend auszustatten. Alles gut, ich mache das jetzt nicht auf, sondern zu Hause. Das ist aber eh ganz praktisch, weil da habe ich Sprudelwasser. Dann kann ich mir hier schön Mate drauf machen. Ich mache das auf, weil es ist ein Bier mit einem sehr mutigen Wortspiel. Das Bier aus der Hildesheimat. Also, es tut mir leid, dass ich deinen Namen nicht lesen kann, aber ansonsten ist es eine wirklich sehr schöne Schrift und ein wirklich sehr schön geschriebenes Pamphlet. Ja, und mit einer Wasserflasche wird eine Bierflasche. Und ein sehr schönes Paket. Oh, das hat gar nicht schön geploppt. Nee, aber da kann aber du hast noch mal eine zweite Chance. Da kann jetzt das Bier nichts für, aber reichen sie einmal durch. Jürgen, Gott im Himmel. Jürgen, mach das Ganze noch einmal. Versuch Nummer zwei. Besser. Oh, wie schön das auf meiner Hand gelandet ist. Ja. Oh ja. Ein Schmetterling. Also, warte, ich habe auch noch ein Getränk. Auf die Hildesheimat, würde ich sagen. Auf die Hildesheimat, sehr gut. Genießen Sie Handwerkskunst aus der Hildesheimer Braumanufaktur. Kellerpilz. Also, ich bin gespannt. Ja. Ja, ist hopfig. Gekühlt wäre es nochmal einen dicken besser. Ja, das wollte ich tatsächlich vorhin machen, habe es aber dann doch gemacht. Brunzwarmes Bier. Nach. Geht. Ja. Boah, Leute, wir sind mit den Vorbemerkungen gerade mal halb durch. Ja, aber Gott sei Dank wird die Folge ja auch lang. Müssen wir noch über, wie soll ich sagen? Verhütung reden? Nein, das Thema ist durch. Sie ist 6 Jahre alt. Ich überlege jetzt gerade, ob ich jemanden kenne, der 6 Jahre alt ist. Naja. Mein Sohn. Aber es ist keine Sie. Müssen wir noch über Bildung reden? Oh ja, da war doch was. Haben wir, das ist letztes Mal? War das ist ich, so lange her. Ja, keine Ahnung. Dadurch, dass wir halt nochmal, also so viel glaube ich, ist da verraten sein, dadurch, dass wir intern nochmal verschieben mussten, diesen Termin, den wir jetzt gerade haben, hätte das der Termin sein sollen, beziehungsweise ist das jetzt der Termin, wo wir über unser abgeschlossenes Spendenprojekt reden können. Juhu! Wir haben vielen lieben Dank an alle Beteiligten. Was ihr da in den Hut zusammengeworfen habt, ist super geil. In vielfacher Hinsicht immens großen Scheck. Das war sehr schön. Tatsächlich. Ich versuche mich zu erinnern, was genau passiert ist. Wir haben insgesamt 3.257, glaube ich, Euronen eingenommen und haben diese eben mit jenem absurd großen Scheck zumindest symbolisch überreicht. Warum symbolisch? Weil viele von euch direkt überwiesen haben. Und weil diese großen Schecks niemand akzeptiert? Ja. Schade eigentlich. Wenn man mal doch eine Bank findet, die alle einlöst und alle so, ja, die nimmt ja keiner an, die sind nur zum Spaß. Und dann findest du die Bank und du löst alle ein. Aber wisst ihr denn schon, was ihr dafür tun müsst? Noch? Oder habt ihr schon was getan? Also ich habe das Versprechen bekommen, dass ich Bescheid bekomme, dass was ich tun soll. Dass keine Gesetze gebrochen werden. Das leider nicht, aber ich habe noch kein Feedback, von daher, ich sitze noch so ein bisschen auf glühenden Kohlen, was es wohl sein wird. Geht mir auch so. Ich habe den edlen Spender, der mich ersteigert hat, für die lächerliche Summe von 333 Euro waren es, genau. Ich habe versucht, E-Mail-Kontakt zu ihm herzustellen, aber ich habe keine Antwort bekommen. Also ich weiß nicht. Sollst du nicht nochmal versuchen? Ja, bitte. Ja. Also bei mir sitzt der Spender mit in der Community, von daher ist der Weg nicht so weit. Was waren es bei mir, 350? Irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, ist nicht wichtig, aber coole Sache nochmal. Ist nicht noch wichtig, mal. Aber ich betone es nochmal. Aber wir müssen noch ausmachen, was es wird. Also eben, ja, auch von mir ein großes Danke in die Runde und ich möchte einen ganz besonders rausheben, weil der sich nochmal wirklich über die Maßen beteiligt hat. Das ist der liebe Attila. Also wenn wir für den auch noch unabgesprochen jetzt, aber so weit lehne ich mich jetzt einfach aus dem Fenster. Du hast dich doch extra schon für ihn tätowieren lassen. Wenn wir das, wenn wir für ihn noch, ja genau. Ich habe schon gesagt, er wird sich sehr über diese Eichel auf meinem Arm freuen, glaube ich. Ah nee, wenn wir noch irgendwas für den tun können, ich weiß nicht, vielleicht würde ich sogar den anderen beiden versuchen, Schafkopf beizubringen. Also das wird sicher schmerzhaft, aber vielleicht würde ich es tatsächlich versuchen. 66 kann ich. Schön, dass du gefragt hast. Mich hat der Christian Günd von Radio Nukular ersteigert und der hätte tatsächlich mal Interesse, mit uns eine Folge aufzunehmen. Oh. So, wir kennen ihn ja von früher. Er ist etwas, wie soll ich sagen, Heads in the Cloud bisweilen. Ob das jemals passiert? Ich habe schon mit dem Podcast aufgenommen. Ja, aber das war ja Business. Und was für ein schöner Schluss das ja auch wäre, weil wir uns ja, wie wir irgendwann festgestellt haben, dass du mich schon mal angelabert hast von der Seite, noch bevor wir uns gekannt haben, bei einem Event, wo er auch mitbeteiligt war. Das ist richtig. Seine Tournee durch Deutschland, damals im schönen Nürnberg. Da schließt sich der Kreis. The Circle of Gschmarri. Ich habe hier noch einen Punkt, etwas ernster. Wir haben uns scheinbar in der Vergangenheit irgendwann über Schwerhörigkeit lustig gemacht. Ich habe wirklich den Überblick verloren über was wirklich alles löst. Also ich wollte gerade sagen, das war persönlich nie meine Absicht. Ja, also ich meine, ich glaube, das hört man bei uns gut raus, dass es bei uns nicht darum geht, irgendwie jemanden zu dissen oder gehässig zu sein oder uns auch nur jemanden auf den Schlips zu treten. Aber es, ja, Humor funktioniert halt oft so, dass es irgendeinen gibt, den es trifft. Und wir versuchen alle gleichmäßig zu treffen, uns am allermeisten. Es geht nicht darum, einzelne Leute, einzelne Gruppen irgendwie bloßzustellen oder zu verärgern. Das ist nicht unser Ansinnen. Und wenn das passiert ist, tut es mir leid. Aber ich kann nicht versprechen, dass es nicht wieder passieren wird. Ich verspreche ganz sicher, dass es nicht wieder passieren wird. Auch leid. Nein, also da bin ich ja wirklich empfindlich, was sowas angeht, weil ich finde, dass Humor wirklich, also wenn es euch nicht passt, dann lasst es. Also das ist wirklich so, keine Ahnung, ich muss ja auch nicht. Also das sowas würde ich jemandem, der sich wirklich da die Zeit nimmt, dann dieses Feedback zu geben, dass ihn das persönlich getroffen hat, genau. Dem würde ich auch jetzt nicht trotzig begegnen, aber von der Idee her gebe ich dir recht. Also ja. Ich habe es ja nicht gelesen, ich weiß ja nicht, was passiert ist. So, das ist ja alles, was ich jetzt weiß. Und ich sage aber einfach nur so, keine Ahnung, ich, wie du schon sagst, so, ich nehme mich selber am meisten nicht ernst. Genau. Also so, ich glaube, wir treten in alle Richtungen. Wir haben ein gutes Gewissen in der Runde, das uns gerne mal einfängt, wenn wir über die Stränge schlagen. Na, aber die Rolle kann ich hier jetzt aber nicht alleinig einnehmen. Das ist auch Quatsch. Also ich kann ja nicht hier Schutzschild sein. Aber auch hier, ne? Mir geht's selber auch so. Ich spiele ja auch jetzt die Tage mal wieder Impro gespielt. Auch hier, ne? Man will nicht nach unten treten. Ich finde, es ist auch einfach viel zu leicht. Aber klar, manche Dinge im Leben können einfach irgendwie witzige Situationen ergeben oder irgendwas. Was mir persönlich wichtig ist an der Sache, ist, dass mir da niemand wirklich ernsthaft wehtut mit irgendwas. Wo ich keinen Bock drauf habe, ist halt irgendwo zu landen, wo man sagt, okay, da fühlt sich jemand wirklich persönlich verletzt und also ich glaube, das Gefährlichste, was wir tun, ist auch gar nicht der Witz an sich, nee. Weil der ist bei uns relativ klar und deutlich als solcher zu erkennen. Ich glaube, das Gefährlichste, das du tun kannst, ist etwas irgendwie zu verharmlosen oder über was hinwegzugehen, wo du dir einfach in dem Moment nicht Gedanken drüber machst. So. Und das passiert halt auch in einer 4-Stunden-Aufnahme, dass man nicht jedes Wort überdenkt, bevor man es rausbaut. Ja, aber wir sollten jetzt schon Konsequenzen daraus ziehen und einfach nicht mehr so lange aufnehmen. Ja, wir haben jetzt einfach dem Thema Zeit gegeben. Nicht mehr so lange aufnehmen und wirklich mehr Konzentration für die einzelnen Themen. Ich bin dafür, dass wir die Folgen jetzt auf 1 Stunde beschränken. Und dafür aber 4 an einem Abend aufnehmen. Aber gute Idee. Oh mein Gott. Ja. Okay, das müssen wir vielleicht doch nochmal überlegen. Ja. Aber das wäre jetzt meine Chance gewesen. Ja, nee, so läuft's nicht. Dominik, du hast deine Seele verkauft für andere Dinge. Also du kommst aus der Nummer so leicht nicht mehr raus. Ich hätte dieses Free-T-Shirt einfach niemals annehmen sollen. Die war einfach so kalt. Wollen wir noch eine Bonusfolge, die noch aussteht, ankündigen? Ich weiß gar nicht, wann die online gehen wird. Aber, Die kommt wahrscheinlich raus, bevor das hier zu hören ist. Dann ist eine besondere Bonusfolge online gegangen, vor kurzem. Wahrscheinlich, vielleicht. Vielleicht über, auch nicht. Über was? Warum? Das sage ich dir später. Das ist nämlich eine schöne Vorbereitung für das Thema heute oder eine schöne Nachbereitung. Ein Nachklapp. Es passt. Uhu. Und es ist jetzt heute ein Thema, so viel zur Einordnung vorab. Es ist heute ein Thema, das mag sehr bekannt. Das ist, ja, es mag nicht sehr, es ist sehr bekannt. Jesus Christus. Es ist ein sehr bekanntes Thema. Einer von euch beiden hat trotzdem den Namen noch nie gehört, bin ich fast sicher. Aber es passt einfach gerade so schön in die Zeit, deswegen verzeiht mir, wenn ich euch etwas erzähle, das ihr schon gehört habt. Donald J. Trump. Marco Polo. Fast. Columbus. Aber Donald Trump ist auch gut, weil da gab es ja eine großartige Dollop-Folge dazu. Ich glaube sogar einen Mehrteiler. Ja, und zuletzt gab es einen Dreiteiler über Steven Seagal. Nein, wie geil. Ey, hör dir das an, du glaubst also nicht. Doch, das ist mir bewusst, aber ich möchte es unbedingt hören. Ich hatte keine Ahnung, wie schlimm dieses Loch ist, wie finster und tief das ist. Es ist wirklich komplett absurd. Ja. Hatte ich dir übrigens schon empfohlen, hast du gar nicht drauf reagiert. Ernest Shackleton wird am 15. Februar 1874 in Kilkee, Irland geboren. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Nein. Ich glaube nicht. Zum Zeitpunkt seiner Geburt hat er eine große Schwester. Nach ihm werden noch 7 weitere Schwestern und ein Bruder folgen. Also das macht ganz schön viele Kinder. Ja. Wow. Sein Vater Henry stammt von englischen Quäkern ab. Quakern, wie sagt man auf Deutsch? Quaker? Quäker? Quäker. Quäker, sagt man auf Deutsch. Also das sind die Nachfolger von Doom spielen. Ja, und die viele Kinder machen, glaube ich. Ja. 3D-Spiele und Kinder. Geiler Lebensinhalt. Der Nachfolger von Doom war Quake und dann war Heretic, oder? Nee, Heretic war wie so eine Art Spin-Off von Raven. Wie hieß denn der Ravensoft? Das war gar nicht it selber. Aber Quake. Na, ich sag jetzt nichts. Ich kann nur falsch liegen. Mit was denn? Egal. Komm, na, jetzt musst du auf den Tisch. Komm. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob mir bewusst ist, dass Quake und Doom so aus dem gleichen Studio kommen. Also Doom 2, ne? Und da habe ich mich jetzt gerade drüber, wie mir dieser Umstand nicht bewusst sein kann. Und danach habe ich jetzt gerade in meinem Kopf gekramt und da bin ich in eine, hat sich mein Browser-Tab aufgehangen im Kopf. Dann schmeiße ich dir mal noch als Empfehlung das Buch, gibt es auch eingelesen, vor Masters of Doom. Ja, das kenne ich, das ist mir bewusst, dass es das gibt. Ja. Das habe ich tatsächlich seit Jahren auf der Liste und noch nie mich durchgerungen. Ja, musst du ja nicht. Ich habe gerade einfach mal so Bulletstorm nochmal durchgespielt, wo wir gerade bei Videospielen sind. What? Ah. Ey, das ist ein fantastisches Spiel. Das ist so vom missachtet von der Öffentlichkeit. Das ist auch heute noch Fantastisch. Das war dieses, wir drehen einfach so Action auf 300% hoch, Sache, ne? Ja, aber nicht nur das, sondern das ist, also erstens ist es ein Shooter, der einfach geil funktioniert, der hat ein schönes Tempo, Waffen fühlen sich gut an und so weiter und so weiter. Also das funktioniert alles sehr gut. Und er setzt aber halt noch so eine Mechanik drauf, dass es dich für vielfältige Tötungen belohnt. Also indem du schöne Kombinationen aus Waffen machst oder aus Gegnerschubsen und Waffen. Und also dafür belohnt sich, dass du sehr abwechslungsreich spielst. Und das ist ein großartiger Spielmechanismus. Ist es nicht auch im neueren Doom auch der Fall, dass die so ein bisschen mit Kombos jetzt arbeiten? Ja, aber das ist nett. Ich habe die alle nicht gespielt, die neueren Sachen von daher. Das ist noch viel extremer. Also okay. Nee, also bei dem neuen Dooms ist ja so, dass du halt irgendwie mehr so ein Shooter-Rätsel hast, dass du manche, also dass die Munition ausgeht, wenn du diverse Dinge nicht machst, dass die, dass du halt quasi dich nur heilen kannst, wenn du gewisse Aktionen ausführst. Genau, genau. Dass du Gegner nicht besiegen kannst, so, dass du mit reinem dumpfen Schießen eigentlich nicht mehr weiterkommst, so. Und bei hier Bulletstorm ist es ja so, dass du wirklich halt Punkte kriegst und entsprechend. Ja, aber die Punkte ist quasi, du musst dir deine Munition kaufen quasi und dafür brauchst du Punkte und du kriegst für jede neue Kombination aus, keine Ahnung, Schubsen und Schießen oder ja, in die Luft werfen und schießen. Immer wenn du eine neue Kombination entdeckt hast, kriegst du viele Punkte und wenn du die zum zweiten Mal machst, kriegst du ganz wenige. Also du bist immer gefordert, möglichst kreativ und vielseitig unterwegs zu sein. Für mich ist das ja insbesondere in Erscheinung getreten damals, weil die eine sehr kreative Demo hatten. Also was mir ein bisschen heute nicht mehr so schmeckt, das fand ich damals, aber ist mir das nicht negativ aufgefallen, aber das ist, der Humor ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. So. Der ist heute nicht mehr, heute würde man das nicht mehr so. Der ist so Fratboy-Humor. Ja, das so, ne? Ist, so. Auch die deutsche Übersetzung tut dem natürlich an der Stelle nicht gut. Ja. Aber egal, also das Spiel, alle Sequenzen einfach überspringen und spielen funktioniert hervorragend. Weil die hat noch diese beknackte Demo, wo man dann eigentlich wie eine Art Parodiespiel gespielt hat, das sich dann anfühlen sollte wie, so sind andere Spiele, wo dann irgendwie Gegner auf dich zulaufen und dann so mit Voice-Samples wie, I am an enemy, I will shoot. Mann, irgendwie so, weiß ich gar nicht mehr. So ein super langweiliges Spiel wird, was dann so auch super monoton ist. Und du die ganze Zeit aber so Geräusche kriegst mit, ja, jetzt kriegst du ein Rank up und super gemacht und es ist halt alles super langweilig. Und ganz am Schluss ist so ein, ja, irgendwie, das ist doch Mist und irgendwie hier, jetzt kommt Bulletstorm. Ja, passt gut. Die haben dann auch Gears of War gemacht. Also nicht die geraden Teile, sondern Judgment, glaube ich. Die haben da irgendwo ihre Finger mit drin gehabt, das stimmt. Die Consoleros. Ja, aber ich meine, da war auch Epic irgendwie im Hintergrund, glaube ich, mit beteiligt. Also das merkst du dem Ding auch an, das funktioniert einfach technisch geil. Mhm. Egal, darum soll es hier gar nicht gehen. Ach so, ja. Aber um Quake. Henry, also der Vater von Ernest, wollte sich eigentlich freiwillig für die britische Armee melden, aber wird aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt und dann wird er halt Farmer. Die Mutter stammt aus der Fitzmaurice-Familie, was ich nur erwähne, um einmal den Namen Maurice untergebracht zu haben. No. Im Jahr 1818, Ernest ist gerade 6 Jahre alt, wirft der Papa seinen Job als Bauer hin. Und Elektroingenieur? Nee. ein Medizinstudium fängt er an. Am Trinity College in Dublin. Ja. Das kommt wirklich. Ja. Es ist interessant. Der Umstand, den fand ich auch erzählenswert. Kurze Frage, war damals eigentlich Medizinstudium noch nicht so dieses, mit dem 1818, ja gut, da war es schon auch ein bisschen entwickelter wahrscheinlich, aber wir sind jetzt nicht mehr in den Zeiten, wo das wirklich eine Metzgerslehre war. Naja. Aber man fragt sich, wie er es finanziert, so. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also wie du vom Bauer upgradest auf ein Medizinstudium, dass du irgendwie durchführst, ich weiß es nicht. Und vor allem zieht die Familie auch noch um dann, also nach London und dann nochmal irgendwie in den Londoner Vorort, weil er da als frisch gebackener Arzt dann einfach bessere Jobaussichten hat. Also sich auch das noch zu leisten mit, was haben wir vorhin gesagt, 14 Kindern oder so, komplett absurd. Wie viel von den Kindern kommen durch? Das weiß ich nicht. Die Familie spielt keine so große Rolle in der Geschichte. Ernest ist ein Bücherwurm, der sich in der Schule oft langweilt. Trotzdem wird er 5. Bester seiner Klasse dann beim Schulabschluss und ich glaube, er verkürzt sogar. Und er wird in der Zeit oft als rastlos beschrieben und das hat man ihm auch angesehen. Unterfordert. Ja, danach klingt es ziemlich. Er erhält dann die Erlaubnis, dass er schon mit 16 Jahren der Navy beitreten darf. Der Glückliche. Wo er als Matrose auf einem Schulungsschiff. Also Moment, der macht gerade eine Medizinausbildung. Nein. Ich habe über den Vater geredet, der macht dieses Medizinstudium. Ja. jetzt rede ich über den Sohn, um den es eigentlich geht. Ah, okay, sorry, das habe ich jetzt falsch geparst. Der wird Matrose auf so einem Schulungsschiff, wo er mehr oder weniger dann halt so eine Lehre macht zum Matrosen, was auch wieder sehr gut zu unserer Bonusfolge passt, kleiner Spoiler. Soll ich wissen, was für eine Bonusfolge das ist? Ja, du warst dabei. Was? Aber kannst du mir ein Stichwort geben? Es kam ein sehr großes Buch vor. Es ging um Schiffe. Wir hatten einen Gast. So. Ah ja, stimmt. Das hatte ich verdrängt. Ach, Dominik kommt aus dem Wurmloch wieder raus. Zum Glück geht es nicht nur mir so. 4 Jahre lang segelte er auf diese Weise um die Welt, wird im August 1894 zum zweiten Mat ernannt und nimmt eine Position als dritter Offizier auf einem Dampfschiff der Welshshire Line an. 2 Jahre später wird er zum ersten Mat ernannt, nochmal 2 Jahre später wird er zum ausgezeichneten Master Mariner, was ihm erlaubt, britische Schiffe als Kapitän um die ganze Welt zu führen. Ist es ein einziger Ausdruck, ausgezeichneter Master Mariner? Weil das ist mein neuer Lieblingstitel. Master Mariner, ich meine, das ist im Englischen, die haben es nicht so mit diesen... Aber dieses ausgezeichnet ist nicht quasi Nein, das ist Teil des Teil, Titels. Das okay, schade. Aber jetzt ist er ja schon 24, die aber Jahre rennen dahin. Die rennen dahin, aber er macht ziemlich Karriere. Offensichtlich. Er wechselt. Wir sind schon wieder zu alt für die Story vom Mariner's Revenge Song. Er wechselt, da muss ich drüber nachdenken, das sagt mir, ich mach Lieblingsband, ab. Egal. Er wechselt noch ein paar Mal den Arbeitgeber und das Schiff und steigt auch im Rang noch irgendwie ein paar Mal auf. Aber und stirbt schließlich im Alter von 80 Jahren. Glücklich und zufrieden. Würdest du dir wünschen, Armen seiner Frau. Aber er lebt noch eine Weile. Länger als dir lieb ist. Und er fällt aber immer auch auf, immer wieder mit seinem extravaganten Charakter. Damit eckt er dann auch gelegentlich mal an. Also, was ist er denn, was hat er denn? Ja, das, da gehen wir jetzt auch nicht so, also es ist jetzt nicht übertrieben schlimm. Wir hatten schon extravagantere Charaktere, die auch Schiffe zumindest besucht haben, aber ganz so schlimm wird es nicht. Aber er ist jetzt nicht der Konformist, will ich damit sagen. Ich muss jetzt an Steven Seagal denken und dann wiederum habe ich an den Film gedacht, wo er diesen Koch spielt. Er spielt in mehreren Filmen doch irgendwie immer nur den Koch. Ja, und er ist dann halt der Koch, der Einzige ist, der jetzt dann noch die Invasion aufhalten kann. Ich kriege diese Bilder von dieser Kampfkunstvorführung nicht mehr aus meinem Kopf. Immer wenn ich Steven Seagal höre, sehe ich ihn, wie er so quasi mit einer Handgelenkdrehung Leute irgendwie einmal sich überschlagen lässt. Und das ist ja, der hat es echt absurd drauf. Also das Ding ist, dass der sowas von langsam und bedacht und einfach träge ist dieser Tage. Aber ich glaube nicht, also das ist so ein typischer Fall von der Weisheit genau, was er tut. Ich glaube, dass der dich sehr schnell auf die Matte bringt. Verteidigst du den gerade ernsthaft? Steven, hallo? Hör dir mal diese Podcast-Folge an. Ich weiß, dass er ein schlimmer Finger ist. Er ist nicht einfach nur ein schlimmer Finger. Es ist viel schlimmer. Selbst wenn du weißt, wie schlimm es ist noch viel schlimmer. Okay. Sein Bruder Francis, oder Frank, ich bin mir nicht ganz sicher, also nicht von Steven, sondern von... Also Fran. Wird im Jahr 1907 übrigens zu zweifelhaftem Ruhm gelangen. Ihm wird nachgesagt werden, die irischen Kronjuwelen gestohlen zu haben. Was? Ich wusste gar nicht, dass es irische Kronjuwelen gibt, aber gibt es ja offensichtlich auch nicht mehr. Offiziell ist der Fall ungeklärt, aber man erzählt sich auf Wikipedia, dass... Aber die sind auch, erzählt sich auf Wikipedia? Aber die sind nie wieder aufgetaucht, oder was? Die sind nicht wieder aufgetaucht. Nein, echt jetzt? Nee, der Fall ist ungeklärt. Das ist ja krass. Der Fall der irischen Kronjuwelen. Also, wenn du heute im Jahr 2022 die irischen Kronjuwelen wieder findest und nach Irland zurückbringst, was glaubst du, kannst du den Rest deines Lebens kannst du ja saufen in Irland. Meinst du, die werden dich zum König ernennen? Nein, aber ich glaube, dass du in jedem Pub gern gesehen bist. Ja, könnte sein. Ich bin mir nicht sicher, ob in jedem, aber könnte sein. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, kommt auch sehr darauf an, in welchem Irland du es abgibst. In dem neben England. Kann ich dieses Chirpen bitte hier auf meinen neuen, auf meinen neuen Dings haben? Ja. Da möchte ich mir ein Bild vom Sean dann jetzt auf dem Das Stream würde mir sehr helfen. Ja. 1901 begleitet Ernest Shackleton die British National Arctic Expedition von Robert F. Scott, ich weiß nicht, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, an Bord der Discovery. Nicht zu verwechseln mit der Scottish National Arctic Expedition. Ich habe jetzt gedacht, mit der Discovery, die Weltall baumelt. Danke, nicht zu verwechseln. Nein, nein. Also es gibt eine British National Arctic Expedition und eine Scottish National Arctic Expedition. Ja, das sollte euch bewusst sein. Aber Scott hat man, glaube ich, gehört. Sie hatten etwas Pech mit den Hunden. denen das Futter schlecht wurde, also auf dieser Expedition. Und es starben dann 22 Hunde. Und die menschlichen Forscher auf dieser Expedition erkrankten zwischenzeitlich an Schneeblindheit, an Skorbut, an Frostbeulen und schafften es aber trotzdem bis auf 745 Meilen vor den Südpol. Und kein einziges Mal unsere Krankheit, die sonst immer vorbeikommt. Nee, taucht heute nicht auf. Wie viele Meilen? Keine Tuberkulose. Ja, knapp 750 Meilen vom Südpol. Das klingt nicht sehr spektakulär. Rekord in der Zeit. Also wir sind, was habe ich gesagt, 1901? Okay. Da sind die Pole noch, wie soll ich sagen? Nicht offen. Unberührt. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob der Nordpol, der, ich glaube, den Nordpol hat man schon bis dahin. Aber der Südpol nicht. Das ist trotzdem nah. Das ist ja, wahrscheinlich nah. Hast du recht. Ich finde es echt krass, dass es einfach noch nicht so lange her ist, dass da erstmalig ein Mensch war. Ja, das Gefühl wird heute, glaube ich, noch öfter kommen. Shackleton erklärt später, dass er zusammengebrochen ist auf dieser Reise und nicht mehr länger seinen Beitrag leisten konnte. Also, dass er halt, was natürlich auf so einer Expedition, wo es irgendwie wirklich spitz auf knapp ist, eher schlecht ist. Aber er widerspricht den Erzählungen von Scott, dass sie ihn mit dem Schlitten ziehen mussten. Also immerhin. Ganz so schlimm war es nicht. So wir haben ihn geschoben, ne? Nicht gezogen. Ja, und sie kommen sich aber darüber so ein bisschen in die Haare. Also es ist so ein Streit, der dann so auch in der Öffentlichkeit rumwabert. Und Scott und Shackleton sind sich danach nicht mehr grün. So, die versuchen zwar immer so ihr Gesicht zu wahren, und aber sie kommen nicht mehr miteinander klar. Und das ist für Ernest tatsächlich, also für unseren Shackleton, eine große Motivation in allem, was er jetzt in Zukunft tun wird. Er möchte unbedingt diesen Scott übertrumpfen. Das ist einer seiner innersten Wünsche. Also typisches Alpha-Männer-Gehabe. Ganz typisch. Okay. Naja. Er kauft der Twitter. Kurze Zeit nach der Expedition heiratet Ernest eine Emily Dorman, die Tochter eines wohlhabenden Anwalts. Und der vertritt aber nur Egel. Ja, und jetzt, wo er quasi Eis geleckt hat, also am Pol, gibt ihm diese irgendwie die finanzielle Freiheit, dass er jetzt nicht arbeiten muss, sondern dass er sich überlegen kann, auf neue Expeditionen zu fahren. Okay, lässt sich aushalten. Aber ja, das ist tatsächlich so ein zwiespältiges Gefühl, glaube ich. Denn er ist traditionell erzogen, ja, von seinen Quäkern. Und er hat eigentlich den Anspruch, dass er seine Frau finanziell versorgen kann. Da die aber finanziell so gut situiert ist, ne, muss er natürlich einen Wahnsinn an Kohle heimfahren, damit es überhaupt einen Unterschied macht für sie. Ne? Und dann sagt er sich, er lässt gleich. Nee, aber er überlegt sich, hey, wie und mit was kann ich jetzt überhaupt so viel Geld versorgen? Und er hat wirklich er hat tausend Ideen dafür, aber keine gut. Die wichtigste ist für ihn eigentlich, er möchte mehr oder weniger die Arktis erobern. Ja? Yeah. Und das ist für ihn das Synonym für Wohlstand und finanzielle Sicherheit. Kaufen Sie Speiseeis, original vom Südpol. Ja, der Ruhm, der genau, er möchte sich in die Geschichtsbücher einschreiben. Ja, aber dem schnöden Mammon eigentlich entkommen. Ja, andersrum, glaube ich. Kapital daraus schlagen. Das versuche ich gerade zu erklären, weil es wirklich ein bisschen schwierig, aber er hat eine ganz starke finanzielle Motivation an der Stelle. Also das ist jetzt, nicht, dass ich es ihm jetzt so hart unterstellen will, aber so ein bisschen wie so diese von Red Bull gesponserten verrückten Weltrekorde, wo auch klar ist, die Leute, die das machen das jetzt, weil es halt ein krasser Rekord ist und weil sie halt einfach fett gesponsert werden. Also ich meine, es sind zwei Dinge. Nur, dass Dinge es jetzt andersrum ist sozusagen, dass er erst jetzt was crazy macht, um dann zu sagen. Also er will, es lässt sich zusammendampfen auf, er will besser sein als Scott, ja, und er will so viel Geld verdienen wie seine Frau. Ja. So. Also, gute Kombi. Gute Kombi. Er arbeitet auch eine Weile so ganz klassisch irgendwie als Berater, ja, weil er war ja schon auf so einer Expedition und er berät jetzt dann andere Expeditionen und Rettungsmissionen. Er arbeitet als Redakteur, er versucht sich sogar als Spekulant und als Politiker, also er tritt für irgendein Amt an, wo er aber dann nicht gewählt wird. Er plant eine Zigarrenproduktion, yes. Er plant eine Taxiflotte, er macht irgendwas mit Bergbau in Bulgarien. Und er denkt darüber nach, Grabungen nach einem Schatz zu finanzieren oder zu organisieren. Das ist ein Indie-Film, Bergbau in Bulgarien. Ach so, also, ich habe jetzt eher gedacht, so sein Leben jetzt gerade könnte er so einen Wes Anderson-Film auch geben. Aber ich habe wirklich sämtliche Wes Anderson-Filme erst jüngst wieder geschaut, die sind alle so gut. Ja, Also er ist ein umtriebiger Mensch, ein kreativer Mensch, aber er ist tatsächlich, umtriebig ist schön, weil er ist tatsächlich sehr getrieben, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Er möchte es zu was bringen. 1907 führt Shackleton selbst die Nimrod-Expedition zum Südpol an. Er und drei seiner Begleiter schaffen es. Was heißt denn Nimrod? Weil Nimrod ist nämlich auch ein Album von Green Day. Das Schiff, glaube ich, hieß so. Also diese Expeditionen werden sehr häufig nach dem Schiff benannt. Aber das ist, glaube ich, auch ein Name nochmal, weil sonst wird das Album von Green Day ja nicht weiter. Das mag sein, aber ich, an der Stelle hieß, glaube ich, einfach ihr Schiff Nimrod. Okay. Er und seine drei Begleiter schafften es bis 97 Meilen vor den Pol. Das ist deutlich, ist das deutlich näher dran, tatsächlich. Ja. Dann gehen ihnen so langsam die Nahrungsmittel zur Neige, was, glaube ich, echt krass ist, wenn du 97 Meilen vor deinem Ziel feststellst, dass du umkehren musst. Hä, aber dann hast du ja erst recht keine Nahrungsmittel mehr. Also ja, ein bisschen was hatten sie noch, aber wie du schon erkennst, die Heimreise ist ein Wettlauf mit dem Tod. Cool. Lexikon sagt, Nimrod, der Name, biblischer Städtebauer und großer Jäger. Nimrod, im amerikanischen Slang aber auch Idiot. Ah ja. Ah, Idiot. Okay, es war die Idioten-Expedition zum Südpol. Ich glaube eher, dass sie den Städtebauer als Namen genommen haben. Warum haben wir nur Eiscreme als Verpflegung dabei? Naja, also. Jetzt hätte ich gerne den Jingle vom Eiscremewagen in den Hintergrund reinkommen. Im Übrigen, sehr witzig, dass wir das kürzlich hatten. Ich habe nämlich einen längeren Artikel gelesen darüber, dass es ein klassisches Musikstück gibt. Das kennst du vielleicht, wenn du die alten King's Quest-Spiele gespielt hast oder auch natürlich. Space Quest. Selbstverständlich. Kommt doch, eins von beiden hat ja jeder gespielt. Da kommt doch Space, da kommt doch, wie heißt das? Ich kann's dir, der heißt das Space Ahnung. Chicken, nee, man, Astro Chicken kommt vor als Minispiel da drin. Und da kommt immer eine Melodie vor, wo ich mir gedacht habe, ja, die ist ja lustig. Was ist das? Und die heißt Turkey in the Straw, ist die Original-Lied. Und das ist ein klassisches Musikstück. Moment, das ist jetzt, Moment. Als wenn das nicht jeder eh wüsste. Nein, ist jetzt Sekunde. Und das ist wohl das Lied schlechthin, das in den USA gespielt wird von Eiscremewagen. Jetzt ist das Problem, dass das Lied sehr vorbelastet ist, weil das irgendwann zu sehr großem Erfolg gekommen ist mit einem, also man kann es nicht anders sagen, aber einfach einem hart rassistischen Kontext, weil das wird halt in so diesen Minstrel, oder wie heißt das, diesen Shows vorgeführt, wo Leute halt Blackfacing betrieben haben. Aha. Und dann auch einen echt hart rassistischen Text draufgeschrieben. Und deswegen haben mir jetzt mal Leute gesagt, so ein, wäre doch eigentlich cool, wenn die was anderes machen, anders abspielen würden. Und da hat sich ein sehr berühmter Musiker hingesetzt und hat ein neues Lied komponiert. Okay. Ja. Also das, okay, ich verstehe. Ja. Haben wir eigentlich schon thematisiert, dass Monkey Island 3 angekündigt wurde? Naja, 3B sozusagen. Also es gibt ja Monkey Island 3, aber das ist jetzt nicht mehr Kanon anscheinend, weil Ron Gilbert jetzt ja. Ich habe mit meinen Kids mal eine halbe Stunde in das Remake von Day of the Tentacle reingespielt neulich. Ja, sie haben nicht alles verstanden, aber sie waren zumindest ein bisschen interessiert. Was kann man heutzutage schon mehr erwarten? Ja, das stimmt. Man konkurriert ja mit TikTok. Na, zum Glück noch nicht. Du musst einfach dancen bei allem. Zum Glück noch nicht. Ja, der Jürgen vor allem. Also, wir sind immer noch während des Wettlaufs mit dem Tod. Aber sie sind jetzt echt schon unter 100 Meilen dran. Ja, so. Aber sie laufen jetzt in die andere Richtung, wie du vielleicht mit gekriegt hast. Falsch abgebogen. Im Wettkampf mit dem Tod. Der Tod. Mhm. Mit dem Tod. Also, sie überleben ganz knapp, obwohl alle sie als Helden mehr oder weniger versagt haben. Ja. Nee, falsch. Der Satz, so ergibt er keinen Sinn. Sie haben versagt und überleben und kehren trotzdem als Helden nach England zurück. So, kurze so Frage. So ergibt er Sinn. Warum ist es nie passiert oder ist es nicht dokumentiert, dass wir einfach behauptet hätten, sie wären dort gewesen? Ja, weil das ja Briten sind. Ich glaube, solche Dinge sind auch in der Geschichte der Expeditionen passiert, aber die waren ehrbare. Ich habe eine andere Theorie in die Richtung. Wenn du einfach so viele Leute hast, wie es bei so einer Expedition braucht, hast du immer irgendjemand, der nicht die Klappe hält. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sehr viele von diesen ganzen Verschwörungsmythen und Erzählungen für mich einfach so ein, ja, da müssten einfach so und so viele Leute die Klappe halten. Nein, das macht doch keiner. Ja, das stimmt. Aber ich meine, die waren dann am Ende zu dritt. Also ich meine, das hätte man schon irgendwie. Zu dritt? Ja, ich glaube so diese eine Trupp, der da, ja, das waren glaube ich drei. Okay. Ich habe gerade ultra. Nee, vier. Er und drei seiner Begleiter. Ultra vier. Erinnerung an Flashback an Mountain of Madness von Lovecraft. Habt ihr das gelesen oder Nein. den? Ich lese da zurzeit, also es gibt einen Manga-Artist, der quasi diese klassischen Lovecraft-Geschichten in Manga-Form umsetzt. Da gibt es mehrere, glaube ich. Ja, aber, okay, gut. Ich kenne nur einen, ich weiß nicht, wie er heißt. Okay. Und er ist extrem wertig gemacht und da gibt es unter anderem hier diesen Klassiker Mountain of Madness. Mhm. Und also, es ist ja jetzt kein, das ist ja ein Werk, was man kennt und ist sicher kein Spoiler. Das ist so ein bisschen das, dass sie halt bei einer Expedition halt dann diese uralte Stadt entdecken, die ja von den quasi... Großen Alten. Ja, letztendlich, ja, aber es ist ja wesentlich komplexer. Und wie sie dann wegfliegen, schaut der eine nochmal zurück und sieht eben einen von diesen großen Alten, den man aber im Manga nicht sieht. Also man merkt, und in der Geschichte wird er, glaube ich, auch gar nicht großartig beschrieben, wie er aussieht. Und allein der Anblick lässt ihn durchdrehen. Also das heißt, quasi der man für sein sieht Leben nur, dass er was sieht. Genau, so ungefähr. In dem Das ist halt total Manga. Dieses eigene Fantasiebeflügeln von Lovecraft, dass du halt, dass er komplett durchdreht, nur weil er dieses Wesen halt gesehen hat. So. Und das finde ich sehr, sehr spannend. So. Und ungefähr so verstehen wir das. Die Assoziation zu verstehen. Ja, wenn die zu dritt, also der kommt ja auch lebend zurück von der Expedition. Ja. Und die kommen jetzt auch lebend zurück aus der Expedition. Also sie kommen lebend zurück. Das ist die, der Zusammenhang. Sie müssen allerdings, und jetzt müsst ihr stark sein, sie müssen allerdings einige Kisten Whisky zurücklassen. Ja, von mir aus. Die gehen ja nicht kaputt. Stimmt. Die werden nämlich 2010 geborgen und tatsächlich ist das irgendwie eine coole Geschichte, weil eigentlich war das Whisky aus einer Destille, aus der man dann geglaubt hat, das Rezept verloren zu haben. Also über die Zeit ging später das Rezept verloren. Und jetzt haben sie diesen Whisky aus der Arktis dann 2010 geborgen und haben daraus das Rezept rekonstruiert. Verrückt, oder? Wert einer Flasche $200,000. Okay. Ein guter Freund von mir hat gerade sein zweites Kind gekriegt. Der ist großer Whisky-Fan. Ich glaube, das wäre ein vernünftiges Geschenk. Kannst du mal... Ich habe jetzt gerade gedacht, es wäre ein... Du könntest Kind dagegen tauschen, oder? Kannst du mal ein Kind oder vielleicht eine Niere oder so... Ich glaube nicht, dass meine Niere so viel wert ist. Das glaube ich auch nicht. Wobei ich habe mich neulich durchchecken lassen und meine Ärztin hat mir im Türrahmen gesagt, dass ich stolz auf mich ist, weil meine Werte so gut sind. Und dann habe ich mir wusste ich nicht so ganz, was ich hier sagen soll. Vorführung fast weit. Eine sehr, sehr komische Situation, was ich da noch erleben darf. Etwas so ein Flirt-Ding. Ihre Leberwerte sind aber richtig gut. Hm. Mein Cholesterin ist anscheinend so gut, das höre ich ständig. Also immer, wenn jemand mein Cholesterin checkt. So hoch? So, das hörst du ständig? Nein, so niedrig. Okay. So, ich habe ein Arzt hat mir mal gesagt, ich könnte eine Schäuferler-Diät machen, so gut wie mein Cholesterin. Ja. Dann hast du, würde ich mal sagen, in der Genetik, in die Richtung, mal ordentlich Jackpot. Das ist richtig, weil an der Ernährung kann es nicht liegen. Ihr müsst jetzt sehen, wie Dominik jetzt gerade im Sofa aussehen lädt. Vor allem, ich wollte gerade sagen, versucht seinen Bauch gerade noch so zu verstecken unter dem Pulli. Ja, vor allem Dominik, Jürgen sitzt schon gerade da, ich sitze ordentlich gerade da. Dominik hat eher... Halt. Nein, alles gut, aber das ist eher gerade so... Diese Couch, die verschluckt Menschen. Das ist eher so Aggregatzustand, geht langsam in flüssig über. Ernest wird kurze Zeit später vom König geadelt. Vom König. Also für die Sache mit dem Polen, nicht er für die. Er ist ein königlicher Versager. Nicht für die Sache mit dem Whisky. Der König. Naja, das ist schon bemerkenswert, ne? Weil er fühlt sich als Versager, ja. Er empfindet es als Scheitern, aber er kehrt nach Hause als großer Held, weil er hat es weitergebracht als je jemand zuvor. Und das ist eine riesen, also ich meine, wir hatten ja das schon öfter, ne? Es gibt so diese große Zeit der Entdecker, ja, wo sowas halt irgendwie die Menschheit gerade drauf schaut, den größten Berg, den kältesten Punkt, keine Ahnung, den nördlichsten Nerd. Thanks, buddy. Ja, also das ist genau in dieser Zeit. Shackleton schreibt auch ein Buch danach. Er geht auf Vortragsreisen, er sonnt sich in seinem Ruhm. Er lernt sogar extra Deutsch für seine Vorträge, auf die er reist. Stackenblocke. Bemerkenswert. Ich bin ein Versager. Aber seine Gedanken kreisen weiter um den Südpol und es wird nicht besser als, oh nein, ich habe vorhin Quatsch erzählt. Der Nordpol wird 1909 zum ersten Mal erreicht. Und damit ist jetzt eines der letzten großen Ziele gefallen. Ja. So, es gibt jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Es gibt noch den größten Berg und es gibt noch den südlichsten Südpol. Aber der Nordpol ist der einzige Südpol. Ja. Der Nordpol ist gefallen. Und es wird auch nicht besser als 1911, 1912 Scott und Amundsen um die Wette zum Südpol laufen. Weil dann fällt er nämlich. Ne? Mhm. Und wir wissen, wie es ausgeht. Amundsen erreicht als erster Mensch den Pol. Einen Monat vor Scott, der dann auf der Heimreise auch noch den Tod findet. Das ist schon bitter. Was schon doppelt bitter ist. Ja, für den Scott halt. Ja, für den schon. Boah, für den schon. Soll heißen, Polarexpeditionen sind gerade voll im Trend. Die beiden großen Ziele sind gefallen und es gibt jetzt eigentlich nur noch eine wirklich krasse Herausforderung. Also mal von den Bergen abgesehen, weil Berge sind, das, da musste ein anderer Typ Mensch Marianne sein. Marianne Graben tauchen. Da musste ein anderer Typ Mensch sein, glaube ich. Ich würde so gern so einen billigen Jugendwitz jetzt machen. Was man noch besteigen könnte, so deine Mutter. Boah, ich fühle mich über die Maske getroffen. In dem Moment hören wir jetzt mal mit dem Podcast auf. Ich glaube, Folge 60 und das Niveau, jetzt haben wir alles geschafft. Na, aber jetzt mal einen ernsthaften, was könnte denn jetzt noch krass sein? Was könnte man denn jetzt ich noch? Ich sag ja, der Marianengraben. Ja, aber das war doch kein ernster Tipp jetzt. Die Titanic. Die sinkt erst noch. Ich bringe einmal. Aber es ist so nah ein, dran. Naja, also wir aber sind 1912. Tatsächlich so ein Weltumrundung mit Segeln oder ein einmal über den Atlantik in einem Einbaum oder so Krams. Ja, kommt alles noch. Die Titanic, das ein ehemaliger Kollege von uns hat die neulich irgendwie aufgebaut und hat ein Foto irgendwo auf einem, ich glaube Facebook oder so gepostet. Das ist das Lego-Set. Das hat den kompletten Esstisch belegt und er hat gesagt, das waren irgendwie, ich glaube, 46 Päckchen und er hat 40 Stunden aufgebaut. Das ist doch vollkommen absurd. Also ich habe es ja schon mal gesagt, aber die einzigen Lego-Sets, die mich reizen würden, sind diese AT-AT und diese Supersternzerstörer oder Sternzerstörer, so, die jeweils irgendwie knapp 1000 Euro kosten und halt irgendwie auch viel zu groß sind für meine Wohnung. Also ich weiß noch nicht, was das Lego-Set von der Titanic kostet, aber ist bestimmt auch in der Liga. Was heißt reizen? Es gibt ein paar, das war mir gar nicht so klar, bevor ich im Legoland mal wirklich ausgiebig in diesem Shop rumflaniert bin. Es gibt ja so Kunstwerke und so mit Lego, Mona Lisa und keine Ahnung. Es gibt Adidas-Schuhe unterdessen. Ja, da habe ich sogar einen aus Lego. Ja, stimmt. Am 11. Mai habe ich Geburtstag. Lego muss es aber nicht sein. Dankeschön. Danke, ciao. Also, die einzig wirklich noch krasse Herausforderung ist nicht, die Titanic in Lego aufzubauen, sondern die Durchquerung des antarktischen Kontinents. Oh, okay. Also, jetzt vergleichsweise unspektakulär. Ich würde sagen, eigentlich haben wir doch jetzt ein bisschen die Parallele zu unserer Australien-Durchquerung, aber in kalt. Ja. Sehr kalt. Ja, und diese Durchquerung ist natürlich echt schon nochmal, also wenn du schon ultra hart kämpfen musst, um zu diesem Pol zu gelangen. Und dann den Weg wieder zurück, wo du dir ja aber vielleicht unterwegs irgendwie Zeug ablegen kannst zum Essen und den Weg schon kennst und so weiter. Dann da noch irgendwie komplett durchzulaufen, ist schon nochmal, wenn man es sich wirklich mal lang überlegt. Von wie vielen Kilometern schon nochmal hart. Das kann ich dir vielleicht später beantworten. Alles klar. Übrigens, der Begriff Arktis leitet sich ab vom griechischen Wort für Bär. Ernsthaft? Ja. Das ist super, um sich das zu merken. Und das passt gut, weil nämlich dort gibt es ja Eisbären. Jetzt muss ich schauen, dass ich es nicht falsch erzähle. In der Arktis gibt es Eisbären. Deswegen heißt es aber nicht Bär, sondern weil in der Antike die Arktis unter dem großen Bär, dem Standbild, stand. Und der Antarktis ist dann nur gegenüber der Arktis quasi. Okay. Aber wenn man weiß, dass Arktis Bär hat, kann man sich das irgendwie halbwegs merken, finde ich. Dass da gibt es die Eisbären und in der Antarktis nicht. Okay. Naja, egal. Mir hat es geholfen. Nee, das hilft tatsächlich. Also ich werde es schnell vergessen haben, aber... Du wirst morgen nicht mehr wissen, dass wir heute aufgenommen haben, wahrscheinlich. Also ich habe an diese Bonusfolge, hatte ich mich wirklich nicht mehr erinnert. Shackleton will es jetzt wissen. Also er plant jetzt genau diese große Herausforderung. Er will sich verwirklichen, er will sich einen Namen machen, er will sich in die Geschichtsbücher eintragen. Er will die Imperial Transantarctic Expedition, also eine Überlanddurchquerung des antarktischen Kontinents von West nach Ost. Kurze Frage. Wenn du losfährst, beziehungsweise losmarschierst, dann landest du ja irgendwo mit dem Schiff an. Ja. Und dann gehst du los, läuft da gehst Zeit. Hin und dann kommst du wieder zurück zum Schiff. Nein. Sondern? Wenn du von West nach Ost durchgehst. Ja. Bei der Erreichung des Pols. Aber wie tust du das, wenn du durchgehst? Das erklärt dir mein nächster Absatz. Fährt dann für dich einer schon mal sein rum? Sein Plan ist sehr gewieft. Du hast einen oder sehr guten Gedanken. Oder ihr nimmt das Boot mit. Nein. Das wäre echt hart, so Fitzgeraldo-mäßig durch die komplette Antarktis. Haben sie jetzt bei, das haben sie tatsächlich die Idee bei Vikings. Ich gucke gerade Vikings, da haben sie die Idee geklaut. Da greifen sie gerade Paris an, die Wikinger. Und weil Paris, also eine ganz komplizierte Geschichte. Haben sie ein Boot, da haben sie ein Boot dabei. Ja, naja, die Wikinger, die kommen klar mit dem Boot, hallo. Aber von die Seine lang. Aber die Franzosen erwarten die schon und haben so Verteidigungstürme gebaut. Ja, die wussten schon, dass die quasi in der nächsten Saison wiederkommen, weil die waren schon mal da. Saison. Und ja, es für ist, der Wikinger-Saison. Ja, es ist echt so. Und dann setzen sie einfach die Boote mit einem riesen Kran, den sie da mal schnell hinbauen, holen sie die aus dem Wasser, tragen die ein Stück über, also nee, auf so Rollen über Land und lassen sie woanders wieder ins Wasser und greifen Paris einfach von der anderen Seite an. Total verrückt. Ich wollte eben mal nachschauen auf der Karte, ob das überhaupt geht. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Wir wollen einfach glauben, dass es geht. Ja, aber ich musste auch an Fitzcarraldo denken. Das fand ich, deswegen hat mir das sehr gefallen, die Szene. Naja, also der Plan. Sein perfider Plan ist jedenfalls. Der Plan von Shackleton ist ähnlich, aber anders. Er fährt mit zwei Schiffen los und die sollen sich von Ost und von West diesem Kontinent nähern. Und während Shackleton von Westen die Durchquerung versucht, kommt eine zweite Crew, die nicht nur einfach das Boot dahinstellt, sondern die von Osten her Proviantlager bis fast zum Pol hin anlegt. Das ist wirklich sehr clever. Meine Frage ist jedoch, wie finanziert ihr das? Ist es quasi jetzt hier Spenden oder ist das alles von Moody oder von, also Moody im naja, oder also der König? Das, König? Ja, das, all das, ja. Also er hat ja jetzt auch schon ein paar Mal Patreon verdient, durch seine Vortragsreisen, durch seine Bücher, durch seine Beratungsjobs und so. Der hat jetzt nicht schlecht Geld zusammengetragen, seine Frau hat Geld. Aber natürlich geht der überall rum und sammelt Sponsoren. Weil das kostet ja 3,50 €. Das kostet ein bisschen, ja. Und das Schöne aber an dem Plan ist, das möchte ich noch betonen, er ist durchdacht, er ist aber auch kühn und elegant und verwegen. Der Plan oder er? Beides. Ja, beides. Weil wenn, also es ist wirklich, es ist ein Plan, da ist sich die Seefahrer Community einig, das ist ein Plan, wenn den einer umsetzen zum kann, Zungenschnalzen. Dann check it. Shackleton ist zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt, mittelgroß, mit einem dicken Hals und breiten Schultern. Und die Leute trauen ihm echt einiges zu. Einer seiner Männer hat mal über ihn gesagt, Zitat, für wissenschaftliche Leitung, ich glaube es soll Leistung heißen, nee, es soll Leitung heißen, für wissenschaftliche Leitung gibt mir Scott, für eine störungsfreie und schnelle Fahrt Amundsen. Aber wenn ihr in eine hoffnungslose Lage geratet, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt, dann fallt auf die Knie und betet um Shackleton. Yeah. Boah. Wenn dich deine Leute so sehen, dann hast du ja irgendwas ziemlich gut gemacht. Fallt auf die Knie. Shackleton kauft ein Schiff und zwar eines, das schon zweimal in der Antarktis gewesen ist. Ein Faltboot. Ne, ein bisschen stabiler. Zwei Faltboote. Er kauft ein zweites Schiff von einem norwegischen Walmagnaten, das für die Eisbärenjagd umgebaut worden ist. Jetzt wird es kompliziert. Und, Walmagnat, Eisbären. Ja, das ist eigentlich für den anderen Pol, aber das macht nichts, das ist nicht so schlimm. Muss man den umpolen? Ja, einfach nur umpolen. Ja. Das wurde neu gebaut und er kriegt es tatsächlich für einen Preis, der unterhalb der Baukosten liegt. Da kommen wir jetzt auch auf deine Finanzierungsfrage, weil der das Schiff nämlich in Auftrag gegeben hat, diese Aktion so cool findet, dass er die unterstützen möchte. Also quasi lässt er einen Teil des Kaufpreises nach. Dieses zweite Gefährt heißt Polaris, aber Shackleton benennt es kurz nach der Anschaffung um und den Namen habt ihr wahrscheinlich tatsächlich schon mal gehört, in Endurance. Ja, da gibt es eine Fahrradreihe bei Canyon. Komm her. Nee, Endurance hat man schon mal gehört. Endurance ist ein sehr bekanntes Schiff. Aber kannst du konkret was, verbindest du konkret was damit oder hast du es nur mal gehört? Ich glaube, es gibt auch irgendein Weltraumgefährt, das so heißt. Ja, das mag sein, aber das meine ich nicht. Mit dem konkreten Boot. Dann erzähle ich euch das später. Die Endurance soll das Schiff werden, mit dem er den Angriff aus Westen startet. Also Endurance, vielleicht kann man ja auch mal übersetzen, weil da verbinden die ja auch ein Stück Hoffnung mit wahrscheinlich. Ist euch bewusst, dass das Wort Kampagne aus dem Militär... Könntest du mir erst bitte sagen, was Endurance auf Deutsch heißt? Durchhaltevermögen. Mhm. Ist euch bewusst, dass das Wort Kampagne aus dem Militärischen ursprünglich stammt? Ja. Und ist euch, war mir, glaube ich, nicht bewusst, aber ist logisch. Ja. Und ist euch auch bewusst, dass das für ganz viele Dinge auch benutzt wird, wie zum Beispiel bei Spargel, dass es eine Spargelkampagne gibt? Ja, ja. Also alles, was so Saisonwaren. Vielleicht gibt es auch eine Wikinger-Kampagne. Eine Spargelkampagne. Das habe ich noch nicht gehört. So, jetzt beantworte ich Dominiks Frage von vorhin. 2 Jahre braucht Ernest, um die ganzen Sponsorengelder zusammenzutragen. Ein schottischer Fabrikbesitzer gibt schließlich $120,000 dazu. Mhm. Also schon eine ganze Menge. Ja, vor allem, aber nach 2 Jahren musst du mich auch gucken, nach neuem EU-Recht, Verträge nach 2 Jahren werden automatisch in monatliche Verträge umgewandelt. Hat er sicher auf dem Schirm? Ja. England gibt, also um das mal einzuordnen, England, das Land, ja, gibt $50,000. Das ist weniger. Also ein einzelner... Moment, warum gibt England Dollar? Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist einfach auf das Buch zurückgerechnet, okay, das ich gelesen habe. Aber ein einzelner Fabrikbesitzer ist offensichtlich sehr enthusiastisch, gibt ein Schweinegeld. England legt nochmal viel dazu, aber deutlich weniger. Und die Royal Geographic Society, von der wir ja schon öfter auch mal in diesem Podcast geredet haben, legt nochmal $5,000 drauf, was schon fast nicht mehr als ein Taschengeld ist. Und es gibt noch hunderte kleine Einzelspenden. Also halt viele Leute, die einfach ihm das zutrauen, das Glauben, da irgendwie damit verbunden sein wollen, auch nur ein Stückchen von diesem Ruhm irgendwie abhaben wollen, wenn es nur sehr indirekt ist. Shackleton muss trotzdem, auch ja vorher schon, Ich hatte selten so sehr das Gefühl, dass du abgestürzt bist. Ja, ich habe hier komisch. Jürgen hat jetzt auch den Mund so offen stehen. Ich habe hier komisch formuliert. Und dann macht Modemgeräusche und startet neu. In Zeiten von Zoom und Teams. Das ist eigentlich ein guter Effekt, um den mal so ins Real Life zu übernehmen. Shackleton, der muss trotzdem schon vorher, also ähnlich wie bei einer Hypothek, muss er die Rechte an allen Nachfolgeprodukten von dieser Expedition verkaufen. Also Bücher, Filmrechte, Bildrechte, Vortragsrechte. Filmrechte zu der Zeit schon? Ja, ja. Krass. Also das musste er alles vorher quasi schon verticken, um wirklich dieses Geld zusammenzutragen. Jetzt sind wir wirklich im Kickstarter-Territorium. Genau. Männer für sein wahnsinniges Unterfangen zu finden, gestaltet sich deutlich einfacher. Er schreibt eine Annonce in die Zeitung, Zitat: Männer für gefährliche Reise gesucht. Geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate kompletter Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Rückkehr ungewiss, Ehre und Anerkennung im Erfolgsfall. Ich glaube, diese Anzeige ist mir bei Reddit mal vor die Füße geschwappt. Ja? Ja, aber ich weiß nicht, aus welchem Kontext, und ich weiß nichts über die Expedition. Deswegen finde ich das gerade total witzig. Philipp weiß nur, dass er sich sofort beworben hat und danach erst kapiert hat, dass es hättest du dich beworben? Ist. Never ever. Es gibt rund 5. Weil dunkel finde ich ganz schlimm. 1000 Bewerbungen. Aber die Besten der Besten der Besten. 5000? Immerhin 3 davon stammen von jungen Frauen. Kannst ein Casting machen, hey. Ja. Alle bieten an, für einen eher symbolischen Minimallohn mit auf die Reise zu gehen. Also alle. Es geht nur um Fame. Das ist absolut, absolut den bemerkenswert. Geht einem zu gut. 1914 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Neue Zelte und Schlitten werden in Norwegen getestet. Ebenso Nahrung, die gegen Skorput helfen soll. Also es ist wirklich eine exzessive Vorbereitung. Und dann aber kommt der Erste Weltkrieg. Ja, aber überleg mal andersrum, wenn du eine Laien-Expedition zum Mars ausschreiben würdest. Das meinte er nicht. Da würden sich doch auch absurd viele Leute finden. Eine was? Eine Laien-Expedition oder sozusagen einen Platz für einen Laien. Das werden wir vielleicht noch erleben. Oder? Dass man sich für einen Marsflug, gab es nicht schon einen Aufruf, dass man sich für eine Mars-Expedition melden kann? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja, melden kann sich schon, bringt bloß nichts. Das ist so blöd. Das Schiff, ohne euch mit zu vielen Details zu langweilen, aber mit ein paar. Die Endurance, gell? Ist eine, sehr gut. Die Endurance. Ist eine Schoner-Bark, ein Dreimaster mit einem 350 PS Dampfmaschinenmotor. Ich wünschte, wir würden mal irgendwie eine Sonderfolge machen, wo wir uns mal mit sämtlichen Schiffstypen auch auseinandersetzen würden. Das schreiben wir mal auf, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich kenne da jemand. Da machen wir mal einen Knoten rein. Das ist auch garantiert was, woran also ich mich danach erinnern werde. Ich möchte, dass das jetzt mal hier bemerkt wird. Ja, es ist ein wahnsinniges Boot mit Segeln und Dampfmaschinenmotor. Ja. Also das Best mal, both worlds. Ja. Und weißt du, was geil ist, wenn du das eine in die eine Richtung anmachst, das andere in die andere Richtung und dann lässt du los, dann machst du einen richtigen, so ein Burnout. Ein Burnout, den habe ich auch bald, glaube ich. Dieser Motor bringt das Schiff auf 10,2 Knoten, was ungefähr 20 km/h sind. Das Schiff hat eine Länge von 45 Meter, Breite 7,5 Meter. Optisch ist es halt ein Schiff, aber eines, wenn deine Frau dir es manchmal vorzeigt, das könnte tatsächlich von mir sein. Ja. Ich meine, sie liebt dich trotzdem. Ja, oder gerade deswegen. Ich bin schon auch sehr verliebt oft in die Worte, die ich hier schreibe, aber man muss mir auch den Satz zu Ende gönnen, ja. Optisch ein Schiff halt, aber eines, dem man seine Qualitäten nicht ansieht. Mhm. So, ja. Hätte auch direkt von Stan sein können. Bootswände zwischen 45 und 75 Zentimetern Stärke. Das ist viel. Gut gedämmt. Ein verschalter Mantel aus Kernholz, der schwerer ist als Eisen. Aber hat Sophonia auch an den Seiten angebracht? Naja, gut, du hast, das sind unterschiedliche Holzschichten, glaube ich. Und hat so ein Porthole Defogger? Ein was? Also so fürs Porthole, so ein Defogger, also ein wie heißt denn das? Ich habe neulich Monkey Island 1 mal wieder gespielt. Du musst mir Stan lauter Features von seinem Schiff ausreden, dass die alle nicht will. Ein Porthole Defogger? Ja. Nein, aber es wurde halt alles an diesem Kasten nochmal und nochmal verstärkt, um dem Eis zu trotzen. Bestmögliche Akustik innen drin zu gewähren, oh ja. Sehr viel Musik gehört. Im Bug, das finde ich wirklich bemerkenswert, im Bug ist jeder Balken aus einer Eiche geschnitten, die genau dafür ausgesucht wurde, sodass der Wuchs schon in der Krümmung, also dass die Krümmung schon im Wuchs quasi sich angedeutet, also dass die nicht das irgendwie Chefs schneiden mussten oder biegen oder irgendwas, sondern dass der Baum schon so krumm war, wie später der Rumpf sein würde. Ich finde es ja total faszinierend, wenn man sich so Videos anguckt von Holzbearbeitung, wie sehr Holz nachgibt. Ja, ja. Und dass du ja Holz irgendwie, wenn du es, das wird dann halt ganz viel bedampft und in Wasser und dann, dass du das wahnsinnig formen kannst. Ja, aber es ist doch geil, das gleich zu ernten. Voll abgefahren. Dass du es nicht mehr formen musst. Ja. Die Endurance ist wahrscheinlich das stabilste Schiff der Welt. Einzig die Fram von Amundsen ist annähernd vergleichbar, aber die ist irgendwie eher rundlich, sodass sie, wenn die im Eis unterwegs ist, dass sie vom Eis eher aus dem Wasser gedrückt wird, also weil die vorne so eine eher runde Form hat. Und die Endurance ist eher geradlinig, also die dann eher bricht irgendwie eher bricht. Ja. Okay. Aber für viele ist sie noch nicht geradlinig genug. Und schon auf der ersten Fahrt über den großen Teich wird vielen... Geht sie unter und das war's mit dem Schiff. Nein, es wird vielen der Seemänner schlecht an Bord. Oh. Was sehr merkwürdig ist, weil das alles erfahrene Seeleute sind. Aber offensichtlich ist diese Rumpfform... Die schaukelt anders. Ist diese Rumpfform so entscheidend für, wie ruhig dieses Ding im Wasser liegt, dass sowohl die erfahrenen... Da muss es doch auch Studiengänge geben. Genauso wie es so Aerodynamik-Studiengänge heute... Gibt es bestimmt. Ne, so wie sich heute Maschinenbauer und Co. mit aber Aerodynamik von Strömungssimulation ist tatsächlich sehr komplexes Thema. Ja, also ich kann mich erinnern, dass in Ansbach, wo wir studiert haben, da war es Energie- und Umwelttechnik und da war quasi Strömungslehre, glaube ich. Das war ein Rauswerffach. Also ich habe mal an einer Broschüre gearbeitet für eine Firma, das durfte ich wahrscheinlich gar nicht erzählen. Ich glaube, ich habe ein NDA unterzeichnet, aber ist egal. Ich mache es trotzdem. Da ging es um, die haben für einen großen Autobauer Windströmungen um Karossen simuliert, um rauszufinden, wie laut es im Innenraum ist. Und da haben die Serverfarmen noch und nöcher irgendwie aufgefahren und komplexeste Modelle und echt die Hardcore-Spezialisten rangesetzt, weil das so ein aufwendiges Problem ist, Strömung irgendwie zu berechnen und Strömung zu simulieren. Aber jetzt kommt ja dann auch noch so dieses Aufschaukeln noch mit dazu. Aber ich habe mal eine blöde Frage. Das gibt keine blöden Fragen, außer die du manchmal stellst. Was, das war jetzt wirklich unnötig. Aber schön. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber auch witzig. Und das ist ja das Einzige, was wichtig ist. Wieso braucht man denn so ein tolles Boot überhaupt? Oder so ein tolles Schiff überhaupt? Na, das werden wir jetzt dann noch sehen. Ist denn das Hinkommen so das Problem? Weil ich dachte, Durchquerung ist das Problem. Weil, wir sind ja doch schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich meinte, dass quasi jedes Boot, das eine gewisse Klasse hat, dahin kommt. Du, ich glaube, dass nicht mal heute alle Boote, die existieren oder die extra dafür gebaut werden, einfach so durch ein Polarmeer fahren, wenn da Eis ist. So, also das ist nicht so, dass die da durchpflügen. Und Atomeisbrecher. Ja, die gibt's. Aber ich glaube, dass selbst die an ihre Grenzen stoßen. Das ist jetzt ein bisschen dünnes Eis. Ich glaube, dass selbst die irgendwann an ihre Grenzen stoßen, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir werden da noch hinkommen. Das Hinkommen ist schon ein Problem. Wir werden da noch hinkommen, was genau da das Problem sein wird. Unter den 26 Mann Besatzung sind viele Antarktis-Veteranen, aber auch einige neue Gesichter. Und das mit den Gesichtern dürft ihr gerne wörtlich verstehen, denn der Shackleton war so ein Typ, der hat sich die Leute angeschaut und wenn einem jemand auf dem ersten Blick, wenn ihm der nicht gefallen hat, dann hat er den weggeschickt, egal ob der was konnte. Oder na gut, mit 5000 Leuten. Harte wegen Auswahl. Ja, ist ein merkwürdiges Auswahlverfahren, aber er hat eine gute Menschenkenntnis und die ist, auf die kann er sich in der Regel echt gut verlassen. Ich muss gerade, hier, habt ihr Deadpool 2 gesehen? Nein. Deadpool bildet eine Superheldentruppe, eine Eingriff-Truppe und hat dann quasi auch ein Casting, wie er da so alles nimmt und dann kommt dann auch so ein Joe Average mit dazu. Das ist wirklich sehr witzig. Okay. Joe Average haben wir nicht, aber wir haben an Bord, wir haben Forscher, wir haben Ärzte, wir haben Künstler, wir haben Heizer, wir haben Meteorologen, wir haben einen Navigator, wir haben Physiker, wir haben einen Biologen, wir haben einen Fotografen und wir haben noch einige mehr. Okay, also, ich verstehe alle, aber warum ein Künstler? Oder mehrere? Wenn du alle verstehst, kannst du dir diese Frage selber beantworten. Das am 1. August. Bei einer anderen Folge war es schon mal ähnlich. Nein, auch immer so ein bisschen. Und dann, genau, dass der quasi so ein bisschen Dokumentation halt auch, und so. Genau. Das also das halt heißt, der war jetzt nicht in der Rolle des Künstlers dort, sondern der es nicht ist ein Künstler, der da halt mit zur Expedition mitgeht und hinlangt. Also er hat keine abstrakte Kunst also gemalt. Also ich glaube, du kannst dir das auf so einer Expedition nicht erlauben, da nicht auch Seemann zu sein und damit mit anzupacken. Ich glaube, das bei 26 Mann auf dem Schiff, also so ein Riesenschiff, das muss ja irgendwie bedient werden. Na klar. Ich glaube, das ist immer so eine Doppelfunktion und ich glaube, dass der schon eher so zum Protokoll führen irgendwie. Aber warum haben die keinen Podcaster dabei? Ja, das ist eine gute Frage. Und was ich jetzt auch interessant finde, aber vielleicht habe ich es auch jetzt überhört, einen Geistlichen haben sie auch nicht dabei, ne? Nein, Geistlichen haben sie nicht dabei. Irgendwo muss man ja sparen. Irgendwo muss man sparen. Jetzt mal ganz doof gefragt, die sind dann wahrscheinlich eher evangelisch, oder? Church of England. Muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Das ist geil, wenn du jetzt einfach 20 Minuten lang nachdenkst. Ja. Und du weißt, so Nachdenk. Also er hat ja irische Wurzeln, ja. Daher hätte ich eher gesagt, die sind wahrscheinlich katholisch. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das mit den Quäkern tatsächlich ist. Und ich weiß auch nicht, wie es mit den anderen Seemännern ist. Okay. Ich glaube, auch für Seemänner spielt die Religion keine so große Rolle wie der Aberglaube. Ja. Am 1. August 1914 ist alles verladen und die Endurance sticht von London aus in See. Es ist der Tag, an dem England Deutschland den Krieg erklärt. Aber sie laufen parallel. Bis vor wenigen Stunden war Shackleton in einem Konflikt. Er hat 4 Jahre auf die Expedition hingearbeitet. 4 Jahre. Viele Geldgeber und Leute setzen große Hoffnungen auf ihn, aber er will sich seiner Pflicht gegenüber England nicht entziehen. Jetzt spricht er mit seiner kompletten Crew, also fragt alle nach ihrer Meinung, bespricht sich mit denen, schickt dann ein Telegramm an die Admiralität mit der Frage, was er denn tun soll. Und die Antwort von Churchill himself, weitermachen. Geil. Also er holt sich die offizielle Erlaubnis, sich vom Krieg zu drücken und bitte fortzufahren. Fortzufahren. Ganz weit fort. In Buenos Aires werden noch ein paar Männer ausgetauscht. Sie haben schlechte Erfahrungen zum Beispiel mit dem Koch gemacht. Der war die ganze Überfahrt über besoffen. Den haben sie ausgetauscht. Und es gehen noch 69 Schlittenhunde an Bord. 69 sind ganz schön viel. Wo kriegt man in Buenos Aires 69 Schlittenhunde? Im Schlittenhundbedarf. Das ist gleich neben dem Brot- und Sarggeschäft. Am 26. Oktober geht es weiter zum letzten Zipfel der Zivilisation. Hier, ganz Zipfel gesagt. Die Insel Südgeorgien an der Südspitze Südamerikas. Die Insel Südgeorgien? Die kannte ich auch nicht, aber wusstet ihr, dass da unten was gelernt, noch Südgeorgien kommt? Nein. Also witzig, wenn es irgendwo so eine Südseeinsel gäbe, die einfach Bielefeld heißt. Also Südgeorgien, das ist wirklich so der letzte, da hört die Zivilisation auf. Da ist noch so eine Walfangstation und dann kommt nichts mehr. Nach kräftezehrenden Jahren der Vorbereitung schreibt Shackleton an jenem Abend in sein Tagebuch, jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Es wird ein guter Kampf werden. 27 Mann sollten inklusive Ernest an Bord sein. Am Ende sind es aber 28, denn 3 Crewmitglieder haben kurzerhand beschlossen, in Buenos Aires noch eine weitere Person an Bord zu schmuggeln. Pierce Blackborough ist der Freund von einem, den sie halt auch da an Bord genommen haben und den haben sie tatsächlich an Bord geschummelt und dann so lange versteckt gehalten, bis sie weit genug vom Land weg sind, wo sie dachten, jetzt wird er nicht mehr umdrehen. Ja. Und dann haben sie gebeichtet. Und dann haben sie einfach von Bord geschmissen. Aber der kann auch was? Naja, sie stellen ihm jetzt dem Shackleton, führen sie ihm den vor, erklären, was sie gemacht haben und der rastet vollkommen aus. Der explodiert, wie er noch nie vorher explodiert ist. Eine Tirade, ja, lässt er vom Stapel. Alle an Bord sind plötzlich irgendwie ganz klein, total eingeschüchtert. Und dann mittendrin hört er einfach auf, tritt ganz nahe an den Pierce Blackborough hin und sagt, am Ende, wenn uns die Vorräte ausgehen und jemand geschlachtet werden muss, wirst du der Erste sein. Verstanden? Und damit ist die Sache dann geritzt und er darf jetzt quasi so als Handlanger mitarbeiten. Also er hat jetzt keine vorweisbare Kenntnis, deswegen mussten sie ihn, glaube ich, auch dann wirklich heimlich reinschmuggeln. Aber er ist jetzt auch nicht, wie gesagt, er hat ja auch nach Gesicht und so eingestellt. Also jetzt kein Es ist jetzt blöd gesagt, es ist jetzt kein einarmiger, einbeiniger, genau, den sie mitgenommen haben, weil er so lustig die Harmonika spielt. Man muss ja auch bedenken, dass das Briten sind. Das heißt, der Shackleton hat wahrscheinlich einfach nur gesagt, I'm not amused. Und das war alles. Genau. So. Und für einen Briten ist das totale Tirade. An einer Walfangstation auf der Insel Südgeorgien erhalten die Männer auf der Endurance schlechte Neuigkeiten. Die Bedingungen im Weddell-Meer, das ist das größte von 14 Randmeeren des südlichen Ozeans am antarktischen Kontinent. Ja, verstanden? Das frage ich später ab. Die sind so schlecht, wie sie, also die Walfänger haben, seit die da sind und seit die denken können, waren die Bedingungen noch nie so beschissen. Überall Eis, ein Durchkommen nahezu unmöglich. Kein WLAN. Aufgrund der geografischen Bedingungen ist hier sowieso das ganze Jahr über Eis. Das kann nicht so richtig ins offene Meer hinaustreiben, wo es dann schmelzen würde, sondern es gibt eher so eine kreisförmige Strömung, die das Eis um den Pol treibt und an bestimmten Stellen zu Packeisformationen aufeinander türmt. Ja, Packeis, wisst ihr sicherlich, was das ist? Wenn das Meer zu 80-90% bedeckt ist, spricht man von Packeis. So eine ganz genaue Definition gibt es eigentlich nicht. Aber das ist halt so ganz viele Schollen, die dann irgendwie aufeinander. Und man muss ja auch bedenken, dass die globale Erwärmung noch nicht wirklich die war noch kein Ding. Am Start ja, ist. Das heißt, Ding. Eis ist noch Eis. Eis ist noch Eis. Und es ist Eis höchst, ist Eis. Und es ist höchst tückisch, so ein Eis. Also braucht die Endurance erstmal Patience. Moment mal, aber bist du wirklich sicher, dass globale Erwärmung noch kein großes Ding ist? Weil ich glaube, mit der Industrialisierung ging der Spaß doch richtig los. Ja, aber also in dem Maße wie jetzt. Ja gut, jetzt haben wir halt noch mehr Auswirkungen, aber also es war insofern kein Ding, wieder, als dass die dieses Thema war noch nicht erfunden. Ah ja, das, na ja, gut. Also, sie müssen sich in Geduld üben, sie feiern ein paar Partys mit den Walfängern und was insofern auch für Ernest jetzt ganz gut ist, weil er von diesen Leuten, die ja in dieser Gegend rumfahren mit ihren Schiffen, nochmal wahnsinnig viel Wissen über die Region und das alles irgendwie abzapfen kann. Also, es ist kalt! Oh ja, warte, ich schreibe alles mit. Nach Wochen bricht Shackleton auf, trotz Warnung und der Tatsache, dass Schiff Nummer 2 noch nicht angekommen ist. Also die Zielding. Die auf der anderen Seite anfangen wollten, ja, die sind noch so, nicht. Also ich muss dich echt mal kurz loben, der war echt so plump und geil. Das ist geil, ich schreibe alles mit. Ich mache mir ein T-Shirt plump und geil. Also eigentlich würde man ja denken, man würde warten, bis die sicher auch in Südgeorgien sind, damit klar ist, okay, die sind auf jeden Fall. Boah, ich bin so verwirrt, dass es Südgeorgien ist. Egal. Ja, er Georgia, und die, Georgia er, on my mind. Er und seine crazy 27, crazy 27, segeln am Packeis entlang auf eine Bucht zu, die heißt Vasel Bay. Und das ist so eine Bucht, wo theoretisch vielleicht die Chance bestehen könnte, dass die eisfrei ist. Ja? Aber jetzt muss ich doch nochmal fragen, in Packeis kannst du denn echt jemand vergraben, oder? Naja, Packeis ist halt super tückisch, ja. Es ist keine komplett geschlossene Eisdecke, sondern es sind eigentlich einzelne Schollen. Naja. Und die bewegen sich ja halt sehr unvorhersehbar. Und wenn die irgendwie aufeinander, das sind ja riesen Trümmer mit riesen Masse, da kannst du nicht einfach durchsegeln, weil wenn die dummen. Nee, aber anders, du kannst ja niemanden vergraben drin, oder? Du kannst niemanden vergraben. Ja. Weil es gibt einen Song, da kommt die Zeile vor, vergrab mich im Packeis. Von wem oder was? Locus in Love heißen die. Okay. Ist das eine Höchststädter-Band? Nein. Also oh, vielleicht, wenn du eine Kettensäge hast und einen Eispickel, vielleicht könntest du jemanden im Packeis vergraben. Jetzt habe ich gedacht, das ist eine ernst gemeinte Frage, jetzt kommt er mir mit sowas. Nee, das war zwar wirklich ein, oh, dann geht es ja gar nicht. Die Endurance. Kommt übrigens aus Köln. Die Endurance muss einen martialischen Anblick bieten. Am Deck aufgehängt ist über eine Tonne Walfleisch, das als Futter für die ebenfalls auf Deck angebundenen Schlittenhunde dient. Aus dem Fleisch tropft nonstop Blut aufs Deck, was die Hunde, was die Hunde in Zitat konstanter Raserei hält. Ja. Also es muss richtig schön sein, dieses Schiff vorbeiziehen zu sehen. Ja, vor allem kommen dann ab und zu irgendwelche, naja, wobei da ist wahrscheinlich da kommt keiner. So kalt für, da kommt keiner. Nein. Was? Ich meine, netten Typ. Der dann, ja, da kommt einer vorbei und klaut. Servus. Ja, nee, ich meine, ich hab gesehen, ihr grillt. Nein. irgendwelche Vögel, die das dann irgendwas davon schnappern, aber da die Ecke ist wahrscheinlich ich glaub, zu kalt, zu unwirtlich, fliegt als dass so da Vögel unterwegs sind. Kannst du mal ganz kurz den Akkustand vom Laptop checken? Ja, der sieht gut aus. Okay, dann passt. Dann irgendwann der erste Kontakt mit Eis. Erst eine kleine Scholle, die kein Problem für die Endurance darstellt, dann eine große Scholle, 3 Meter dick und so riesig, dass man das offene Wasser am anderen Ende fast nicht mehr sehen kann. Oh mein Gott, es ist die Apfelscholle. Der Weg drumherum dauert 12 Stunden, aber immerhin, und ich meine, sie sieht Dinge jetzt an dieser Scholle entlang und krachen aber auch so ein paar Mal dagegen, weil man das echt schwer so irgendwie rückwärts, vorhersehen kann. Einrangieren, rückwärts, na. Aber die Endurance beweist sich, passiert überhaupt nichts. Sie übersteht diese kleineren Kollisionen. Also keine Ports of Call irgendwo dagegen gedonnert. Nee, alles gut. Okay. Und selbst die in der Crew, die jetzt quasi Antarktis-Jungfern sind, die da noch nie waren, die stehen jetzt da und staunen über die Eisberge, die sie halt da sehen, die teils eine Quadratmeile groß sind. Aber jetzt mal eine super saublöde Frage. Und Achtung, was macht man, also wenn ihr müsst nicht jede Frage mit dieser Entschuldigung, Präambel ankündigen. Ja, bitte. Was hätte man denn gemacht, wenn es nicht gehalten hätte? Dann wäre man gesunken. Aber da hilft dir ein erfolgreicher oder ein erfahrener Seemann ja gar nicht so. Das nein, die fahren ja da jetzt auch nicht absichtlich dagegen. Und der Stabilität ist ja, des es ist ja schön, wenn man rückblickend sagen kann, ey geil, das hat dem Schiff überhaupt nichts ausgemacht. Aber es war jetzt ja nicht so, dass wir, komm, wir schauen mal, was passiert. Sondern, ja, die haben vermutet, dass das Schiff das aushält, weil das ist das stabilste Schiff der Welt. Aber es hätte ja auch irgendwie was schief gehen können. Das beantwortet deine Frage nicht. Ja, ja, doch, aber, doch. Naja, also. Doch, vollumfänglich, danke dafür. Insgesamt 2 Wochen geht es so zu, ja. Überall Eis, ständig die Gefahr, dass sie irgendwo dagegen stoßen. Viele riskante Ausweichmanöver. Manchmal müssen sie vollständig anhalten und abwarten, bis die Bedingungen um sie herum sich verändern. Weil es ja einfach zu gefährlich, es wäre zu gefährlich weiterzufahren. Ein entspannter Segelturn sieht anders aus. Die Endurance, die auf offener See mit Motorkraft 200 Meilen am Tag schafft, bringt es aktuell täglich auf rund 30 Meilen. Ende Dezember haben sie noch nicht mal den südlichen Polarkreis überquert. Die Sonne scheint hier 24 Stunden am Tag und es wimmelt vor Walen verschiedenster Gattung. Ich wollte sagen, man muss auch dazu sagen, dass es in skandinavischen Ländern, wo es ja eben genau auch diese Zeiten gibt, in der die Sonne so gut wie gar nicht untergeht, ist es für die Psyche wohl am schlimmsten, wenn es dauerhaft hell ist. Weil wenn du einfach keinen vernünftigen Schlafrhythmus mehr hast und auch ne, diese ganze Helligkeit die ganze Zeit, das geht auch massivst auf die Psyche. Das glaube ich. Aber das ist ja im Grunde im Süden genauso, nur da ist halt, naja, da wohnt halt keiner in der Ecke. Ja, genau. Hier habe ich tatsächlich auch was von Vögeln stehen. Tatsächlich, hier scheint 24 Stunden am Tag die Sonne, es wimmelt vor Walen, außerdem gibt es Vögel, Robben und Pinguine zuhauf. Naja. Und ich meine, gut, es ist Dezember, es ist da gerade Sommer sozusagen. Am 9. Januar lassen sie das Packeis hinter sich, nur um 200 Meilen vor dem Zwischenziel wieder von einer Packeis-Dings, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Kolonie-Kampagne, von einer Packeis-Kampagne aufgehalten zu werden. Riesige Eisberge und Packeisschollen haben sich hier ineinander verkeilt. Also die schwimmen jetzt nicht so einzeln dann rum, sondern Machen gemeinsame Sache. Also da kommst du ja auch nicht durch. Ja? Wenn so ein Eisberg irgendwie auf so einer Scholle draufhängt, keine Chance. Sie suchen Schutz vor einem aufziehenden Sturm im Windschatten eines Eisbergs. Als auch der Sturm nachlässt, ist immer noch eine dichte Eisdecke zwischen ihnen und ihrem Ziel. Ein Wasserhimmel macht Hoffnung. Wasserhimmel ist auch ein interessantes Phänomen, kannte ich auch nicht. Man kann offensichtlich in so einer Situation dem Himmel ansehen, ob jetzt bis zum Horizont irgendwie Eis ist oder ob irgendwo hinten der Himmel sich verfärbt, dann deutet das auf Meer hin, auf offenes Meer, auf offenes Wasser. Aha. Und das würde dann bedeuten, also wenn der Himmel da irgendwie dunkler ist, und das würde dann bedeuten, dass es sich vielleicht lohnt, irgendwie durchzukämpfen. Ach so, jetzt. Ja, also ich meine, du kannst schon absehbar ist. Ja. Du kannst schon mal eben, je nach Verhältnissen kann es passieren, dass du mal eine geschlossene Eisdecke mit so einem Schiff auch durchqueren kannst, wenn das Eis nicht so dick ist, wenn das Wetter irgendwie passt, wenn du halt da eine Schneise schlägst, und dann kann es sich lohnen, dass man das mal durchbricht und drüben weiterfährt. Aber wenn du halt, wenn klar ist, da drüben, du weißt überhaupt nicht, wo es hingeht, wo, wo auch das Wasser ist, 1000 Kilometer in die Richtung, dann machst du es halt nicht, genau. Und also sie versuchen sich jetzt da durchzuschlagen, und nach einigen Metern ist klar, das Eis hier ist anders, als sie das erwartet haben. Also das ist anders als alles bisherige Eis. Es ist cremig, vanillig, köstlich, und so kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge. Fast, Zitat, die Masse schloss sich um das Schiff wie ein Pudding. Ist denn Pudding? Also sie kämpfen sich jetzt da voran, Motor Vollgas, versuchen da irgendwie durchzubrechen. Sie bleiben aber dann in dieser Scholle stecken, kurz vor Ende des Ziels. Drücken jetzt irgendwie mehrere Platten gegeneinander, gegen das Schiff, und blockieren sich irgendwie gegeneinander. Allmächtiger Pudding klingt sich zu. Nicht gut. Ein stürmischer Nordwind hat viel Packeis an der Küste zusammengetrieben, und die einzige Chance der Endurance, da wieder rauszukommen, ist stürmischer Südwind. Aktuell ist aber komplette Flaute. Und das heißt, ja, sie stecken jetzt da und stecken da gut und können weder vor noch zurück. Und es vergehen einige Tage. Der Proviantmeister schreibt in sein Tagebuch: Wir sind festgefroren wie eine Mandel mitten in einem Riegel Schokolade. Kurze Frage, wie weit sind wir denn entfernt zu dem Punkt, an dem wir aussteigen wollten? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber der ist tatsächlich nicht so weit, aber da kommen wir dann aber noch. Was bringt's uns denn jetzt zu warten? Sie warten auf Wärme, sodass man quasi das Eis ein wenig anschmilzt. Sie warten jetzt, dass sich quasi die Wetterbedingungen so verändern, dass sie weiterfahren können. Genau, dass sie da wieder, dass das genau. Eis ein bisschen schmilzt. Ja, es ist, glaube ich, nicht nur... Nee, es geht nicht nur um Wärme, es geht schon auch darum, wie die Strömungen dann die Schollen halt treiben und so. Okay. Also, dass das nicht alles in eine, wenn das alles in eine Bucht reingedrückt wird, dann verkeilt sich's klar, aber wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt, dann wird halt die Bucht wieder frei. So ungefähr. Also, das hat nicht nur mit Temperatur zu tun. Okay. Aus dem Tagebuch des Schiff Zimmermanns, der Sorgen um die Endurance-Fähigkeiten der Endurance hat. 24. Januar. Sitzen immer noch fest. Kein Anzeichen einer Lücke. Der Druck ist weiterhin ein ernstes Problem, und wenn wir hier nicht bald wegkommen, würde ich keine große Hoffnung darauf setzen, jemals von hier wegzukommen. Was ist gemeint mit der Druck? Vom Eis auf das Schiff. Okay. 25. Januar. Sitzen immer noch fest. Wir haben versucht, das Eis aufzuschneiden, um das Schiff frei zu bekommen, aber es war zwecklos. 26. Januar. Sitzen immer noch fest. Ein Stück vor uns hat sich das Eis geöffnet, doch die Scholle, in der wir sitzen, ist fest wie eh und je. 27. Januar. Sitzen immer noch fest. Wir haben einen weiteren Versuch, das Eis aufzubrechen, aufgegeben. Der Nagelclipser von Johnson ist kaputt. 28. Januar. Temperatur minus 14 Grad. Sehr kalt. Sitzen noch immer fest und keine Anzeichen für Veränderung. 29. Januar. Sitzen immer noch fest. 30. Januar. Sitzen immer noch fest. 31. Januar. Sitzen immer noch fest. Ich sehe ein Muster. Der Navigator und der Physiker an Bord basteln Behelfsantennen aus Draht, um irgendwie die Reichweite der Funkempfänger an Bord zu erhöhen. Also Funk hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt in der Zeit, ist noch nicht so ein richtig großes Ding. Aber die haben extra... Das kommt jetzt nur in den 70ern, kommt dann Funk. Ja, sie haben extra auf den Falkland-Inseln einen Sender installieren lassen, der ein Signal nur für die Endurance schickt. Quasi einen Morsecode, der einmal zum Monatsbeginn irgendwie ein Signal schickt. Und eins, zum Monatsbeginn? Ja, und eins mit aktuellen Nachrichten. Also die Details dazu habe ich leider nicht. Aber das ist in 1650 Meilen Entfernung, diese Inseln. Also das ist auch für Funk ganz schön weit. Und diese ganze Funktechnik ist irgendwie noch ziemlich unzuverlässig. Also sie kriegen es auch mit ihren gebastelten Antennen nicht gebacken, da was zu empfangen. Aber sie haben es geht auch nicht darum, dass sie um Hilfe rufen. Nein, oder so. Nein, sie können nur empfangen. Ja gut, und was machst du dann? Sie können nur empfangen, und es ist auch mehr so ein Zeitvertreib, glaube ich, an der Stelle. Keiner hat wirklich Hoffnung in das. Ey, realistisch gesehen, selbst wenn die jetzt darauf festsitzen, wer kann die da rausholen? Ja. Wenn du halt ein Boot hast, ja, nur damit kommt man so und so weit, ja, dann kommst du halt nur mit dem Boot so und also so weit. Mir würde jetzt langsam die Düse gehen an ihre Stelle. Ja, die sind noch relativ entspannt. Am 14. Februar tut sich vor ihnen ein Spalt auf. Sofort stürmen die Matrosen mit Pickeln, Sägen, Meißeln und anderem Werkzeug von Bord, um den Weg dorthin frei zu machen, während die Endurance die Dampfmaschinen hochfährt. Eigentlich ist das Eis ums Schiff nur 70 Zentimeter dick, und trotzdem schuften die Männer von 8 Uhr morgens bis nach Mitternacht, um einen 150 Meter langen Kanal ins Eis zu klopfen. Also einen ganzen Tag, ja, klopfen sie den Kanal, dann am nächsten Morgen Vollgas. Und ruckend und zuckend donnert das Schiff immer wieder gegen die Eiskante. So. und da brechen dann Stücke ab und dann gibt vom Schiff, vom Eis. Ach, und Glück gehabt. Die Matrosen machen dann mit Seilen diese Stücke fest, sodass sie beim Zurücksetzen die aus dem Weg ziehen und dann donnern sie wieder nach vorne dagegen. So. Also richtig stumpf und gib ihm. Das Problem ist nur, das Eis ist schneller. Also es friert immer wieder so fest, dass die nie wirklich Schwung holen können und dementsprechend auch nicht richtig dagegen donnern können. Also können sie sich nicht befreien. Es hat keinen Zweck. Auch an diesem zweiten Tag geben sie dann nach einigen Stunden Arbeit, gibt Shackleton den Befehl, den Kessel wieder runterzufahren und sie geben an der Stelle den Versuch auf. Sie vergeuden nur Kraft und Kohlen. Die Mannschaft weigert sich aber aufzugeben. Immer wieder kehren Männer aufs Eis zurück und hacken und sägen. Sogar der Koch hilft mit. Um Mitternacht zieht die Mannschaft ihre Niederlage. Braucht ihr ewig, ist dann doch Gazpacho. Schließlich ein. Am 17. Februar verschwindet erstmals seit Wochen die Sonne für 2 Stunden hinter dem Horizont. Und das ist jetzt das Zeichen, dass der antarktische Sommer sich dem Ende entgegenneigt. Und das macht die Sache nicht besser. Am 24. Februar, also nochmal eine Woche später, gesteht sich Shackleton ein, dass sie vor dem Winter hier nicht mehr freikommen werden. Alter. Das glaube ich, muss schon hart sein, die Erkenntnis. Hätte ich da keinen Bock drauf. Nee, Moment, weißt du, wer erst recht keinen Bock hat? Der Typ, der noch zugestiegen ist zum Schluss. Ich hab dieses Buch gelesen und das war irgendwie, ich weiß nicht, da hat es geschneit gerade um meinen Geburtstag rum. Da gab es ja plötzlich irgendwie und so war, oh ja, ein. Und ich bin da mal, kalt, genau, so. Ich bin da irgendwie mal vor die Tür und habe mir gedacht so, brrr. Muss jetzt nicht sein. Und da habe ich mir gedacht, wie bescheuert sind die denn? Ja, dass die sich auf sowas einlassen. Ja, okay, das müssen wir am Ende nochmal diskutieren. Ich meine, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, aber die werden jetzt monatelang. Naja, lasst euch überraschen. Ich werde euch jetzt das nicht so direkt spoilern. Freilich aber bewegt sich auch das Eis. Die sind mit dem Eis, also die sind festgefroren im Eis, aber das Eis, in dem sie festgefroren sind, das schwimmt ja. Mhm. Ja. Sie sind jetzt mit diesem Eis, und das beantwortet jetzt dann deine Frage von vorhin, auf 60 Meilen an diese Bucht herangetrieben worden, in die sie eigentlich fahren wollten. Oh, wie praktisch. Verführerisch nah. Man könnte ja aufsteigen und gehen. Shackleton will das Schiff nicht aufgeben. Mhm. Und 60 Meilen zu Fuß über Eis ist jetzt auch nicht die sichere Bank. Das ist rutschig. So, ja, da könnte man ja stolpern oder ausrutschen. Mhm. Das ist jetzt nett. Weißt, wenn du es nicht streuen kannst. Bitte sag mir, dass irgendwann auf die Idee gekommen ist, ich streue jetzt mal wegen Split und Salz. Nee, sie kommen jetzt auf die Idee, mal die Hunde von Bord zu schaffen und sie bauen denen jetzt kleine Iglus auf dem Eis und im Schiff ziehen die Männer dann von ihren eigentlichen Kabinen in einen großen Lagerraum um, weil man den zentral gut heizen kann. Und der ist wegen auch Ressourcen sparen. Gut isoliert und die richten sich jetzt wirklich halt auf den Winter ein. Mhm. Aus dem Schiff wird für den Winter jetzt eine treibende Küstenstation. Ja. Kurze Frage, warum eigentlich die Hunde von Bord? Weil die überall hinpinkeln oder? Ja, weil die da halt mehr Platz haben und dann auf dem Schiff die irgendwie also besser. Also ist eher so, man arrangiert sich das mit man arrangiert sich. Also das und ist, nutzt die Ressourcen. Ich glaube, das war für die einfach eine Option. Das war von vornherein klar, dass die Hunde wollen doch auf dem Eis auch nicht schlafen. Und vor allem wollen die Hunde ewig leben. Aha. Der hat keiner gefragt. Die Expedition verfällt jetzt in eine Art Winterschlaf. Es gibt nur noch für 3 Stunden pro Tag Arbeit, also von diesen Tätigkeiten, die halt jetzt da so haben, um diese, ja, um sich am Leben zu halten, so ein bisschen kochen, ein bisschen, keine Ahnung, Hunde versorgen und so. Das reicht für 3 Stunden Arbeit und den Rest haben sie einfach frei. Es ist aber kaum Datenkontingent. Ja, keine Daten. Es ist aber überlebenswichtig, sie brauchen Fleisch und Blubber. Fleisch ist klar, wisst ihr, was Blubber ist? Das ist eine weitere Fettschicht von Walen. Sehr gut, ich wusste das nicht. Sehr gut. Auch, ich glaube, aus irgendwelchen Videospielen Whale Blubber. Nein, ich weiß es aus Vancouver. Da war ich nämlich im Aquarium. Okay, du weißt es aus Videospielen und du oder aus Vancouver. Entweder aus Videospielen oder vielleicht auch aus Lucky Luke. Ich weiß es nicht mehr. Ist eigentlich Vancouver oder Vancouver? Vancouver. Diese Fettschicht gibt es nicht nur bei Walen, sondern auch bei Robben und ein Stück weit, glaube ich, sogar bei Pinguinen. Hm. Und die hat eine sehr gute Eigenschaft, denn die können sie statt Kohle in ihrem Ofen verfeuern. Mhm. Und deswegen ist es essentiell, dass sie neben dem Fleisch auch ordentlich Blubber. Also sie verheizen Pinguine, ist das, was du sagst? Aber mit Pinguinen wird es eher schwierig. Das immer noch nicht. Das wäre das Härteste, was ich in meinem Leben immer gehört hätte. Das immer noch nicht. Alter, wenn die Pinguine verheizen, stehe ich hier auf und gehe. die manchmal 200 Robben in der nahen Umgebung sind leichte Beute. Die kennen den Menschen nicht, ja. Sie sind dementsprechend zutraulich und also die können da jetzt sich erstmal eine Weile sehr, sehr schlaraffenlandmäßig bedienen. Aber die Tiere folgen der Sonne und so verrobt sich ab März nur noch ganz, ganz selten ein Tier in die Nähe der Endurance. Tatsächlich heißt meine Zwischenüberschrift hier, das war mir gar nicht mehr bewusst. Mit Robben? Nee, Hunde, wo die ewig leben. Ah ja. Bis in den April verenden 15 der 69 Schlittenhunde mangels entsprechender Medikamente an großen roten Würmern in den Eingeweiden. Immerhin ersetzen 8 Welpen zumindest einen Teil der verlorenen Zugkraft. Hä, haben die die nicht kastriert? Nee. Das ist ja bemerkenswert. Aber warum, du willst doch... Nee, du willst ja Leistung von denen. Also ich hätte vermutet, dass solche Leistungs... Ja, aber vielleicht hast du schon einkalkuliert, dass du länger unterwegs bist. Okay. Und vielleicht... vielleicht haben sie die ja aber einfach nur von Wish... Nee, wie heißt das? Ja, Wish bestellt. Nee, aber es ist doch eher andersrum. Es ist so wie der Klassiker mit, ja, wir haben 2 Meerschweinchen geholt aus dem Zoohandel und dann irgendwann waren es plötzlich 8. Und zwar nicht, weil es ein Männchen, ein Weibchen gewesen wäre, sondern 2 Weibchen, aber ups, die waren schwanger. Aber bin ich der Einzige, der, wenn quasi Lebewesen in der Antarktis sterben, dass er einen Test durchführen möchte, ob das ein außerirdischer Organismus schuld war? Ja, das, aber sie haben zumindest irgendwie rausgefunden, dass es Würmer waren. Also ja, das ist bei da auch, das Ding aber von, auch so. Irgendeine Form von Test haben sie, glaube ich, gemacht. Okay. Aber helfen auf die Sprünge, wo das jetzt her ist. Das Ding. Okay. Das ist ja, hast du nie gesehen? Nein. Es gibt ja quasi diesen Horror-Klassiker. Ja. Die Hunde sind keine reinrassigen Huskies. Sie sind aber trotzdem lauffreudig. Und so eine Liebe, die ist. Wintertauglich. Nee, die sind. Corgis. Die sind absolut aggressiv. Bitte sag mir einfach, dass es Corgis sind. Nee. Kleine, wilde, aggressive Corgis. Nee, das sind schon, das ist schon so eine Kreuzung von Huskies und irgendwas. Aggressive Huskies. Ist ja, das ist eine ganz üble Kombination. Oh Gott. Die würden sich gegenseitig totbeißen, wenn niemand dazwischen geht. Okay. Und auch die, den Führern gegenüber, also die haben so jeder. Das sind ja so Gruppen von Hunden immer und jede Gruppe hat so einen Matrosen zugewiesen, der quasi der Hundeführer ist. Und sie die müssen die Dominanz definitiv etablieren. So. Sie finden dann einen Weg, irgendwie die ein bisschen im Zaum zu halten und das ist im Grunde einfach ein Zaumzeug. Es ist ein gezielter Aufwärtshaken. Von dem sind sie so überrascht und verdutzt, dass sie dann klein beigeben. Ich habe das irgendwann mal gelesen, dass du auf Schlittenhunde draufpissen musst, um quasi, dass du der Alpha-Tier bist. Aber ich habe das tatsächlich neulich jemandem erzählt. Ich habe das tatsächlich neulich mal gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nie auf den Hund gepinkelt. Ich werde das auch niemals tun. Aber hast du das vielleicht in einem Film wie Manta Manta gesehen? Aber tatsächlich gibt es da keine Quelle dazu, die ich gefunden hätte. Also für euch da draußen. Die Quelle ist ja die Blase. Dominik will Bilder davon. Ich frage mich, ob ich das komplett geträumt habe, was mir wirklich Sorgen machen würde. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe heute nichts geträumt. Im April haben die Männer 5000 Pfund. Hunde. Nein, Pfund, Fleisch und Blubber eingelagert. Ja. Das sollte jetzt für 90 Tage und damit ja über den tiefen Winter reichen. Ja. Und vor allem köstliche Abwechslung. Die nächste Zwischenüberschrift heißt übrigens Hello Darkness, my old friend. Die Tage werden kürzer, die Bewegungen im und mit dem Eis größer. Sie reisen derzeit ungefähr mit 2,5 Meilen pro Tag nach Nordwest und Anfang Mai beginnt dann die antarktische Nacht. Und wir hatten es gerade schon, auch die Nacht macht was mit der Psyche. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich so ein Psychotest für Menschen. Ja? Wenige Jahre vorher war mal ein Schiff im Weddellmeer im Polarwinter eingeschlossen. Und das sind einfach große Teile der Crew depressiv, dann herzkrank und am Ende auch viele wahnsinnig geworden. Gute Aussichten. Bei der Endurance ist die Lage noch ganz entspannt. Die Erfahrung schweißt die tatsächlich zusammen. Selbst der eigentlich blinde Passagier ist jetzt in den 9 Monaten, die bis hier schon vergangen sind, zum vollwertigen Crewmitglied aufgestiegen. Also da redet keiner mehr drüber, dass der eigentlich da nicht eingeplant war. Aber gegessen wird er immer noch im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall ist er der Erste. Bobby Green, der Koch, ist der Einzige, der jetzt wirklich von früh bis spät schuftet. Ach so, ich habe jetzt gedacht, dran denkt, oh, wie bereite ich den dazu? Er wird manchmal gehänselt, wie jeder Schiffskoch auf jedem Schiff. Aber weil er bei einem Unfall einen Hoden verloren hat, wird er, glaube ich, noch ein bisschen mehr gehänselt als andere Küche auf anderen Schiffen. Ja, weil das ja total auffällt im Alltag. Ja, und das gehört halt ein wenig dazu, ne, dass man halt den Koch auch hänselt. Und der wehrt sich aber, und so gibt es zum Beispiel mal einmal zum Geburtstag eines Matrosen einen mit Kuchenguss überzogenen Holzklotz. Sein Spitzname, sein Spitzname Hody. Ist einfach genau mein Humor. Was, Hody? Hody. Hody? Ja, von Hoden. Haha. Die meisten Männer vertrauen darauf, dass am Ende alles gut wird. Sie vertrauen tatsächlich am meisten aber auf Shackleton. Ich liebe das so, der Gedanke, dass sie sich überhaupt gar keinen Kopf machen. Ja, also natürlich kann ich das heute 100 Jahre später nicht mehr beurteilen, aber nach dem, was ich gelesen habe, mir wird so die Düse gehen. War das wirklich so, dass, also die waren einfach sicher, ey, klar, das kann passieren, das war uns klar, das wird alles gut. Shackleton hat einen Plan. So, und Shackleton ist, ich glaube, wirklich aufrichtig der Einzige an Bord, der sich da nicht mehr ganz so sicher ist. Okay. Der lässt sich aber nichts anmerken. Und deswegen geht es auch den anderen ganz gut. Was machen die Matrosen jetzt mit dieser ganzen Zeit? Die singen, machen Musik, sie saufen, sie rasieren sich gegenseitig die Köpfe und malen sich Fratzen auf die Glatzen. Sie machen Hunderennen, sie beobachten Polarlichter, sie spielen Karten, sie würfeln. Sie halten sich gegenseitig Vorträge über die von ihnen bereisten exotischen Länder. Also das ist halt so das übliche Tagesprogramm. Wie so ein Cluburlaub. Bisschen. 22. Juni ist dann die Wintersonnenwende bei minus 27 Grad Celsius. Da gibt es eine absurde Feier, bei der die Matrosen sich gegenseitig irgendwie Theaterstücke vorspielen und Lieder singen, und einer verkleidet sich als Frau, und es ist eine absurd lockere und losgelöste, lustige Stimmung. Also die sind richtig gut drauf. 23. Juli. Aber Alkohol haben die dabei? Na klar. Okay. Ich finde es aber auch so geil, dass einfach, es ist fucking minus 27 Grad und da drin ist Stimmung in der Bude. Der Kapitän sitzt unter und sagt, ach du Scheiße, habt das alles gut? Und die, ach, der Kapitän sagt nichts, es wird schon passen. Hey. Ja, 23. Juli, einen Monat später, zieht ein Sturm auf und da haben wir dann schon minus 36 Grad. Alter. Ein eiskalter Schneewind aus Südwest. Sicht weniger als eine halbe Schiffslänge. Die Schollen brechen. Die Schneelast lässt die Endurance 30 Zentimeter tiefer ins Wasser sinken. Also allein der Schnee, der drauf, der auf das Schiff fällt. Alter, verdammt. Der Sturm endet am 16. Juli. Was komisch ist, wenn er am 23. Juli anfängt. Ja, das stimmt. Ich hätte mal einen Laubbläser gebraucht, so ein Schneebläser. Aber hat es ein ganzes Jahr lang gestimmt? Ich glaube nicht, nein. Ich möchte übrigens... Hier ist ein Typo drin. Weil wir es gerade über Laubbläser haben, ich möchte einmal ganz explizit die Stadt Fürth. Keiner hat es über Laubbläser außer dir. Nein, ich möchte... Ja, Moment. Weil wir es gerade über Laubbläser haben. Nein, weil ich das gesagt habe. Nein, ich möchte ganz explizit die Stadt Fürth loben. Die wird sich freuen. Na, pass auf, da ist nämlich jemand in der Fußgängerzone, vermutlich von den Stadtwerken oder in der beauftragten Firma, langgegangen. Der bläst Laub noch von Hand. Moment, also nein. Von Mund. Die haben Müll und Laub, also eher Müll jetzt im Moment, eingesaugt. Nicht weggepustet, sondern eingesaugt. Ist ja auch viel cleverer. Denk ich mir, viel besser, sehr gut. Viel besser wäre aber, wenn sie es aufpieksen würden mit so einem Piekser. Ja, geht halt nicht mit allem so gut, aber, ne? Aber ich, also wenn schon kracht, dann saugt also, es doch wenig. Also, Shoutout zur Stadt Fürth. Yep. Also, unser Sturm endet, wann auch immer, sagen wir mal ein paar Tage später. Und die Männer sehen, dass die geschlossene Eisfläche in viele kleine Schollen, also ich meine, das ist natürlich dieses ganze Packeis, das alles lose war, ist irgendwie zusammengefroren über den Winter. Mein lieber Scholli. Und es ist jetzt wieder in richtig viele kleine Schollen zerbrochen. Und sie sehen im Norden offenes Wasser. Auch Mehmetscholl. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, aber jetzt wird es auch richtig gefährlich. Denn die Schollen, wenn einzeln sind, können die sich auch einzeln bewegen und schieben und drücken gegeneinander. Und da wirken Kräfte, die sind unvorstellbar. Nennt sich Eispressung. Und das Schiff ist noch davor sicher, denn es steckt mitten in dieser großen Scholle noch fest. Aber es ist ein Sicherheitspanzer außenrum. Ja, wenn diese Scholle bricht, dann kann das auch wirklich gefährlich werden. Wissen das die Leute in der Form? Ich glaube, der ein oder andere... Die Männer füttern den Hunden jeweils ein Pfund Fett, um sie gegen die Kälte zu schützen. Außerdem räumen sie den Schnee um die Iglus weg, weil sie auch Angst haben, dass diese Scholle, wo die Hunde drauf sind, so schwer wird, dass sie irgendwann untergeht. Mhm. Am 26. Juli taucht die Sonne für eine Minute am Horizont auf. Eine? Ja. Okay. Was auch wieder das Zeichen ist für hier, okay, der Winter neigt sich dem Ende entgegen. Die gute Laune auch. Allen ist klar, wie gefährlich die Lage momentan ist. Also denen ist schon bewusst, ne, dass diese Eisdinger hier ihren Untergang bedeuten können. Stellt euch mal vor, das Schiff, das die andere Seite vorbereiten soll, hat es gemacht und die warten die ganze Zeit, denkst du, wo bleiben die denn? Also lang bleiben jetzt nicht mehr, jetzt wird es mir langsam zu blöd, ich fahre jetzt glaube ich wieder heim. Ja, da stell dir vor, die kämpfen sich da mit Ach und Krach zum Pol und gehen dann weiter. Ja, stell dir vor, die anderen sind festgefroren und haben einfach diese lebenswichtigen Lebensmittel. Ja. Das war das Wort. Nehmen wir mit. Nicht mitgebracht. Ja. Naja, am 1. August hebt sich die Endurance unvermittelt, kippt dann zur Seite und plumpst zurück ins Wasser. Die Scholle bricht. Das Schiff ist, naja, nicht direkt frei, aber etwas freier. Und jetzt müssen sehen wir das nicht alle. Jetzt müssen sie schauen, dass sie ganz schnell in offenes Gewässer kommen. Ja, und die Hunde noch damit reinholen. Sie nicht vom Eis zermalmt werden. Wir haben die Hunde vergessen. 8 Minuten später sind die Hunde verladen und alle auf die Position. Nur Augenblicke später schieben sich große Eisplatten auf die Endurance zu und zermalmen die Iglus. Also die haben jetzt wirklich diese Hunde im letzten Moment. Ich denke mir, das geht dann schnell. Im letzten Moment aus diesen Iglus gepackt. Der Druck auf den Bug ist immens. Die ganze Crew hat, glaube ich, jetzt auch richtig Muffensausen. Ich wollte sagen, jetzt hocken alle da und das stelle ich mir jetzt ein bisschen vor, wie bei das Boot, wenn sie alle da sitzen und sagen, oh, halten die Nieten, was geht. Das Schiff bewegt sich, wird gehoben, senkt sich, bockt sich leicht geneigt auf eine der Eisschollen auf. Alle sind bereit, zur Not von Bord zu gehen und zu Fuß losziehen zu müssen. Also die sehen jetzt schon auch wirklich den Tatsachen ins Auge, sage ich mal. So vergehen mehrere Tage, werden die Schollen immer wieder mal zusammenfrieren, aber auch irgendwie ist trotzdem noch Bewegung drin. Ey, wie psychisch fertig du da irgendwann sein musst, wenn du die ganze Zeit so, vielleicht müssen wir jetzt hier raus, oh scheiße, vielleicht geht's noch, aber über Tage. Die Angst schwindet im gleichen Maße, wie die Sonnenstrahlen zurückkehren. Ja. Shackleton weiß aber, dass die Gefahr noch lange nicht vorbei ist. Am 10. September erreichen wir bei 10 Stunden Sonne einen neuen Temperaturhöchststand, minus 16 Grad. Die Matrosen sprechen von einer Hitzewelle, gehen ohne Kopfbedeckungen nach draußen. Sind die blöd? Finde ich so schön, die Hitzewelle bei minus 16 Grad. Wasserproben ergeben einen erhöhten Anteil an Plankton im Wasser, was ein sicheres Zeichen für den nahen Frühling ist. War mir auch nicht bewusst. 5 Tage später taucht der erste Kaiserpinguin auf. Einen Tag darauf die erste Robbe. Das ist ja wie im Schlalaffenland. Die Angriffe der Schollen auf die Endurance werden jetzt immer heftiger. Die Angriffe der Schollen. Immer wieder biegen sich Balken und Maste unter dem Druck des Eises. Immer wieder lässt der Druck nach oder die Scholle zerspringt. Die Männer sind euphorisch. Immerhin sind sie an Bord des stabilsten Schiffs, das je gebaut wurde. Ja, aber ob das hält? Die Temperaturen steigen und am 14. Oktober bricht die Scholle, die Endurance 9 Monate lang festgeklemmt hat. Das Schiff schwimmt nun in einem kleinen freien Teich. Also frei in einem kleinen Teich. Alle Umbauten und Umzüge an Bord werden rückgängig gemacht, die Ofen werden angefeuert, die Crew bereitet sich auf den Ausbruch vor. Dann tut sich vor ihnen ein Spalt auf. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, aber sie haben ein Leck in den Rohren, was bedeutet, sie können jetzt nicht mit Motor fahren, sondern sie müssen ihre Segel setzen. Was natürlich sich sehr viel schwerer kontrollieren lässt als so ein Dieselmotor. Oder ein Dampfmotor, ein Dieseldampfmotor. Das ist super gefährlich, hier jetzt Segel aufzuziehen und es bringt sie auch wirklich nicht weiter. Es bleibt super erfolglos. Am 18. Oktober schließt sich das Eis wieder um die Endurance und drückt das Schiff so zur Seite, dass im Inneren alles durcheinander purzelt und die Männer wirklich aufs Deck eilen, um sich schon auf den Absprung vorzubereiten. Wow. Bei 30 Grad Neigung kommt das Schiff zum Stillstand und naja, was machst du dann, ne? Die Männer nageln und zurren alles lose im Schiff fest. Oh. Der Koch wirft die Öfen wieder an. Sie nehmen das Abendessen an diesem Tag übereinander wie auf einer Tribüne ein. Gegen 20 Uhr richtet sich die Endurance dann wieder auf. Zwar taucht in den Tagen mal ein Schwertwal in einer Rille in der Nähe auf. Also es gibt dann immer wieder auch so kleine Bahnen mit Wasser, die aber jetzt nicht wirklich zum Befahren taugen, aber es sind so kleine Rillen. Aber abgesehen davon wird die Lage wieder trostloser und kälter. Am 24. Oktober setzen neue Eispressungen ein. Heftiger als je zuvor. Das Schiff kippt mal hierhin, mal dorthin und kommt schließlich zwischen 2 Schollen eingeklemmt, halb auf eine dritte aufgeschoben zur Ruhe. Eine schwere Eisplatte schiebt sich an der Steuerbordseite entlang und reißt die Schiffshülle an einer Stelle auf. Scheiße. Ja, das ist jetzt echt kacke. Wasser im vorderen Laderaum. Okay. Da gehört's nicht hin. Die Matrosen machen die Leckwasserpumpen startklar und gehen an die Arbeit. Vor allem eiskaltes Wasser. Eiskalt. Und es kommt aber auch mehr Wasser rein, als sie rauspumpen können. Also mehr Wasser sogar. Mhm. Und also sie packen da noch, sie haben motorbetriebene Pumpen, die kommen nicht hinterher. Sie packen da noch mit Handpumpen irgendwie mit an. Auch das reicht nicht. Und dann ganz plötzlich in diesem ganzen Chaos stoppt der Wasserfluss, weil die Öffnung zufriert. Ich wollte gerade fragen, ist es nicht irgendwann, dass du, okay. 28 Stunden lang mühen sich die Männer ab, einen Kofferdamm im Laderaum zu bauen, die Pumpen zu bedienen und die Eisscholle zu zerhacken, um den Druck zu lindern. Uff. Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, dann hast du dann nicht auch diesen Effekt so ein bisschen, na gut, Holz arbeitet damit, aber wenn du doch dann irgendwann mal so eine Spalte irgendwo drin hast und dann friert Wasser da drin, dann weitet es doch auch im Zweifel zu sagen. Ja, ja. Aber Holz ist da ja, ist ja nicht so wie Glas oder sowas, das dann das schnell springt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so direkt in Spalte fließt. Ja. Aber es ist jetzt ja auch erstmal quasi so ein bisschen Stillstand. Ja. Aber sie versuchen jetzt natürlich irgendwie alles zu tun, damit es nicht zum größeren Problem wird. Shackleton gibt außerdem den Befehl, die Hundegespanne klarzumachen, die Boote abzulassen. Also sie haben natürlich auch noch so kleinere Boote mit dabei. Und die Ausrüstung umzuladen, weil sie echt jetzt darauf vorbereitet sein müssen, das Schiff fluchtartig zu verlassen. Eine Gruppe Kaiserpinguine watschelt heran, stimmt einen merkwürdigen Singsang an, was die Männer natürlich als klares Omen für den Untergang sehen. Neue Pressungen reißen weitere Löcher ins Schiff. Das Heck wird 7 Meter nach oben gedrückt, was noch mehr Wasser in den Bug laufen lässt. Der wird schwerer und die Bewegung verstärkt sich. Damm und Pumpen mittlerweile nutzlos. Zitat Shackleton: Sie ist am Ende, Männer. Ich denke, es ist Zeit, von Bord zu gehen. Gar nicht so viel. Und da machen wir nächste Folge weiter. Jetzt muss ich mal pinkeln. So, und wieder sind wir zurück aus dieser kleinen Werbepause. Das nächste Kapitel heißt Das End in Endurance. The End. Ich bin ein großer Fan meiner Überschriften. Ich bin ein großer Fan von Phoebe Bridgers übrigens, weil du sagst das? The End. Das ist ein Darling der Indie-Szene, die langsam auch auf den... Im Mainstream ankommt. Genau. Okay. Danke für diesen Input. Musik? 22 Grad unter Null. Nach einem und es geht noch heißer. Nach einem harten Kampf, ja, es ist knapp unter der Hitzewelle. Nach einem harten Kampf gegen die Widrigkeiten verlassen die Matrosen die Pumpen, laufen über das mittlerweile stark gewölbte Deck und schicken sich an, die 49 Huskies über eine mit Segeln improvisierte Rettungsrutsche von Bord zu schicken. Normalerweise würden die Hunde in so einer Situation völlig am Rad drehen, aber weil die Männer an sich ziemlich ruhig und besonnen, ernsthaft und still an der Arbeit sind, lassen sich auch die Hunde beruhigen. Gut alte Husky-Rutsche. Von vorne schiebt sich das Eis über den Bug, seitlich drücken mehrere Schollen mit Schmackes und in Wellen gegen den Schiffsrumpf. Die Endurance ächzt und zappelt. Alle drei Maske biegen sich mal in die eine, mal in die andere Richtung. Man sieht dem Schiff seinen Todeskampf an. Bis 19 Uhr haben die Seemänner die wichtigste Ausrüstung von Bord auf eine stabile Eisscholle gebracht und ein behelfsmäßiges Lager errichtet. Viele müssen direkt auf dem Eis nächtigen, eng mit den Kameraden umschlungen, um nicht zu erfrieren. Dann der Schock. Die Scholle, auf der das Lager steht, bricht. Hektisch ziehen die Männer alles einige hundert Meter weiter. Eigentlich wollten sie noch weitere Sachen vom Schiff schaffen, aber es ist klar, dass die Endurance gerade eine einzige Todeszone ist. Eine Stunde, nachdem der letzte Mann von Bord gegangen ist, zerbersten Bugspriet und Klüverbaum unter dem Druck des Eises. Fragt mich bitte nicht, welche Teile das sind. Das sind Teile von dem Schiff. Es ist schön, jetzt weiß ich nämlich auch, wie eine Bekannte, die eben Ersteres als Nickname benutzt, warum das so heißt. Okay. Mhm. Ernest Shackleton und 27 Matrosen mümmeln sich fröstelnd in notdürftig aufgestellte Zelte. Oh ja. Es ist der 27. Oktober 1915. Ihre Position ist irgendwo im eisigen Ödland des Weddellmeeres. In der Antarktis auf halber Strecke zwischen Südpol und dem letzten bekannten Außenposten in rund 1200 Meilen Entfernung. Der letzte Kontakt zur Zivilisation war vor 2 Jahren. Vor einem Jahr. Meine ich ja. Es ist klar, wenn sie überleben wollen, müssen sie es selbst schaffen. Helfen kann ihnen niemand. Und jetzt, glaube ich, ist das, wo du vorhin gedanklich schon bisschen mal warst. Wie bei Germany's Next Topmodel. So, die, was? Jetzt schlägt, glaube ich, dann auch langsam die Verzweiflung durch, weil ich meine, wenn du halt auch kein Schiff mehr hast. So, okay. Ja, aber hat man sich aber vorher schon was vorgemacht. Ja, oder ist es so ein bisschen jetzt argumentativ, so wie bei, Mensch, wie heißt der, die Kunst des Krieges? Tschung, tschung. Ja, ich sag mal ja. Der sagt doch auch, du musst den Leuten das Schiff wegnehmen, damit sie nicht mehr auf die Idee kommen, oh, ich könnte mit dem Schiff wieder wegfahren. Sagen, wenn du die Leute nur genug drangsalierst und also du fährst die Leute in die Schlacht und dann verbrennst du ihre Schiffe, damit sie auch wirklich. Es klingt nach den Russen, oder? Ne, damit ist halt sozusagen, damit du keine andere Möglichkeit mehr hast, außer die eine Sache jetzt wirklich. Ja, zu tun. Damit sie keinen Rückzug mehr. Ich glaube aber an sich. Ihre einzige Chance ist jetzt zum Südpol. Naja. Ich sag mal, die Motivation ist jetzt auf jeden Fall da, jetzt wirklich loszugehen. Shackleton weiß, in ungefähr 182 Meilen südwestlich gibt es Schelfeis, was jetzt dann so irgendwie eine geschlossenere Eisfläche, glaube ich, einfach ist. Und Festland. Ja, ich auch euphorisch. Und Festland ist etwa 210 Meilen entfernt. Jedoch wohnen dort weder Mensch noch Tier. Die beste Chance, die sie irgendwie haben, ist, dass sie mit ihren Rettungsbooten, die sie jetzt da haben, die Paulette-Inseln erreichen, in ungefähr 350 Meilen Entfernung. Und diese Insel hat zwar nur 1,5 Meilen im Durchmesser, aber 1903 sind da schon mal Schiffbrüchige gestrandet und die wurden dann gerettet. Und nachdem die da gerettet wurden, haben die dort dafür gesorgt, dass da ein Depot an Nahrungsmitteln angelegt wird. Oh! Und witzigerweise war Shackleton derjenige, der damals für den Einkauf von genau diesen Vorräten zuständig war. Also der kann genau dir das gekauft, der kann dir sagen, wie das MHD auf den Bohnen ist, die er da deponiert hat. Am Morgen machen sie sich auch ohne Befehl alle daran, die Sachen aus dem Lager auf Schlitten zu verladen und der nächste Schritt ist eigentlich logisch, da braucht es keine Ansagen. Um zu dieser Insel zu gelangen, gibt es einen gewaltigen Fußmarsch über Eis und die Männer müssen auch noch ihre Boote hinter sich herziehen, weil der Weg wahrscheinlich nicht komplett, sehr wahrscheinlich nicht komplett zugefroren sein wird. Achso, sie müssen die Boote natürlich mitnehmen, weil sie auf dieser Insel nicht laufen können. So. Das klare Ziel vor Augen ist gut für die Stimmung, kurioserweise. Die Ungewissheit in der letzten Zeit war vergleichsweise hart. Jetzt kommst du wieder ins Machen, jetzt zumindest, ne? Haben sie was zu tun. Mhm. Und auch wenn das Tun bedeutet, dass sie zwei Kutter von jeweils rund einer Tonne Gewicht über Eisschollen ziehen, die mitunter Höhenunterschiede haben von ungefähr zwei Stockwerken. Ich meine, du hast ja auch Muskeln abgebaut in der Zeit. Mitunter. Shackleton bläut den Männern ein, dass sie alles an Gewicht ablegen sollen, was nicht gebraucht wird. Erlaubt sind für jeden die Sachen auf seiner Haut, zwei Paar Handschuhe, sechs Paar Socken, zwei Paar Stiefel, ein Schlafsack, ein Pfund Tabak, zwei Pfund persönliche Ausrüstung. Tagebücher und medizinische Geräte sind auch erlaubt und für ein Banjo gibt es eine Sondergenehmigung. Ja, das ist aber auch insgesamt doch recht viel. Naja. Shackleton selbst wirft. Also ein Banjo pro Person, oder? Shackleton selbst wirft demonstrativ ein goldenes Zigarettenetui und einige Goldmünzen in den Schnee. Seine Bibel nimmt er in die Hand, reißt den Psalm 23 raus und eine Seite aus dem Buch Hiob. Da geht es irgendwie um Eis. Ja, und daraufhin verbrennen sie ihn, weil er den Gott gelästert hat. Naja, aber die restliche Bibel wirft er in den Schnee. Also er setzt natürlich ein Zeichen, so, Leute, lasst allen Scheiß da, den ihr nicht braucht. Der Mann ist klug, er hat frühere Expeditionen studiert und er weiß, dass es gibt zwei Strategien, ja. Die einen packen für alle Möglichkeiten alles ein, was irgendwie nützlich sein könnte. Und es gibt die halt schauen, alles weg und so schnell wie möglich los und ans Ziel. Und was glaubt ihr, wer erfolgreicher ist? Die Letzteren. Genau. Sie packen also nur zwei, obwohl sie drei Boote eigentlich sogar hätten. Sie töten schweren Herzens einen alten Hund, der sich nicht an das Zaumzeug gewöhnt hat. Und auch drei junge Hunde und die Bordkatze müssen dran glauben. Also wirklich alles, was irgendwie bremsen könnte. Aber, also sorry, dass ich jetzt zu spät um die Ecke komme damit nochmal, aber warum haben sie eine Bordkatze? Aber warum sind die losgefahren zum Südpol? Aber den Psalm 23 Grad rauszuhauen. Der Herr ist mein Hirte, ist halt für ihn als Anführer, hat es halt eine besondere Bedeutung vielleicht. Ja, aber eben, er reißt ihn raus und behält ihn noch. Ja. Ah, weil ich habe gedacht, der reißt ihn raus, so ein Seht her und wirft beides weg. Ich mache meine Bibel um zwei Seiten leichter, damit uns der Weg nicht so zu. Ich habe gedacht, der wirft beides weg, weil ich mal noch gedacht habe, der 23 ist doch eigentlich perfekt für die Situation. Nein, aber der hebt er auf. Ah, okay. Das macht erstaunlich viel Sinn. Hast du es verstanden? Ja, schon so. Okay. Also alles andere macht halt auch gar keinen Sinn. Nee, Wasser aber jetzt ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Ja, da, been there, gut. Done that. Ja, dann gut. Marschieren sie los. Das zerrissene, verbogene Gerippe der Endurance bleibt zurück. Zum Abschied hissen sie einen Union Jack. Ist die noch vor Ort? Die Endurance? Na klar. Die minus 9 Grad werden als unangenehm Nein, warm beschrieben. Heute. Ist die heute noch vor Ort? Die Endurance? Ja. Später? Naja, also ich meine, ich kann es euch ja sagen, das Schiff wird sinken, ja? Okay. Und warum ich diese Geschichte jetzt machen wollte, wo ich das Buch schon seit 2 Jahren im Schrank habe, weil sie jetzt ist, gefunden wurde, dass sie vor kurzer Zeit, ich glaube, ich sage jetzt mal 4 Wochen, 6 Wochen, wurde sie gefunden. Hast du sie gefunden? What? Ja. Ja, ja, Jürgen war langweilig, also. Auf Google Earth. Dein Schrank. Ja, werde ich später noch ausführlicher, aber sie wurde jetzt kürzlich gefunden, deswegen ist die Geschichte gerade zeitlich. Ja, wenn wir uns nach 6 Stunden langweilen, erzählst du die Story auch gerne noch. Die minus 9 Grad werden als unangenehm warm beschrieben, vor allem, weil die halt 2 Tonnen Schiffe irgendwie hinter sich herziehen, aber auch, weil das Eis dadurch oberflächlich weich wird und sie mit ihren Stiefeln und Kufen immer wieder einsinken. Ja, vor allem, denn ich wollte gerade sagen, irgendwann sind die Schiffe auch nicht mehr dicht und hast Wasser drin. Und die Hundeschlitten schlagen sich noch ganz tapfer, die ziehen insgesamt 900 Pfund Ausrüstung. Aber die 15 kräftigen Männer, die 2 Boote irgendwie ziehen müssen, die müssen sich schon ordentlich in die Seite stemmen. An jedem Druckrad müssen sie außerdem Eispickel und Schaufeln auspacken, um irgendwie diese Schlitten da durchzubringen, also irgendwie halt die Fläche plan zu kriegen. Bei hohen Wellen müssen sie Rampen bauen. Also es ist ein absurder Aufwand. Ja, aber auch wie krass, dass es jetzt leichter für sie, wenn es kälter wäre, wo du dir denkst, irgendwie, du bist um jedes Grad froh, dass es wärmer wäre. Ja, bei denen ist es anders gerade. Für die erste Meile brauchen sie 3 Stunden. Manche von ihnen laufen immer wieder zurück, um weitere Ausrüstung zu holen und zu transportieren und dann zurück, um auch wieder bei den Booten zu helfen und so weiter. Sie schuften Stunden und Tage lang, schaffen aber selten mehr als 1/4 Meile in der Stunde. Noch immer ist die Laune der Männer positiv, wie auf einem Wandertag. Ey, hätten sie halt Kilometer genommen, hätten sie mehr geschafft. Wie auf einem Wandertag, das finde ich ganz schön. Sie rasten auf einer Scholle, die bestimmt schon 2 Jahre alt ist. Fest und dick und vor ihnen ist eher so ein Meer aus brüchigen kleinen Schollen und Spalten, wo klar ist, okay, wir kommen hier eigentlich gar nicht durch. So, nicht mit diesem Aufwand. Aber wir haben in der Vergangenheit Crews gehabt, die dann auch durch faule Äpfel korrumpiert wurden, personell. Und da sind wir gerade nicht. Nein. Also die sind wir echt sehr weit weg von. Richtig, richtig auf Zack, die Jungs. Und das glaube halt auch. Das hat viel, glaube ich, mit der Menschenkenntnis zu tun, mit der Shackleton diese Crew zusammengestellt hat. Es gibt, ich will nicht sagen faule Äpfel, das stimmt nicht. Es gibt Einzelne, die mitunter negativ auffallen, was in der Zeitspanne. Aber auf seine Verhältnisse, für seine Verhältnisse fallen die negativ auf. So. Ja, auch die wären woanders, in anderen, die aber in den Top 3 so. So ungefähr, ja. Okay. Aber er hat es auch noch gut im Griff alles. Aber es wird jetzt klar, okay, sie sind eigentlich jetzt hier auf einer Scholle, wo es eigentlich nicht weitergeht. Ja, also der Aufwand ist so immens, sie kommen nicht wirklich voran und jetzt vorhin wird es auch noch gefährlich. Jetzt schickt er die Schlittengespanne nochmal zurück zum Schiff, also richtig weit weg sind sie ja noch nicht, um noch mehr Ausrüstung zu holen und dann wollen sie auf dieser einen großen alten Scholle ausharren, bis die näher ans Land getragen ist. Die Nachschubcrew schlägt ein Loch in den Rumpf der Endurance. Also das ist jetzt dann ja klar, dass da nichts mehr zu retten ist von diesem Schiff. Und holt den Rest raus. Befreit noch einiges an Vorräte, schleppt sogar jetzt noch das 3. Boot, das eigentlich an Bord ist, mit. Und ja, zum Abendessen gibt es Blubber, Robbenfleisch, Eintopf, widerlich, aber der Hunger treibt's rein. Am 4. November, eine Woche nach Schiffbruch, schreibt Macklin in sein Tagebuch. Es war ein wunderschöner Tag. Es ist schwer vorstellbar, dass wir uns in einer derart grausamen, prekären Lage befinden. Was für eine schöne Sicht der Dinge. In den Kommentaren, es ist so beneidenswert, ja. Was, also, wie man das so positiv sehen kann. Ja, schön. In den kommenden Tagen gehen die Männer immer wieder zurück zum Wrack und bergen, was da noch irgendwie rauszuholen ist. Auch wenn es teilweise schon unter der Wasserlinie liegt. Also sie begeben sich auch wirklich ins eiskalte Wasser, um noch Walnüsse, Zucker, Backpulver, Reis, Mehl, Gerste, Linsen, Gemüse, Gelee und alles, was halt irgendwie noch rausholen können, holen. Mehrere Tonnen dürfte so ungefähr alles in allem für 3 Monate reichen. Wenn ihnen jetzt aber dann... Aber wie nehmen sie das mit? Wenn naja, jeder sie sind ja nicht sehr weit. Ja, sie laufen immer wieder zurück. Ja, und mit ihren Schlitten, mit ihren Hundeschlitten immer wieder zurück, holen alles, fahren wieder und das machen sie echt mehrfach. Okay. Wenn ihnen jetzt dann auch noch wieder regelmäßiger Robben begegnen, dann reichen ihre Vorräte auch locker noch eine ganze Weile länger. Und sie auch tatsächlich auf den Fahrten haben sie auch hin und wieder jetzt mal Kontakt mit Robben, wo sie dann mal schnell mit Planken und Eispickeln und so diese Robben kloppen, zermoppen, weil sie ihre Gewehre gerade nicht mit haben. Es gibt also keinen Grund, den Männern aktuell nicht täglich ihre vollen Essensrationen auszugeben. Was jetzt mal so für 2 Monate so zugeht bis zur Wintersonnenwende. Und bis dahin wissen sie aber dann hoffentlich auch klarer schon, wie ihr Schicksal jetzt letztendlich aussehen wird. Also sie wissen jetzt noch, sie haben, ja, ist klar, sie haben natürlich eine große Hoffnung, dass das alles gut wird, noch immer. Aber es ist, kann keiner jetzt wirklich einschätzen, wie groß ihre Chancen, glaube ich, sind, lebend aus dieser Sache herauszukommen. Nach einem Sturm gehen die Männer noch ein letztes Mal zur Endurance. Sie feuern dann da noch so theatralisch einen Leuchtpistolen-Salutschuss ab, bergen noch ein paar Holzplanken so als Baumaterial, womit sie dann so einen kleinen Aussichtsturm auf ihrer Scholle bauen. Und dann ist es mit dem Schiff auch erledigt, dann fahren sie nicht mehr zurück. Sie taufen ihr Camp das Ocean Camp. Die Stimmung ist immer noch gut. Shackleton achtet auch bei den Zeltbesetzungen jetzt drauf, und da kommt jetzt wieder das ins Spiel, ne, dass er die Leute gut kennt. Er achtet darauf, dass er keine Unruhestifter zusammensteckt, sondern lieber die potenziellen Störenfriede zu sich ins Zelt holt, damit er da proaktiv deeskalieren kann. Mhm. Abends wird dann oft gemeinsam gesungen, es gibt eine Vorlesestunde, und als das Thermometer am 12. November auf 2 Grad das Sams vor. Über Null klettert, sieht man nicht wenige Matrose beim Waschen oben ohne. Ansonsten ist die Wärme eher ungünstig, die Oberfläche der Scholle wird matschig, die Männer sinken andauernd ein, die erlegten Robben dann mit einem Schlitten zu transportieren, wird schon zum Kraftakt, weil der ganze Schnee, das alles total weich ist. Die Mannschaft vertreibt sich die Zeit mit Kartenspielen, sie beobachten irgendwie das Eis um sich herum, sie träumen vor sich hin. Und das Banjo! Sie laufen heimlich Ski, was Shackleton ihnen eigentlich verboten hat, weil er ist super risikoavers eigentlich. Mhm. Ja, und will kein unnötiges Risiko eingehen. Und es ist ja auch schon ein bisschen gefährlich, aber sie machen es trotzdem. Und für was genau haben sie die Skier überhaupt dabei? Ich weiß nicht. Okay, alles klar. Naja, so vom Schlittenhundeschlitten kannst du dich wahrscheinlich mit Skiern schon auch gut ziehen lassen. Vielleicht. Wollten sie aber auch, vielleicht wollen sie auch Wasserski fahren. Ich weiß nicht. Auch das. Und sie bauen die Bordwände der 3 Boote etwas höher, damit die, die ja eigentlich nur so notdürftig für ein bisschen rumschippern und anlanden gedacht sind, damit die zur Not vielleicht auch etwas wilderes Wasser überstehen könnten. Gedacht für Kanonen. Es ist ein einfaches, aber für viele befriedigendes Leben. Die, die selbst Robbenleder gerben oder Hosenflicken nähen, halten das begeistert und dankbar in ihren Tagebüchern fest. Das ist, ja, es ist ein schöner Ausflug. Aber ich wollte gerade sagen, maximaler Unterschied zu, wir haben nur eine halbe Stunde am Tag was zu tun und sonst müssen wir einfach nur aushalten und jetzt arbeite um dein Leben. Genau. Und dem Jungen und mir ist es und tatsächlich Elden Ring zu schwer. Ich glaube auch, dass die Tatsache, dass die noch relativ üppig mit Vorräten ausgestattet sind und einfach da halt ihren Ofen irgendwie hinstellen und kochen und dass sie da so noch gut versorgt sind, dass noch kein Mangel wirklich spürbar ist, macht, glaube ich, auch einiges. Am 21. November um ungefähr 17 Uhr sinkt die Endurance, 25 Tage, nachdem sie den Kutter verlassen haben. Weil du sagst Mangelwirtschaft. Ob es wohl irgendwo eine Kneipe gibt, die mal früher Wäscherei war, wann heißt dann Mangelwirtschaft? Oh, das wäre schön. Ja. Ende November sind sie bereit für einen Vorstoß in Richtung Paulet-Insel. Proviant ist verpackt, Boote sind fertig, ein mobiler Blubberofen ist gebaut. Nur das Packeis spielt nicht mit. Die 60 Meilen, die sie mit der Scholle jetzt schon gereist sind, fühlen sich nach enttäuschend wenig an. Die Stimmung ist jetzt schon nicht mehr ganz so positiv, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass Shackleton mit starken Ischias-Beschwerden zeitweise sein Zelt überhaupt nicht mehr verlassen hat. Oh Gott! Und als er am 17. Dezember eine Positionsbestimmung macht, muss er feststellen, dass sie langsam wieder in die falsche Richtung treiben. Ja. Shackleton fürchtet kein Wetter, keine Einsamkeit, kein Grauen so sehr wie die Demoralisierung seiner Leute. Ich dachte, wie sein Ischia. Auch den nicht. Am 19. Dezember schreibt er ins Tagebuch: Denke daran, gen Westen aufzubrechen. Und das ist jetzt tatsächlich was, was einen Keil in die Mannschaft treibt. Die einen halten es für eine dumme Idee. Zu anstrengend, zu ungewiss. Sie müssen Vorräte zurücklassen. Sie müssen sich in dem weichen Schnee fast zu Tode ackern. Und der andere Teil der Mannschaft ist aber voll dafür, weil sie treiben jetzt nach Osten in die falsche Richtung. Das wäre ihr Ende. Sie müssen 200 Meilen Richtung Westen. Warum also nicht gleich losgehen? Nach einer kurzen Erkundung steht der Plan. Ein Aufbruch in der Nacht, weil das Eis da schön fest ist. Ein Boot wollen sie im Lager zurücklassen. Und 17 Mann ziehen nacheinander die anderen beiden Boote. Der Rest späht aus, schaut, wo der Weg am besten lang geht, führt die Schlitten, schlägt Schneisen und so weiter. Die erste Meile ist schnell hinter sich gebracht. Naja, in 3,5 Stunden. Und auch da laufen alle immer mal wieder zurück zum Camp. Dann frühstücken sie wieder zurück im Camp. Dann schleppen sie wieder weiter und schaffen so relativ viel Zeug auch immer noch ein Stück mit. Sie schlagen dann einen neuen Behelfslagerplatz auf und es ist aber auch, irgendeiner schreibt ins Tagebuch, es ist schrecklich feucht, also diese ganze Matsche, das ist irgendwie nicht so, ist nicht so das geile Erlebnis jetzt. Ja, hier. Vor allem, wie bitter das ist, wenn die das jetzt, keine Ahnung, 2 Wochen lang machen und dann feststellen, ja, wir werden genau in der Geschwindigkeit weggetrieben, in der wir vorwärts kommen. Ja. Naja. Und sie kommen immer wieder auch an Stellen, wo sie nicht weiterkommen, wo das Trümmereis Spalten hat, wo sie nicht drüber kommen, wo sie warten, bis das Eis zufriert oder sie irgendwo hintreibt. Und das Eis ist super tückisch. Es gibt so eine kleine Schicht Schnee und Eis obendrauf. Die sieht so aus, als könnte sie dich locker tragen. Und dann steigen die aber drauf und sinken mit dem Stiefel halt komplett in eine Pfütze und haben dann halt eiskaltes Wasser in den Schuhen und so. Also es ist abartig. Immer wenn sie dann zurückgehen, um das zweite Boot zu holen, friert in der Zeit auch der Schlitten von dem anderen Boot fest. Also es ist eine Plackerei. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber immerhin Weihnachten. Einer der Männer begehrt auf. Er argumentiert, dass er einen Vertrag unterschrieben hat, nachdem er an Bord dem Kommando Shackletons unterstellt ist. Aber sie sind eben nicht mehr an Bord. Aber sie sind nicht mehr an Bord. Aber Moment, das Schiff hat jetzt einen offenen Bug und damit ist doch die ganze Welt an Bord. Naja, es gibt eine lange Diskussion und die ist auch irgendwie absurd, weil es gibt ja keine Alternative. Ne? Also ich meine, alleine hast du ja keine Chance. Also was ist die Alternative? Und Shackleton. Ja, vor allen Dingen für die ganze Überquerung. Also es war ja klar, dass sie diese Überquerung machen müssen. Ja, ja. Totaler Bullshit jetzt. Und deswegen lässt Shackleton auch jetzt die Verträge nochmal laut vorlesen am nächsten Morgen, sicherheitshalber, so für alle hörbar. Da steht nämlich drin, dass sie auch an Land während der Expedition seinem Kommando folgen müssen, wie du vollkommen richtig erkannt hast. Und Eis ist ja quasi Land. Naja, also wie gesagt, es ist auch eher so ein Frust, so eine Frustdiskussion, glaube ich, weil es gibt ja keine Alternative. Nach tagelangen Mühen stoßen sie wieder an eine unpassierbare Stelle. Überall Wasserrinnen, alles brüchig, keine Chance. Sie müssen sich die Niederlage eingestehen und traurig den Rückzug antreten. Aber sie haben jetzt Schwierigkeiten, eine stabile Scholle für ihr Lager zu finden. Und sie manövrieren sich jetzt tatsächlich so in eine Sackgasse, dass sie an Silvester auf einer Eisscholle festsitzen, die eigentlich irgendwie klein und nicht stabil und irgendwie ein bisschen shady ist. Sie haben jetzt nur 2 statt 3 Booten, ja, können nicht weiter, haben deutlich weniger Proviant, weil sie in dem Ocean Camp einiges zurücklassen mussten und kamen eigentlich mit dem ganzen Marsch innerhalb einer Woche nur 9 Meilen weit. Also es war ein sehr frustrierender Vorstoß und ihre Lage ist jetzt auch deutlich schlechter als vorher. Sie taufen ihre neue Heimat das Marktime Camp. Sie haben allerdings einige Robben in der Gegend, also sie können sich jetzt einen guten Vorrat für rund 50 Tage an Robbenfleisch anlegen, was eine sehr optimistische Schätzung ist, weil es stellt sich raus, dass es eigentlich eher 30 sind und es werden auch jetzt immer weniger Robben, weil es wieder Winter wird und die halt das sich da nicht blicken lassen. Am 9. Januar notiert Shackleton, so langsam macht mir unsere Gruppe Sorgen. Am 13. Januar geht das Gerücht um, Shackleton wolle die Hunde töten, damit die Vorräte länger halten. Das löst erhitzte Diskussionen in den Lagerzelten aus. Sie stellen fest, dass ihre Scholle schnell schmilzt. Sie müssen jetzt mit einem Eisblock eine Brücke zu einer benachbarten Scholle errichten, damit sie ihr Lager umziehen können. Sie ziehen also 150 Meter weiter auf eine andere Scholle, errichten ein neues Camp, es kriegt wieder den Namen, das Patience Camp. Und zur Feier des Einzugs erschießen sie erstmal 4 Gruppen von Hunden. Keiner. 4 Gruppen? Ja. Was ist denn eine Gruppe? 5? Ja, das 6. sind schon relativ viele. Warte mal, ich sag, glaube ich, gleich. Also, nee, ich hab's nicht exakt auf dem Hund, aber es bleiben, glaube ich, 2 Gruppen erstmal übrig. Ich könnte sagen, zur Feier des Tages werden Hunde erschossen. Das ist aber auch warum mal. Warum werden die jetzt erschossen? Naja, weil die A. Sie können sie nicht ernähren? A, genau, weil die Vorräte fressen. B kommt erst später. A, weil sie Vorräte brauchen und sie haben keinen Nutzen jetzt mehr für Hunde, weil sie kommen ja nicht weiter. Ja, sie haben irgendwann weiterkommen müssen. Sie haben noch zur Not Hunde, die 2 Schlitten ziehen können. Aber sie haben so viele Hunde auf Vorrat oder was? Sie hatten relativ viele Hunde dabei, ja. Es hat jetzt auch keiner mehr die Kraft zu widersprechen. Und es ist, ich fand es interessant, wie sie das mit den Hunden machen, weil sie die jetzt einzeln hinter so eine kleine Erhöhung führen, wo sie die dann quasi Revolver an die Schläfe erschießen, den Kadaver verscharren und dann erst den nächsten Hund, damit die Hunde nicht mitkriegen. Das ist eigentlich ganz human. Ja, es ist relativ human. Ein Welpen und zwei reguläre Gespanne erhalten eine Galgenfrist, weil die jetzt dann doch nochmal irgendwie nach einem Weg suchen, zurück ins Ocean Camp zu fahren und nochmal 500 Kilometer Gemüse in Dosen, Tapioca, Hundefutter und Gelee und sowas holen. Am nächsten Früh wird aber dann noch ein Hundegespann erschossen und es zieht dann ein Sturm auf. Die Rache Gottes. Ja, nee, tatsächlich haben sie große Hoffnung auf diesen Sturm, denn sie hoffen, dass der sie näher an ihr Ziel treibt. Mit den kleinen Booten. Mit der ganzen Scholle, auf der sie gerade sind. Ach so, sind. Ja. Und außerdem treibt es jetzt das zweite Lager näher ans dritte Lager, sodass sie nochmal zurück können und wieder Vorräte holen und sogar eine Enzyklopädie Britannia retten und das dritte Boot. Sie haben eine Enzyklopädie Britannia dabei? Ja, vor allem jetzt noch. Finde ich aber cool. Die Bibel haben sie quasi aber du hast gesagt, jeder hat irgendwie nur 2 Kilo. Ja, das hat halt jemand bei seinen persönlichen Sachen. What the actual fuck? Na gut, weil ein Wissenschaftler war ja dabei. Ja. Das war jetzt der letzte Trip in das Ocean Camp, denn da ist jetzt dann eine Wasserrinne, die nicht mehr passierbar ist und dass sie das Boot noch retten konnten, war echt Glück und lässt ihre Chancen, falls sie denn irgendwann mal offenes Wasser erreichen, immens steigen, weil sie könnten zwar sich auf 2 Boote drängen, ja, könnten dann aber nicht viel Vorräte, nicht viel, können sich nicht bewegen, können sich nicht ausruhen. 3 Boote steigern ihre Chancen immens. Mhm. Vielleicht kurz auch zur Toilettensituation. Die ist beschissen. Ja. Naja, oder auch nicht. Denn die einseitige Ernährung ist jetzt nicht unbedingt gut für die Verdauung. Ja. Der Mangel an Klopapier auch nicht. Sie müssen sich mit Eis den Arsch abwischen, was dauerhaft zu offenen Stellen und Wunden führt. Oh Gott. Oh Gott. Und das, wo ihre Medikamente und Salben jetzt halt schon auf dem Meeresgrund liegen. Also ich sag nur Arschabszesse. Oh Gott. Und da ist von richtig, richtig großen Abszessen die Rede. Gott. 2 Wochen der Monotonie folgen. Kein starker Wind, keine Veränderung im Eis, keine Robben. Das Fleisch reicht noch eine Weile, aber der Blubberbrennstoff geht langsam zur Neige. Und der Käse. Warme Mahlzeiten werden stark beschränkt. Boah, nee, ich, also mit Eis den Arsch abwischen, das ist ja damit unfassbar. Krieg ich dich. Das ist ja furchtbar. Am 15. Februar zu Shackletons Geburtstag gibt es Fladenbrot mit Hundefutter. Aber Eiserwischen ist schlimmer. Irgendwo sagt mir, dass es noch keinen Hund gibt. Eiserwischen ist schlimmer. Am 17. Februar ist der Blubbervorrat so gut wie aufgebraucht. Und als die Männer einen kleinen Schwarm Adelie-Pinguine entdecken, kleinen Schwarm, ja, oder? Es steht auch hier, ich kann es nur nicht mehr richtig lesen. Ich bin auch schon müde. Scheinbar liegt jetzt ihr aktuelles Camp auf einem Wanderweg einer Pinguinkolonie. Denn die haben jetzt innerhalb einer Woche ohne großen Aufwand marschieren hier immer wieder Pinguine durch und sie können 600 Tiere erlegen. Hashtag Blutbad. Und jetzt ist so ein Adelie-Pinguin zwar, der ist klein und mager. Also was jetzt zwar nach viel klingt, 600 Tiere, aber das ist jetzt nicht so üppig für ihr Essen. Da ist nichts dran, nach 2 Tagen ist und der vertrocknet. Und ihren Blubbervorrat, ja. Aber sie kommen zumindest, also es war wirklich spitz auf knapp, dass sie keinen Brennstoff mehr haben und das wäre natürlich so ziemlich der Tod, weil dann können sie auch kein Wasser mehr kein Eis mehr schmelzen, dann können sie keine Wärme mehr und so weiter und so weiter. Also nicht mehr Brennstoff zu haben, ist wahrscheinlich eine der größten Gefahren. Sage ich jetzt einfach mal. Weil ich das sage. Es sind noch 94 Meilen zu der Paulette-Insel. Aber der Drift geht aktuell in die falsche Richtung. Shackleton schätzt heimlich die Chance, dorthin zu gelangen, auf 10%. Anfang März verfallen die Männer zunehmend in Trübsal, weil jetzt auch wieder wenig zu tun ist. Also ja, alles ist monoton, ein Tag wie der andere. Sie haben alles gesagt, alles gelesen, alles gespielt. Die Nahrung ist jeden Tag dieselbe. Und außer das Bench ist auch verstimmt. Außer sonntags, da gibt es Pinguinleber mit Speck. Am 9. März spüren sie erstmals Dünung. Auch ein Wort, das ich erst nachschlagen musste. Das ist der konstante Wellengang des Meers. Dieses leichte Auf und Ab, das nennt man Dünung. Upsala. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass sie in der Nähe des offenen Meers jetzt sind. Was eine gute Nachricht ist. Worsley, das ist der Navigator, der kauert den ganzen Tag am Rand der Scholle, um die Abstände und Höhen der Eisschollenbewegung zu messen. Und es breitet sich jetzt tatsächlich Hoffnung aus. Also zumindest bei allen, außer bei Shackleton. Denn der weiß, Dünung allein bringt nichts, solange sich nicht eine Fahrrinne auftut. Und es führt jetzt eher noch dazu, dass die Schollen gegeneinander treiben, weiter zerbrechen. Und das könnte genauso gut ihren Untergang bedeuten. Also wenn die Schollen immer kleiner werden, steigt die Gefahr. Und wenn sie da nicht irgendwie dann mit ihrem Boot rausfahren können, stehen sie einfach dann irgendwann im Wasser. Also nicht stehen. Die Dünung lässt nach, die Monotonie kehrt zurück. Und Mitte März ist der Pinguin-Blubber fast aufgebraucht. Das Mehl ist mittlerweile auch schon aus. Kritik an Shackletons Risikoaversion macht sich breit. Er hat den Spitznamen Cautious Jack mittlerweile. Der vorsichtige Jakob. Obwohl er in Westen, nach Westen zu laufen, war ja schon Risiko. Das war ein Risiko, aber es war irgendwie auch halt, es musste halt was passieren, so, ne? Er ist, klar, geht er auch ein Risiko ein, wenn es nicht anders geht, aber er versucht unnötige Risiken, so Verletzungsgefahr beim Skifahren zum Beispiel, natürlich zu vermeiden. Es ist jetzt das Feuermachen zum Schmelzen von Schnee ab sofort verboten. Wenn jemand etwas trinken will, muss er den Schnee im Schlafsack oder mit Körperwärme schmelzen. Und vor allem dann dehydrierst du noch schön, ach du liebe Zeit. Und jetzt machen dann erste Scherze über Kannibalismus die Runde. Zwei Matrosen unterhalten sich lautstark über die zartesten Stücke eines Mitmatrosen und sie bitten ihn, dass er sich unbedingt gesund halten möge. Ich wollte gerade sagen, jetzt würde ich mir als der Typ, der zuletzt an Bord gekommen ist, Gedanken machen. Was echt super fies ist, halt sich so zu verschwören gegen einen und den dann so zu filetieren, wörtlich. Das finde ich gemein. Am 23. März, plötzlich, Land in Sicht. Sie sehen am Horizont in etwa 40 Meilen Entfernung die Danger Islands. Die sind in der Nähe dieser Paulette-Insel, wo sie eigentlich hinwollen, sind nur 20 Meilen entfernt. Das macht Ihnen nicht irgendwie Sorge, dass die Danger Island heißen? Es ist wie die Jefaren-Insel. Es ist egal, weil sie keine Chance haben, dorthin zu gelangen. Also auf offenem Wasser wäre das nicht mal eine Tagesreise, aber so, sie haben keine Chance, dahin zu gelangen. Und das Problem ist, wenn sie diese Insel... Der Jürgen kannte den Song Welcome to the Danger Zone nicht, ja, möchte ich euch da draußen mal sagen. Moment, zu Highway to the Danger Zone. Der Dominik kannte den richtigen Titel von Highway to the Danger Zone nicht. Scheiße. Das ist Kenny Loggins Ding, ne? Ja. Ich schon. Ja. Ich warte. Ja, das kann nur sich umstellen. Highway to the Danger Zone. Ach, mach doch einfach schon mal weiter. Da hätte er mir vorhin eine Stunde den Vortrag. Das heißt einfach nur Danger Zone. Dass ich es kenne und bla. Und einfach nur Danger Zone. Highway to the Danger Zone. Nein. Highway to the Danger Zone, es kommt nur im Titel, also im Text vor. Ja, genau. Ich möchte, dass ihr euch der Dramatik der aktuellen Situation bewusst seid. Ja, wir sind in der Highway to the Danger Zone. Ja, es ist schon spät und auch bei denen hier im Eis läuft es schlecht. Wenn sie die Inseln jetzt verfehlen, also wenn die jetzt irgendwie dran vorbeigetrieben werden, dann gibt es noch in 120 Meilen die Clarence und die Elephant Island und danach sind sie quasi an allem vorbei, das irgendwie Rettung nahe kommt. Also dann werden sie an der Drake-Passage ins offene Meer getrieben und offenes Meer, das klingt noch recht idyllisch, ja, so Sonnenuntergang im offenen Meer. Ja. Aber wir hatten das schon mal mit unserem Ruderer, der bei seiner Route beschissen hat. Das ist der Teil des Meers, da willst du nicht durchfahren eigentlich. Das ist unwirtlicher kannst du dir Meer nicht vorstellen. Aber was hätten sie denn jetzt, blöd gesagt, von dem Festland gerade, wenn ihnen gerade alles ausgeht? Naja, es bedeutet zumindest mal unmittelbar die Gefahr durch das Eis gebannt. Und, ja, okay, das verstehe ich. Und sie können da ausharren, bis das Wasser und das Eis Verhältnisse hat, wo sie dann wieder vorbeikommen können. Okay. Also das bedeutet eine Insel. Kurz bevor der Blubber- und Robbensteak-Vorrat ausgeht, schickt ihnen das Schicksal zwei fette Robben, der nochmal den Hungertod abwendet. Ja, aber sind sie jetzt auch schon mega dürr alle so? Ja, die haben natürlich jetzt auch schon ein bisschen abgenommen, weil jetzt dann schon auch rationiert wird. Ne? So nach und nach gehen ihnen Teile der Vorräte aus. Sie stellen fest, dass sie sich irgendwie auf länger einstellen müssen als ursprünglich geplant. Also es gibt jetzt nicht mehr volle Rationen. Die haben sicherlich auch jetzt schon ein bisschen, ich würde es als Diät nicht empfehlen, aber sie haben sicherlich schon ein bisschen abgenommen. Die Blubber-Diät. Es steigt jetzt auch die Gefahr, dass sie von einem treibenden Eisberg einfach überfahren werden. So, ne? Da ist jetzt so viel Bewegung, das kann passieren, dass ein Eisberg einfach durchfährt. Deswegen immer links vor rechts, immer gucken. Ja, ich muss mal ehrlich sagen, dass ich schon langsam nicht mehr ernst nehme, was du sagst, weil die haben nur alle Gefahren. Gefahr. Ja, okay, ja, dann vielleicht das. Eines Nachts teilt sich plötzlich die Scholle, auf der sie leben. Also in zwei Stücke. Mhm. Und es ist jetzt blöd, weil die Vorräte auf der einen und sich auf der anderen. Nein. Und sie warten dann, bis der Spalt über den Tag wieder etwas zufriert. Dann springen ein paar Männer hinüber und werfen alles wieder zurück. Dann bricht die Scholle erneut und sie müssen das komplette Lager und die Boote nochmal versetzen. Und das machen sie in den kommenden Tagen immer mal wieder so in der Art. Der Philipp und ich wetten jetzt, wie lange es dauert, bis der erste tot ist. Ja, ich bin gespannt. Philipp, du zuerst. 2 Wochen. Ich sage, es stirbt gar keiner. Wir schauen. Die Umzugsaufregung wird von einem Seeleoparden unterbrochen, der ihnen wieder für einige Tage Essen und Feuer beschert. Und beim Schlachten fallen auch noch 50 unverdaute Fische aus dem Magen, was quasi der Jackpot ist. Was? 50? Ja, ein Schneeleopard ist ein echt Riesenviech. Ich find's auch schön, wie einfach, keine Ahnung, gefühlt ein, dann ist da ein Eisbär. Und dann denk mal so, jetzt wäre jetzt eine zusätzliche Gefahr. Und ist aber bei dir so eine Nebennotiz, dass der auch sofort gegessen wird. So. Naja, tatsächlich ist der Schneeleopard auch eine latente Gefahr. Also so ein Viech ist auch ja nicht, super aggressiv. Ich habe mich sehr schwer getan, wie du vielleicht gemerkt hast, diese Geschichte kurz zu halten. Weil einfach es ist so geil, wenn du einfach mittendrin so völlig unnötig noch eine Situation aufbläst, so ein Kampf. Nee, ich habe eher das Gegenteil getan. Ich bin dir dankbar. Trotzdem sind jetzt auch die letzten Hunde dran, denn es ist jetzt eigentlich klar, dass sie nicht mehr mit ihren Schlitten ausrücken werden. Und die Männer fragen sich schon eine ganze Weile, wie Hund wohl schmeckt. Und sie finden raus, schmeckt eigentlich gar nicht schlecht. Aber also, ich kann mir sowas ja immer trotzdem schlecht vorstellen. Sie sind jetzt doch immens weit noch von ihrem Ziel entfernt. Wie weit sind sie denn noch entfernt? Also, sie sind. Also, wieso wissen sie denn, dass sie jetzt keine Hunde mehr brauchen? Das kapiere ich nicht ganz. Naja, weil jetzt das Eis schon so weit aufbricht und es ist ja klar, dass es jetzt eher weiter aufbricht, als wieder komplett zufriert. Also, sie könnten ja nochmal ein Jahr warten. Dass sie dann mit den Booten weiterkommen. Also, ihr Plan ist ja jetzt nicht mehr zum Pol zu gelangen. Aber du musst ja auch wieder zurück und es dauert ja alles monatelang. Ja, aber du kommst ja dann nicht mehr, also du gehst ja jetzt nicht den Weg Richtung Pol, sondern sie müssen sich irgendwo hinretten. Ja. Also irgendwo, wo Zivilisation ist. Hm. In welcher Form auch immer. Aber da ist irgendwo und, auch noch Zivilisation in naja, theoretisch erreichbare Nähe. Das ist nach wie vor in Südgeorgien. Das ist schon noch ein ganzes Stück weg. Ja. Also das wird sich alles jetzt nach und nach. Okay. In wenigen entfalten. Stunden wisst ihr, welchen Weg sie nehmen und ob der Zonk hinter dieser Tür wartet. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach so eine Show, nachher wird aufgedeckt, hinter allen drei Toren ist einfach ein Zonk. Die Dünung nimmt wieder zu, sicher auch, weil die Scholle mittlerweile keine 200 Meter mehr im Durchmesser hat. Und die Männer schlafen jetzt in voller Kleidung mit Handschuhen und Helm, damit die zur Not sofort halt ins Boot springen können, wenn irgendwie nachts wieder irgendwas kracht. Ich finde es auch krass, wie in jedem Actionfilm, in jedem so Entertainment-Piece, wenn ein einziger Hund stirbt, ist immer das Schlimmste der Welt und du machst hier eben 6er-Pack. Ja, nee, so. Wir fanden es eigentlich ganz lecker. Das Problem ist, dass jetzt das Wetter ihnen auch das mit der Positionsbestimmung und der Zielfestlegung irgendwie so ein bisschen schwierig macht. Weil, also natürlich ist es ein Punkt, dass du eigentlich gar nicht wirklich was tun kannst und beeinflussen kannst, wohin du gerade treibst und so. Aber zumindest gibt es, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wenn du einen Plan hast und wenn du eine Idee hast, wo du vielleicht hinbleiben könntest. Ja. Sie überlegen jetzt, einen Eisberg zu erklimmen, aber auch das ist eigentlich zu gefährlich, sagt zumindest Shackleton, weil immer mal wieder ganze Stücke abbrechen oder so ein Berg dann auch das Gleichgewicht verliert und komplett umkippt. Die Dünung nimmt zu, so stark, dass einer der Seemänner seekrank wird. Dann kracht nochmal die Scholle entzwei und diesmal direkt unter einem der Boote. Und sie haben jetzt da schon ein bisschen Routine. Ja, die Schollen driften jetzt so weit auseinander, dass fast schon eine Fahrrinne entsteht, durch die man hätte durchrudern können. Aber es schließt sich dann auch wieder. Trotzdem lässt Shackleton jetzt auch die Boote schon beladen, denn es ist jetzt irgendwie klar, das kann nicht mehr lange gut gehen. Ja, er muss jetzt irgendein Risiko eingehen. Und dann kracht es auch schon wieder und die Scholle bricht jetzt genau unter seinem Zelt. Das Lager wird wieder in der Mitte geteilt. Oh mein Ischias. Die Männer machen sich bereit, die Ausrüstung über den Spalt zu werfen und irgendwie rüber zu springen. Also es ist dramatisch gerade. Ja, es ist klar, sie können hier nicht mehr lange ausharren. 9. April 1916. Die Lage spitzt sich zu und Shackleton kann kaum anders, als mittags den Befehl zu geben, die Boote ins Wasser zu lassen und alles zu verladen. Jetzt oder nie, ihr Camp misst keine 50 Meter mehr in der Breite, Tendenz bröckelnd. Die Boote werden ins Wasser geschoben und in einer Ausrüstungskette beladen und sie legen dann mittags aus ihrem Patience Camp ab und rudern und sicherlich beten auch einige, denn sie fahren jetzt durch eine relativ breite Rille im Packeis, wo sie aber auch immer wieder um große Eisbrocken rumfahren müssen oder welche zur Seite schieben. Sie haben aber Gesellschaft von Walen und Seehunden und Pinguinen und sie rudern jetzt. Schlaraffenland. Nut. Naja, sie rudern jetzt in einem Teil der Weltmeere, der selbst mit großen Booten halt einfach auch saugefährlich und unvorhersehbar wäre. Sie rudern den ganzen Nachmittag, gelangen an eine halbwegs große Eisscholle, wo sie dann 5, 6, 7 Versuche brauchen, dort anzulanden und alles wieder ins Trockene zu zerren, weil sie halt dann auch da nicht nachts in den Booten schlafen wollen, weil das viel zu gefährlich wäre. Also alles wieder auf die Scholle rauf, Blubberofen angefeuert, Zelte aufgestellt. Sie haben etwa 7 Meilen geschafft, was jetzt nicht die Welt ist, aber ich glaube, es fühlt sich ganz gut an, so ein bisschen was getan zu haben und jetzt nicht auf so einer bröseligen Scholle zu hocken. Aber auch die teilt sich in der Nacht, die Schollenteile treiben auseinander und ein Zelt stand genau auf dem Riss und es wird jetzt schnell klar, dass ein Mann fehlt. Aber irgendwie interessant, dass die nachts reisen, wo du denkst, tagsüber ist doch eigentlich wärmer, dass es da eigentlich mehr jetzt gerade reisen sie nicht. Jetzt gerade, sie haben sich auf der Scholle das Lager eingerichtet über Nacht und die Scholle bricht nachts auseinander. Genau, aber dass sie gerade nachts bricht, finde ich interessant. Ach, dass die Scholle tagsüber nachts bricht, okay. Genau. Aber du gewinnst deine Wette. Naja, also es ist klar, einer fehlt. Einer fehlt und sie entdecken ihn dann auch recht schnell zappelnd im Schlafsack zwischen den Schollenteilen im Meer. Das kann nicht gesund sein. Shackleton schafft es irgendwie, da runterzugreifen und den irgendwie rauszuzerren und tatsächlich dramatisch wirklich Augenblicke, bevor sich die Schollenhälfte wieder schließen. Oh. Also super knapp. Und noch während die sich jetzt um den tropfnassen Heizer kümmern, bricht die Scholle nochmal. Und sie haben jetzt dann irgendwie auf beiden Seiten der Scholle Männer und schmeißen irgendwie Seile rüber und ziehen tauziehmäßig diese Schollenteile so lange zusammen, bis sie alle mit der Ausrüstung auf einen Teil der Scholle gerettet werden. Boah. Naja, alle bis auf Shackleton, der in wenigen Augenblicken mitsamt der Scholle im Nebel verschwindet. Also er ist der Einzige, der noch auf dem anderen Schollenteil jetzt so in den Sonnenuntergang treibt. Macht's gut, ihr Trottel! Sofort lassen die Matrosen ein Boot ins Wasser und rudern los und Shackleton ruft und sie navigieren jetzt anhand seiner Rufe irgendwie nachts im Dunkeln durch den Nebel, sodass sie ihn tatsächlich finden und retten können und zurück zu der Scholle, auf der die anderen sind, bringen können. Also zweimal super knapp innerhalb kürzester Zeit. Der nasse Heizer wärmt sich derweil am Ofen, aber weil niemand Wechselkleidung mehr dabei hat, muss er in Bewegung gehalten werden. Und er beschwert sich auch nicht, er läuft bibbernd die ganze Nacht in steifgefrorenen Klamotten auf der Scholle hin und her, hat immer auch einen, der mit ihm läuft, um ihn irgendwie zu motivieren und irgendwie anzutreiben und so. Und er beschwert sich auch nicht, sondern macht es einfach. Er ist hauptsächlich traurig, weil sein Tabak ins Meer gefallen ist bei der Aktion. Aber allein die Erfrierung, die du da mitnimmst, könnte ich ja schon locker killen. Es ist unfassbar, dass man sowas überleben kann. Ja, also ja, es ist wirklich absolut unfassbar. Am 10. April rudern sie wieder los und es wird auch gar nicht weiter thematisiert. Ja, ist halt einfach nochmal so. Ja, okay, er läuft die ganze Nacht, dann sind die Klamotten wieder trocken. Die sind echt ganz schön badass, ey. Am 10. April rudern sie wieder los. Sie lassen Eispickel und etwas trockenes Gemüse zurück, um leichter zu werden. Trotzdem sind die ersten Stunden sehr beschwerlich. Dann aber weicht das Eis auf beiden Seiten der Boote so weit zurück, dass sie offenes Wasser sehen um sich herum. Ein Anblick, den sie wirklich schon lange nicht mehr in der Form hatten. Sie können jetzt tatsächlich Segel setzen in ihren Bötchen. Ach, die haben auch Segel? Ja, sind schon irgendwie, ich glaube, auch so 7,5 Meter lang oder oh, so. Oh, ich habe mir die jetzt viel kleiner so als sind nicht so, nee, die sind schon ein bisschen größer, okay. Aber natürlich nicht hochseetauglich. Mhm. So, sie haben jetzt hier irgendwie so eine kreuzende Strömung mit altem Packeis dann irgendwie durchrudert. Da mussten sie die Segel nochmal irgendwie abnehmen und dann kommen sie aber wirklich in, kann man schon sagen, fast offenes Meer, wo halt nochmal ganz andere Bedingungen sind. Ne? Wind, Wellen, eiskalte Gischt, Männer werden seekrank, aber keiner mault, aber keiner beklagt sich. Ey, endlich passiert was. Endlich. Irgendwo hinter diesem Scheißwetter und dem Nebel muss eine Insel liegen. Ja? Aber das Wetter ist ihnen nicht gewogen. Sie müssen einsehen am Nachmittag, dass sie gegen dieses Meer, gerade den Wind, die Wellen, gerade nicht ankommen. Sie kommen einfach nicht voran. Und das war's, das Ende der Geschichte. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Sie müssen wieder zurück durch diesen Packeisstrom, wo das Wasser ruhiger ist. Sie machen an einem kleinen Eisberg fest, wo sie sich nicht mehr trauen anzulanden und im Boot übernachten müssen, was auch irgendwie total gefährlich ist, aber das Risiko da irgendwie hochzukrabbeln und auf dem Eisberg, der vielleicht kippt, der vielleicht bricht, aber die Boote hochzuheben. Aber warum ist es so gefährlich, im Boot zu übernachten? Naja, weil du dann ja irgendwo zwischen zwei Eisschollen geraten kannst und so und okay, eigentlich dann, okay, dann auch also unflexibel bist. Du musst halt immer eine Ausschau halten und so. Ne? Ja, also ja. Es muss so frustrierend sein, wenn du halt dann wieder diesen Fortschritt, den du hattest, wieder aufgeben musst. Genau. So. Und es ist jetzt auch nicht, ach so, nee, sie entscheiden sich jetzt dann doch, tatsächlich, sorry, habe ich falsch hier gerade erzählt. Entscheiden sich doch aufzugeben. Das Risiko, nachts im Boot zu schlafen, ist so groß, dass sie sich doch entscheiden, diesen Eisberg zu erklimmen mit ihren Booten. Also da irgendwie Boote alles an, also so groß ist das Risiko, im Wasser zu schlafen, dass sie das kleinere Risiko, da anzulanden und alles hochzuzerren, auf sich nehmen. 28 Mann und Ausrüstung fast senkrecht aus dem Wasser auf einen steilen Eisberg hieven. Hey ho, so und der Buttelfüll rum. Wieder fällt ein Heizer ins Wasser, weil das Eis an einer Stelle irgendwie nachgibt. Andere klammern sich im letzten Moment irgendwie an Boote, an Seile irgendwie fest. Also es ist ein riesen Kraftakt. Aber sie schaffen es, klimmen den Eisberg, sind absolut erschöpft, haben Blasen an den Händen, Frostbeulen, nasse Klamotten, Schlafsäcke nass. Also es ist richtig aber geil. Aber immer noch krass, dass einfach noch keiner gestorben ist. Richtig geil. Also weder durch Unfälle noch einfach Erschöpfung und irgendwas. Über Nacht wandert ihr Eisberg zwar einige Meilen in die richtige Richtung, aber ein Sturm hat so viel Eis herangetragen, dass sie jetzt wieder inmitten einer geschlossenen Eisdecke schwimmen quasi. Und von Norden her rollen 10 Meter hohe Brecher durchs Packeis, also wo auch wirklich das Eis mit hoch hebt. Also es ist ein Auf und Ab und das nicht nur emotional. Diese Wellen führen jetzt dazu, dass von diesem Eisberg einiges wegbröselt. Und sie können aber jetzt nicht ins Wasser, weil das wäre Selbstmord bei diesen Bedingungen. Vollkommene Ausgeliefertheit, schlimmer als je zuvor in dieser ganzen Expedition. Es ist ein furchterregendes Naturschauspiel und sie können nichts tun. Die Männer entwickeln Galgenhumor in der Gewissheit, dass sie, sollte sich bis zum Einbruch der Dunkelheit keine Rinne auftun, hier einfach ihr Ende finden. Also es ist jetzt allen klar, wenn da nichts passiert, dann war's das. Also dann plötzlich steigt von irgendwer eine Strömung auf, also kommt irgendwie aus dem Nichts irgendwie eine Strömung im Wasser, sorgt dafür, dass die Schollen etwas auseinandertreiben, dass es wirklich einen kleinen See gibt in diesem Packeis und in 5 Minuten sind sie in den Booten, im Wasser, Ausrüstung hinterhergeworfen, reingeklettert. Ja, wird gerade wegen Baden gehen. Clarence Island liegt jetzt nur noch 30 Meilen in nördlicher Richtung. Oh! Und also ist jetzt eine andere Insel, weil sie sich quasi in der, also das ist, es ist echt schwer, dem zu folgen, wo die so gerade sind und wo die rumtreiben und welche Richtung die gerade einschlagen. Also ich tat mich auch beim Lesen echt schwer. Aber Clarence Island ist quasi so diese Insel, wo ich vorhin gesagt habe, das wäre so die letzte Chance vor dem offenen Meer. An der sind sie jetzt relativ nahe dran. Und der Eis und Wind machen es jetzt aber unmöglich, in die Richtung zu segeln oder zu paddeln. Also müssen sie eine 80 Meilen entfernte andere Insel anpeilen. Und weil das die einzige Chance ist, überhaupt in diese Richtung zu fahren. Von dort kämen sie auch besser weiter, weil sie da von Insel zu Insel sich vorantasten könnten, bis zu einer Insel, wo dann wieder ein Proviantlager liegt. Wobei es jetzt wirklich langsam ein, so die letzte Hoffnung, von dem er aus zu einer letzten Hoffnung, von dem er aus zu einer letzten die Hoffnung. Die haben irgendwie nur noch letzte Hoffnung und die ändert aber die sich aber je nach Wetter, ja, ja. Je nach Wind, ja. Je nach Sonnenstand. Wie die Abschiedstouren der Rolling Stones. Ja. Und aber den Kurs, den sie einschlagen, da sind sie zuversichtlich, dass dort auf den Inseln vielleicht sogar mal ein Walfänger vorbeikäme, die da auch mal irgendwo eine kleine Kapelle hingestellt haben. Also das ist eine Insel, die zumindest irgendwo im Rahmen des Schiffverkehrs ab und zu mal angefahren wird. Nachts müssen sie wieder auf eine Scholle, aber es mag jetzt keiner mehr anlanden, nicht bei dem, was sie bisher durchmachen mussten. Jetzt bleiben sie wirklich im Boot. Der Einzige, der raus muss, ist der Koch, der den Ofen aufs Eis stellt und irgendwie Essen für alle zubereitet. Alle anderen bleiben im Boot. Nachts hängen sie die Boote zusammen und rudern sogar vorsichtig Stückchen weiter, einfach um in Bewegung zu bleiben und nicht irgendwo rein zu geraten. Schlafen kann eh keiner irgendwie in diesen Booten bei diesem Wetter. Am nächsten Tag ist endlich wieder das Wetter so weit, dass sie mal peilen können, dass sie ihre Richtung genauer bestimmen können. Fällt jetzt etwas anders aus als erwartet. Sie sind doch weiter von dieser Insel weg, die sie eigentlich gerade irgendwie anpeilen und entscheiden jetzt doch, dass sie in diese Clarence Island anfallen müssen. Ja, also es ist ein immer noch eine Ausgesetztheit. Sie können eigentlich nur reagieren und es ist super frustrierend. Erneute Planänderung, erneuter Kurswechsel, alle sind niedergeschlagen. Die Nacht verbringen sie zitternd, aneinander gekauert, am Ende ihrer Kräfte. An Schlaf ist nicht zu denken. Lieber rudern, um warm zu bleiben. Die Lage ist so finster, dass Shackleton wirklich Angst hat, dass es nicht alle durch die Nacht schaffen. Aber alle erleben den nächsten Morgen, auch wenn die Männer langsam untereinander zicken. Wahnsinn, ey. Am nächsten Tag erreichen sie wieder offenes Gewässer. Hier zu segeln und zusammen zu bleiben ist ein Knochenjob. Also wirklich im Wind segeln drei so kleine Boote, die eigentlich nicht für das Wasser gemacht sind, die dann irgendwie auch noch zusammen in die gleiche Richtung und so. Das ist super, super schwierig. Sie bauen sich dann so Treibanker, aber auch das geht dann irgendwie, da geht dann einer verloren. Und es ist ein super Kampf irgendwie gegen das Wetter. Was ist denn ein Treibanker? Ja, das ist irgendwas, was dein... Also das ist ein Konstrukt, das im Wasser treibt und dafür sorgt, dass dein Boot sich immer in die Welle so dreht, dass du nicht von der Welle umgekippt wirst. Also dass dich immer quasi steil in die Welle dreht und somit auch ein Stück weit, glaube ich, auf Position hält. Okay. So ungefähr, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es geht darum, dass du nicht nachts in eine Position kommst, dass du von der Welle überspült wirst und irgendwie kippst oder sinkst. Aber es ist, wie gesagt, also die müssen die ganze Nacht eigentlich ackern. Es kann eigentlich keiner schlafen. Es hat irgendwie minus 20 Grad. Die Wellen, die gegen die Boote schlagen, gefrieren. Alle 30 Minuten müssen sie das Eis von den Booten abschlagen, damit die nicht zu schwer werden und sinken. Alles ist nass, gefroren. Keiner kann sich hinlegen. Das Wasser steht ihnen bis zu den Knien. Die Stiefel sind nass. Sie müssen ständig ihre Zehen bewegen, damit ihre Zehen nicht einfrieren. Es ist absolut stupide. Und selbst dieses Zehenbewegen fordert irgendwann so viel Konzentration, dass es super schwierig wird. Mhm. Dazu kommt Durchfall, erhöhter Harndrang, Seekrankheit, unglaublicher Durst. Eisabzess. Es ist die Hölle für Matrosen. Also auch für alle anderen, aber alle anderen wären schon tot. Ja. Die letzte Waffe, das letzte bisschen Gegenwehr, das ihnen noch bleibt, sind Flüche. Sie fluchen, was das Zeug hält. Über alles und jeden, über die See, über die Boote, über die Kälte, übereinander. Und ich glaube tatsächlich, kannst du Flüche an der Stelle auch mit Gebete ersetzen. Das ist quasi ihre Art zu beten. Gegen 5 Uhr beruhigt sich die See, die Sonne geht auf und sie entdecken Clarence und Elephant Island in rund 30 Meilen Entfernung. Es dauert eine Stunde, die Boote vom Eis zu befreien. Die Ruder sind festgefroren. Die Nacht hat Spuren in den Gesichtern, aber auch in der einen oder anderen Extremität hinterlassen. Blackboroughs, also dieser ursprünglich blinde Passagier, spürt seine Füße nicht mehr. Alle haben Geschwüre, Ringe und in den Augen Erfrierungserscheinungen. Beim Einholen des Treibankers passt einer nicht auf und schlägt sich zwei Zähne aus. Shackleton lässt rohes Seehundfleisch verteilen, gefroren natürlich. Und tatsächlich können die Männer so lange drauf rumkauen und lutschen, bis etwas Blut den schlimmsten Durst lindert. Dann weiter. Fast 80 Stunden ohne Schlaf rudern die 28 Männer schon. Sie wollen, nein, sie müssen bei Einbruch der Dunkelheit an the stream. Aber als es an jenem Abend dunkel wird, liegen noch etwa 10 Meilen vor ihnen und sie kommen einfach nicht mehr voran. Nicht rudernd, nicht segelnd. Sie sind in einer Tideströmung und Gegenwind gefangen. Also es ist keine Chance. 10 Meilen vor der Insel geht es einfach nicht mehr voran. Es ist ein Kampf gegen Gezeiten, aber auch einer gegen Leben und Tod. Ein Boot trennt sich vom Rest und versucht sein Glück auf eigene Faust. Also die sind auch leicht unterschiedlich von der Bauer, hatte er. Und eins ist deutlich schneller als die anderen und die versuchen es irgendwie auf anderem Wege. Was auch wieder ein ganz eigenes Risiko birgt, da irgendwie alleine loszusegeln. Um 3 Uhr nachts schläft Worsley ein, der in den vergangenen Tagen als Navigator über sich hinausgewachsen war. Also der sitzt am Ruder und schläft einfach ein, weil er nicht mehr kann. Ein Matrose will ihn ablösen, aber nach 5 Tagen in derselben Position kann Worsley nicht mehr aufstehen. Die Kollegen ziehen ihn auf dem Schiffsbogen in die Länge, massieren ihm die Beine und den Körper, damit das Blut wieder fließt, aber er schläft tief und fest einfach in dieser Position. Schon ein bisschen cool. Wow. Sie haben die Orientierung verloren, wissen aber, wenn sie zwischen diesen Inseln jetzt durchfahren, dann ist alles vorbei. So, dann sind sie in der Drake-Passage im offenen Meer, das ist der sichere Tod. Mit Streichhölzern unter der Zeltplane versuchen die Männer den Kompass zu lesen, Aber dann trifft sie ein Fallwind vom Gipfel eines Bergs auf dieser Elephant Island. Das ist ein ziemlich hoher Berg mit 1400 Meter. Und da gibt es wohl öfter mal so Fallwinde, die fast 100 km/h erreichen. Uff. Und da sitzen die jetzt quasi mit ihrem Boot genau in dieser Schneise. Riesige Wellen türmen sie sich vor ihnen auf. Sie müssen die Segel einholen. Ein erneuter Kampf ums Überleben. Dann der nächste Tag. Sie schaffen es tatsächlich bis eine Viertelmeile vor die Küste. Aber es ist eine Steilküste. Oh, fuck. Die bietet jetzt zwar etwas Schutz vor dem Wetter, aber anlanden keine Chance. Ist nicht. Immerhin treiben hier Eisbrocken durchs Wasser, die sich die Männer gierig schnappen, um ihren Durst zu stillen. Und auf der Suche nach einem Landeplatz finden die drei Boote auch irgendwie wieder zusammen. Also das eine Boot, das irgendwie weggesegelt ist, gesetzt sich wieder zu den anderen, was auch ein super Zufall ist. Und trotz widrigster Bedingungen schaffen sie es an einen kleinen Kiesstrand zwischen super gefährlichen Steilküstenfelsen, Brandung, alles scheiße, aber es ist halt jetzt auch schon Rücken zur Wand. Ist das Banjo noch dabei? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Könnte es sein. Keine Prio gerade. Also sie schaffen es irgendwie wirklich in einem absurden Kampf an Land zu gehen. Zum ersten Mal seit 497 Tagen. Ein Seemann bleibt mit einem Herzanfall erstmal einfach liegen. Andere können sich mit erfrorenen Füßen gar nicht mehr aufrecht oder selbstständig irgendwie über Land bewegen. Also es ist wirklich, es ist mir ein Rätsel, wie der menschliche Körper sowas durchhalten kann. Was machen sie denn mit denen mit den erfrorenen Füßen jetzt dann? Kommen wir gleich. Also erstmal kümmert sich der Koch um warme Milch für alle. Ja, weil so ein warmer Kakao, ja, das hat schon nach dem Schlittenfahren, wenn es ein bisschen kalt und nass bist, warmer Kakao wirkt Wunder. Was für eine Milch ist das? Ich will es nicht wissen, oder? Milchpulver. Sie haben okay, so Trockenmilchpulver dabei. Sie jagen und schlachten sofort 4 Seehunde, also die sich noch bewegen können. Ja. Schmeißen die auf den Blubberofen, kochen, was die Töpfe fassen. Bis 3 Uhr nachts liegen durchgehend Fleischstücke auf dem Grill und alle fressen jetzt erst einmal, bis sie nicht mehr können. Ja. Dann schlafen alle erst einmal, bis sie nicht mehr können. Ein paar Tage. Am nächsten Tag verkündet Shackleton, dass er den an den Felsen ablesen kann, dass hier in ihre kleinen Bucht oft Stürme irgendwie durchgehen, so dass die ganze Bucht unter Wasser steht. Was bei gutem Wetter jetzt kein Problem ist, ist toll hier, aber bei schlechtem durchaus tödlich sein kann, weil sie eingeschlossen sind von diesem Steilklippen und zwar auf einem kleinen Strand sind, aber da im Zweifel einfach absaugen. Also wir müssen hoch. Nee, sie müssen nochmal aufs Wasser, weil du kommst nicht hoch. Also die Klippen sind zu steil. Sie müssen nochmal aufs Wasser, müssen sich einen anderen Platz suchen. Hat ja jeder Bock jetzt drauf. Ja, jeder. Yeah, segeln, geil. Endlich mal wieder. Sie ziehen nochmal mit viel Drama weiter. Strömung, Gezeiten, Fallwinde, Sturmböen, Rudern, alles nochmal. Ja, das ganze Programm. Zwei Boote können in einer neuen Bucht anlanden, aber das dritte hängt wieder in so einem Kampf gegen das Wetter fest. So, Gegenwind, Tide, kommt einfach nicht voran. Das kämpft den ganzen Tag, bis es dann auch am Abend endlich irgendwie in diese Bucht schaffen. Und einer der Männer springt von Bord und steckt seine Hände in einen frisch geschlachteten Seehund, um seine gefrorenen Finger warm zu kriegen. Bisschen hier Star Wars. Bisschen. Der neue Lagerplatz könnte unwirtlicher kaum sein. Sie harren dort nachts in einem Schneesturm ohne Windschutz aus. Die Zelte müssen sie abbauen, damit der Wind sie nicht zerfetzt. Nur die Wärme von fast 70 erlegten Pinguinen am nächsten Tag rettet ihnen die Finger. Also und die Parkplatzsituation war auch nicht so toll. Ja, Parkplatz war, glaube ich, jetzt ganz okay. Aber sie müssen jetzt, also sie haben jetzt ja dieses Modell adaptiert mit Finger in Tiere stecken. Das hält war. War nicht ein Bodycount irgendwann am Schluss, wie viele Tiere die geschlachtet haben? Nein, das war mir zu dramatisch. Ich fände viel besser so eine Google Maps Karte mit den ganzen Locations, wo sie angelandet sind und dann zu Bewertungen. Das wäre geil. 4 von 5 Sternen. Ich würde wieder hierher kommen. Am 20. April erklärt Shackleton, dass eine Mannschaft von 5 Männern mit dem tauglichsten Boot 800 Meilen übers Meer, also ich meine, sie sitzen jetzt auf dieser Insel, ne? Das ist zwar cool, weil sie mal sich ausruhen können, ja, mal irgendwie kurz die Beine lang machen, aber sie sind ja noch lange nicht in Sicherheit. Sicherheit, ne. Sie sind irgendwo im Nirgendwo. Sie haben es 800 Meilen bis nach Südgeorgien. Was jetzt machbar klingt, aber das ist ein Stück Meer, das sehr, sehr unwirtlich ist, mit 30 Meter hohen Wellen, mit unfassbaren 30. Ja, unfassbaren Stürmen. Also das ist da halt so dieser südliche Polarkreis, oder das, wir hatten das doch mal in dieser Folge mit diesem einen Ruderer, dass es da so unfassbar unwirtlich wird irgendwann. Mhm. Wo du einfach, da willst du nicht rumfahren. Und vor allem nicht mit einem Boot, das halt für Anlanden irgendwie an der Küste gebaut ist und nicht für irgendwie auf dem Wasser rumschippern. Also auf dem offenen Wasser. Hochsee. Also, der Plan ist jetzt, dass sie 5 Männer in das tauglichste ihrer Boote packen, dass die nach Südgeorgien fahren und dort Hilfe holen. Der Rest muss irgendwie versuchen, hier mit Steinen, mit Zeltplanen, mit den umgestürzten anderen Booten, mit Eis irgendwas zu bauen, dass sie vor dieser Witterung... Lass mich euch fragen. Ich meine, Jürgen, du weißt schon ein bisschen, wie es weitergeht. Ein bisschen. Aber werdet ihr eher Team, yo, ich ziehe los, um Hilfe zu holen? Klammer auf, habe ich auch vielleicht bessere Chancen, um durchzukommen? Ist aber halt irgendwie wirklich ultra hart, das durchzumachen? Oder würdet ihr eher vor Ort bleiben wollen? Also prinzipiell würde ich auf jeden Fall losfahren wollen. Aber ich glaube, wenn ich das wirklich bis dahin überlebt hätte, wäre ich so kaputt, dass ich es einfach nicht, ja, dass ich es einfach nicht über mich bringen würde. Philipp, ich wäre nicht mehr im Leben. Wäre das eh, aber so generell. Es ist eher so ein liebes Risiko und dafür ordentlich eine Chance haben oder eher sozusagen, in Anführungszeichen, bequemer, aber dafür natürlich, also weniger Risiko, dass mir auf dem Weg was passiert, aber dann dafür natürlich später gerettet, wenn denn überhaupt. Die Antwort ist ja. Okay. Also das mit dem Behausung bauen, das ist jetzt auch was, das klingt ja wegen so, ja, dann bauen die sich halt ein Hüttchen oder was, aber da ist es halt echt super, super scheiß Wetter. Der Wind ist so stark, dass er sogar Töpfe davon weht. Einen Seemann den Handschuh aus der Hand reißt, ja, und sie verlieren irgendwie Ausrüstung. Ein Parker muss dran glauben. Mein also, Banjo! Also ist, ja, auch das, also das Zurückbleiben ist nicht so entspannt, wie man sich vielleicht vorstellt. Ich habe es mir nicht entspannt vorgestellt. Shackleton verfasst und unterzeichnet noch einige Schriftstücke zur Nachlassregelung. Beim ins Wasserlassen des Bootes gehen 2 Männer baden, die dann nochmal die Klamotten mit dem, also die fahren ins Wasser, die eigentlich lossegeln würden, die tauschen dann nochmal Klamotten mit Leuten, die zurückbleiben, um dann irgendwie los. Finde ich auch irgendwie cool. Aber vorher hätte ich keinen Bock, diese nassen Klamotten anzuprobieren. Von jemand anders, der die ungefähr ein Jahr lang angehabt hat? Nein, danke. Aber es ist, Shackleton selber bleibt aber mit auf den Nein, Kuh. Nein, nein. Der segelt der mit fährt. Los. Gut. 22 Männer bleiben zurück. Mit der verbleibenden Ausrüstung baut die Inselmannschaft eine behelfsmäßige Hütte aus 2 Booten, Steinen, Zeltplanen und über Tage hinweg dichten sie mit Sand und Schnee so weit ab, dass es sich irgendwie drin aushalten lässt. Und im Bestfall stellen sie sich auf einen, im schlechtesten Fall auf vielleicht 3 Monate Wartezeit ein. Was macht denn ihr Proviant? Naja, nur noch geschlachtet. Es ist nicht mehr so wahnsinnig viel da. Ich finde es ein Wunder, dass immer noch ein bisschen was da ist. Ne? Sie hatten ja noch Milchpulver und so ein Scheiß. Ja. Aber da gibt es zumindest Pinguine und auch Robben und so gibt es, glaube ich. Also Proviant ist gerade nicht das Problem. Ich finde es ja eh so krass, dass du mit dem ganzen Fett, das die haben, immer noch heizen kannst. Weil ich mir die ganze Zeit auch immer gedacht habe, wie zum Henker schmelzen die Wasser und haben Wärme und irgendwas. Nur mit Fett. Nur mit diesem Fett. Absurd, das ist einfach krass. Shackleton und seine 5 Kameraden mühen sich derweil durch das unwirtlichste Stück Ozean, das die Erde zu bieten hat. Sie werden von Wellen und Stürmen gebeutelt, sie kämpfen gegen konstante Nässe und Kälte und das auf einer Nussschale. Praktisch. Die Enge, das Wasser, das macht ihnen extrem zu schaffen. Nach 6 Tagen Kampf haben sie zwar ein Drittel der Strecke geschafft, aber alle haben aufgedunsene Beine und Füße, weil Feuchtigkeit minus Bewegung halt einfach scheiße ist für deinen Körper. Als sie etwa die Hälfte der Strecke hinter sich haben, klart das Wetter auf und der Navigator Worsley schreibt ins Tagebuch: mäßige See, südliche Dünung, blauer Himmel, ziehende Wolken, schön, klares Wetter, konnten einige unserer Kleidungsstücke von nass in klamm verwandeln. Klingt wie ein Traumtag. Ist immer noch positiv, so der Typ, ist geil. Nach 2 Wochen in der Drake-Passage, also dieses unglaublich hässliche Stück Meer, von dem ich euch jetzt schon mehrmals vorgeschwärmt habe, wie abartig unwirtlich das ist. Nach 2 Wochen in dieser Passage stellen sie fest, dass ein Großteil ihrer Wasservorräte ausgelaufen ist und der Rest brackig geworden ist. Oh fuck. Sie haben noch für 2 Wochen Vorräte an Bord, aber nur noch für 1 Woche fauliges Wasser. 91 Meilen vor Südgeorgien, aber mitten in einem Sturm, in dem sie nicht weiter segeln, sondern nur ausharren können. Geschätzte 50 Meilen vor der Küste ist das Wetter zu diesig, um zu peilen. Wenn sie an den Inseln vorbeisegeln, ist ein Zurückfahren unmöglich. Dann kommt für mehrere tausend Meilen nichts, nur Wasser. Und dann Land in Sicht. Tatsächlich hat Worsley das schier Unmögliche geschafft und sie fast punktgenau durch die gefährlichsten Bedingungen der Weltmeere gelotst. Krass. Und nun mit Südgeorgien vor der Nase müssen sie feststellen, dass sie bei den extremen Wellenbrechern an der Steilküste einfach zerschellen würden. Also noch eine Nacht auf dem Meer. Regen, Kreuzsee, Wellen, Sturm. Es ist wirklich, wirklich übel. Sie sind jetzt auch dann langsam so am Ende ihrer Moral. So. Erst recht, als sie am nächsten Tag nochmal gegen einen Sturm ankämpfen müssen und gegen die unbarmherzige Strömung, die sie nun gegen die vermeintlich rettende Insel zu drücken droht. Es gibt einen Punkt, da haben die sechs mit ihrem Schicksal abgeschlossen. Also da war ihnen klar, uns rettet nichts mehr, wir werden jetzt an dieser Klippe zerschellen. Und dann taucht aus dem Nichts eine Strömung aus, die sie irgendwie wieder aufs Meer hinausspült. Ich habe, also das ist ja kein Geheimnis, dass ich wesentlich schneller müde werde als ihr. Und ich merke jetzt schon, dass ich dieses, dass mir das ist auch für dich unglaublich anstrengend. Nein, nein, genau. Ja, ja, aber dieses so, Abenteuer. Da siehst du mal, wie weit weg das von diesem zivilisierten Leben ist, weil ich mir jetzt gerade nach 3,5 Stunden Aufnahme schon denke, so, ach, ist ja eigentlich alles egal, so ungefähr, und jetzt kriegen wir schon noch hin und bla bla, und mit letzter Kraft werde ich es schaffen, dass ich jetzt noch wach bleibe, so ungefähr, und dann noch eine Dreiviertelstunde heimfahre. Und die sind hier wie lange jetzt schon? 2 Jahre mit erfrorenen Zehen und allem, haben ihre Hunde getötet, alle. Ich bin sicher, die empfinden das fast so schlimm, wie also, du es gerade empfindest. Aber das ist doch, also das ist wirklich, also im Leben würde ich auf sowas, in einem letzten, auf sowas hätte ich sowas von gar keinen Bock, das kann man gar nicht überhaupt. In einem letzten verzweifelten Anlauf, dem Verdursten nahe und einfach nicht mehr in der Lage, noch eine Nacht auf See zu überstehen, geht Shackleton ein weiteres Mal volles Risiko und setzt im Dunkeln Kurs auf eine vermeintlich rettende Bucht. Scheiß auf die Gefahr, scheiß auf Untiefen und Klippen, jetzt oder nie. Also selbst Shackleton ist jetzt so weit zu sagen, aber setzt ey, alles auf eine Karte, so. Es bringt einfach nichts. Am 10. Mai 1916 um 17 Uhr landet Shackleton an der Insel an, von der er vor 522 Tagen losgefahren war. Und er findet dort einen Süßwasserbach vor, was jetzt auch nicht unbedingt gegeben ist. Ne? Dass jetzt das sofort irgendwie, ja, das schönste Wort des Tages, Süßwasserbach. Das Glück, naja, währt nur kurz. Sie laden ihre Vorräte aus und finden eine Höhle zum Schlafen, aber das Schiff schaukelt so wild gegen die Felswände, dass sie es an Land ziehen müssen. Aber sie haben gar nicht die Kraft dafür. Aber sie irgendwie können sie es auch nicht einfach da anbinden, weil es sich immer wieder losreißt oder gegen den Felsen irgendwie donnern würde. Ein Ruder ist schon abgerissen und eigentlich wollten sie jetzt, sie sind zwar jetzt auf einer Insel, aber noch nicht an der richtigen Stelle. Also da ist nichts. So, der Plan war eigentlich, dass sie jetzt dann warten, bis das Wetter besser ist und an der Küste entlang weiter segeln, bis sie zu dieser Walfangstation kommen. Den können sie eigentlich jetzt schon knicken, weil das Ruder irgendwie kaputt ist und es geht eigentlich schon nicht mehr. Sie müssen es über Land versuchen und das hat hier noch niemals jemand auch nur versucht. Warum? Weil es unmöglich ist. Schroffes Gelände, senkrechte Felswände, Gletscher. Sagst du jetzt, aber in wenigen Stunden werden wir erfahren, dass es nicht unmöglich war. Das ist absurd. Shackleton und zwei seiner Compadres fahren jetzt doch noch einige Meilen mit dem Schiff, also irgendwie eiern sie dann doch noch mit einem kaputten Ruder ein Stück weiter in die nächste Bucht, aber es ist dort auch nicht viel besser. Also es wechselt vielleicht von unmöglich zu fast unmöglich, denn was jetzt folgt, ist eine abenteuerliche Wanderung quer durch absolut unbekanntes, also da war noch nie ein Mensch vor ihnen, absolut unbekanntes Gebirgs- und Gletschergebiet, absolut hanebüchen, andauernd hochklettern, runterklettern, aufsteigen, absteigen, Sackgasse, keine Pause, nahe am Erfrieren. Am Ende, sie sind wieder an dem Punkt, wo sie sagen, ey, es ist so beschissen. Wir rutschen jetzt einfach dieses Schneefeld runter, auch wenn wir nicht sehen können, was unten ist. Einfach, also im Vollbesitz der Kräfte wäre das jetzt schon gefährlich. Einfach, weil es nicht mehr anders geht, ja. Und rutschen einfach runter und in der Hoffnung, okay, entweder zerschellen wir halt oder nicht. Und ist wurscht. Überleben das. Allein die Reise über diese Insel wäre ein Buch für sich. Und ich habe sie in einen Absatz gequetscht, damit ich euch nicht zu sehr quäle. Es ist absurd. Ich finde es großartig. Am 21. Mai 1916. Alle in der Walfangstation legen ihre Arbeit nieder und bestaunen die drei zotteligen Männer, die aus dem Landesinneren auftauchen. Verfilzte lange Haare, Augenringe. So Moment, wie viele Leute? Drei. Das ist ja die Vorhut. Ach so, jetzt, okay. Sind nicht alle überlebt. Es ist ja noch keiner gestorben. Es ist noch keiner gestorben. Okay. Das sind ja die ersten drei, die jetzt ankommen. Ja, das habe ich nicht ausreichend betont, glaube ich. Als sie angelandet sind und dann nochmal weitergefahren sind, haben sie sich getrennt. Quasi. Okay. Gesagt. Ja, ich habe gesagt, Shackleton und zwei seiner Kompadres fahren weiter, aber ich habe dass das nur die Hälfte dieser Gruppe war. Okay. Also sie haben jetzt quasi, die einen bleiben in dieser ersten Bucht zurück und die drei ziehen weiter. Wo war ich jetzt? Die zotteligen Männer kommen an. Augenringe so tief wie der San Andreas Graben, rußig bis zum geht nicht mehr, zerfetzte Klamotten und tropfnass, weil sie zuletzt noch durch einen Wasserfall sich haben abseilen müssen. Also die ganze Dramatik noch auf die Spitze getrieben, abseilen durch einen Wasserfall. Als Ernest Shackleton dem Leiter der Walfangstation seinen Namen sagt, fängt dieser an zu weinen. Dann baden, rasieren, anziehen, essen. Der Empfang auf der Station gleicht einer Ankunft im Paradies. Noch am selben Abend geht Worsley. Ich habe für ihn sehr eine Spezialität gemacht. Hund mit Blubber. Robbe. Noch am selben Abend geht Worsley an Bord des Walfängers und segelt mit ihm die drei Männer abholen, die sie auf der Insel zurückgelassen haben, also den kurzen Weg zu dieser Insel. Und die erkennen den Worsley gar nicht mehr, weil der rasiert ist und sauber und die erkennen ihn wirklich im ersten Moment gar nicht wieder. Es gibt eine verhältnismäßig unglamouröse Feier, bei der die anwesenden Seeleute Shackleton und seinen Männern wirklich tiefsten Respekt und Anerkennung zollen, diese absurde Leistung. Und Shackleton hat aber eigentlich nur jetzt im Sinn, seine restlichen Männer zu retten. Er chartert ein Schiff, um den Rest der Crew von der Elephant Island abzuholen und 72 Stunden nach seiner Ankunft in dieser Wallstation sticht er schon wieder in See. Es wird 3 Monate, mehrere Schiffe und insgesamt 4 Anläufe dauern, bis er zu seinen Leuten auf Elephant Island durchdringt. Am 30. August, weil die Insel immer wieder um Eis umschlossen, also sie kommen, sie müssen drei Monate, mehrere Schiffe, 4 Anläufe. Aber sie müssen 4-mal losfahren, um unterwegs festzustellen, die Insel ist so vom Eis eingeschlossen, dass wir nicht bis zur Insel. Und auf die Gefahr, dass du es nicht mehr hören kannst, aber es ist immer noch keiner gestorben. Nein. Alter, was für ein Badass. Ich habe gerade nichts mehr gesagt oder so, aber es ist echt so ein, ich hocke hier eigentlich mit offenem Mund und denke mir, wie geht das? Wie passiert das? Am 30. August, also 4 Monate und 6 Tage nach der Trennung der Gruppe, sind Shackleton und seine Männer wieder vereint. Alter Schwede. Die haben auch einiges hinter sich. Zum Beispiel musste Blackbarrows die Zehen entfernt werden. Also sie haben dem blinden Passagier noch operiert. Sie hatten Chloroform und haben irgendwie, sie haben sich ausgezogen, bis aufs Unterhemd, glaube ich, ausgezogen, weil das sauberste Kleidungsstück war. Also die waren komplett eingesaut, haben versucht, sterile Bedingungen irgendwie herzustellen, haben den sogar noch anständig ausgenockt mit Chloroform und haben ihm dann mit dem Skalpell, sie hatten noch ein Skalpell sogar, die Zehen abgenommen. Und alle? Ich glaube, alle. An einem Fuß. Alle an einem Fuß. Okay. Also Fleisch aufschneiden. Ja, okay, keine Details. Haut weg, Knochen durch, keine Details. Zusammennähen. Was genau? Keine Details. Und der Typ hat's überlebt. Ja. Krass. Shackleton zieht nach der Rückkehr in die Zivilisation noch eine Weile mit Vortragsreisen um die Welt, mischt als eine Art Diplomat im Ersten Weltkrieg mit und organisiert noch einmal eine Expedition. Würde ich auch nur einen Fuß an Bord eines Schiffes setzen. Eine Expedition, bei der er den antarktischen Kontinent auf der Suche nach unbekannten Inseln umrunden will diesmal. Ich gehe da nicht mehr rein, aber drum rumfahren? Ich erspare euch die Details, nur so viel. Er stirbt hinwärts an einem Herzinfarkt in Südgeorgien. Of all places, habe ich da stehen, Klammern. Er hatte irgendwas an den Herzgefäßen, was viel Stress und Alkohol nicht unbedingt besser gemacht haben. Hä, wann hatte denn der Stress? Ja, weiß ich auch nicht. Und vor allem so viel Alkohol konnten die doch gar nicht dabei haben. Am 5., ich glaube, es war dann zu Hause, als er bei seiner Frau war. Dann vergessen wieder alles. Das ist geil, wenn seine Frau voll der Drachen wäre und der wirklich der ganze Stress nur von der kommt. Am 5. März 1922 wird er hier auf Geheiß seiner Frau hin begraben. Also sie haben ihn tatsächlich, war er schon... Hier. Nein, in Südgeorgien, nicht hier. Okay, alles klar. Hier in Fürth. Er war tatsächlich schon im Schiff unterwegs nach, ich glaube wieder nach Buenos Aires oder so, und die haben dann die Nachricht bekommen und seine Frau rumgedreht. Nein, und dann in Südgeorgien begraben. Er ist 48 Jahre alt geworden. Zitat Wikipedia: Shackletons Tod markiert den Endpunkt des sogenannten goldenen Zeitalters der Antarktisforschung. Im Nachgang ist es jetzt so, ich meine, ihr habt vorhin schon gesagt, oh, Namen vielleicht schon mal gehört oder auch eher nett. Im Nachgang überstrahlt der Erfolg eines gewissen Herrn Scott die Errungenschaften von Ernest Shackleton, weshalb letzterer heute ziemlich unbekannt ist. Ne? Was absolut ungerechtfertigt ist, wie ich finde, und gegen das ich mich hiermit auflehne, ja, mit einem 3-Stunden-Monument. Aber andersrum, wann hat dann jemand erstmalig die durchkreuzt? Kommen wir gleich. Gut. Immerhin wird Shackleton heute regelmäßig von irgendwelchen Coaches als tolles Beispiel für irgendwelche Management-Prinzipien und so immer wieder hergenommen. Also ja. immerhin da lebt er weiter. Doc Slaughter-Approach. Das Zehn-Los-Prinzip. In irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen lebt er weiter. Es gab, und ist das nicht das Wichtigste, Udo? Oh, es gab Orden, es gab Kometen, es gab Wachsfiguren, Gedichte, alles zu seinen Ehren, das volle Programm. Spare ich euch. Die Durchquerung Südgeorgiens erstmal wird nach Shackleton, das finde ich bemerkenswert, nur noch ein einziges Mal überhaupt versucht. Weil so blöd ist niemand. Ja. 1955 von top ausgerüsteten Bergsteigern mit unglaublich großer Erfahrung, die echt alles dabei haben, ja. Und kamen 2 Meter weit alle sofort tot. Sie beschreiben es als unglaubliche Strapaze. Dass Shackleton und 2 seiner Matrosen das nur mit 15 Meter Seil und einem Zimmermannsbeil geschafft haben, ist einfach bemerkenswert. Also, ja. Ich habe hier noch eine Karte, das hilft euch jetzt wenig. Die werde ich euch jetzt vorlesen. Die Durchquerung der Antarktis soll nach Shackletons Scheitern für 43 Jahre unversucht bleiben. Erst im Jahr 1957-58 bringt eine Expedition unter Sir Edmund Hillary, den kennen wir, ja, der, und Dr. Vivian E. Fuchs, Spitzname Bunny. Und dann ist es ein Mann. Oh, okay, das macht es nicht besser. Die bringen zu Ende, was Ernest angefangen hat. Mit geheizten Kettenfahrzeugen, mit Funkgeräten, mit Aufklärungsflugzeugen, und selbst die brauchen 4 Monate. Aber der Hillary hat es mal nebenbei noch gemacht, ja, oder? Ja. Das ist ja mal auch ganz schön badass. Warum? Weil, also sind wir mal ehrlich, selbst mit dem ganzen Equipment ist das ja schon immer noch mega hart, widerlich, oder? Ja. Das, aber wir haben ja auch beim Everest schon festgestellt, dass selbst wenn du dich in so eine Expedition einkaufst, du halt da auch trotzdem noch verrecken kannst unterwegs. Ja, relativ problemlos. Mit Recht. Warum das Thema jetzt? Weil dieses Schiff, ich habe es ja vorhin schon erzählt, wurde vor kurzem gefunden. Das liegt 3000 Meter tief unterm Eis, 6,5 Kilometer von der Stelle entfernt, die Worsley als letzten bekannten Punkt notiert hat. Also, aber wir auch, also ich bin trotzdem immer beeindruckt, wie unter solchen Bedingungen immer noch die Leute fähig sind zu navigieren und auch ihren Standort zu bestimmen. Abartig, ja. Also das ist krass. Dieser Navigator, das wird in diesem Buch auch echt oft betont, der hat Unmenschliches geleistet. Ja. Das mit den Methoden und Mitteln, die er zur Verfügung hatte, also die haben teilweise echt mit Streichhölzern in Riesenwellengang versucht, irgendwie Kompass abzulesen und so. Es ist eine unglaubliche Leistung, aber nicht nur von ihm, aber er hatte halt eine besondere Aufgabe in dem Ganzen. Also dieses Wrack, das wurde jetzt tatsächlich neulich von Unterwasserdrohnen halt entdeckt und fotografiert. Es hat einen erstaunlich guten Zustand für ein Wrack und es wird nicht gehoben werden, sondern es bleibt als historische Stätte geschützt durch den Arktisvertrag liegen, wo es ist. Ja, ist auch nicht so, dass da so viele Leute hingehen und das jetzt potenziell belästigen. Und wie kämst du denn da, oder wie könnte man denn sowas rausziehen? Also ich habe jetzt auch überlegt, ne, warum. Ich glaube, Elon Musk alles zu. Warum lässt man sowas liegen? Naja, damit Taucher da irgendwie vielleicht. Ja, in der Arktis. Da taucht ja keiner so. Also das habe ich auch nicht ganz. Guten alten Arktis-Taucher. Wir wollten auch immer einen Ausflug machen. Ja, unbedingt. Also, ja. Ich war wirklich hellauf begeistert ob dieser Geschichte. Und es ist schade, dass ich jetzt ein bisschen schnell durchgehuscht bin. Aber es ist tatsächlich die größte Leistung unserer bisherigen. Naja, wie bemisst du sowas? Aber jetzt mal ganz ehrlich, und das habt ihr ja auch als genau den Punkt erkannt, dass ein Mann es schafft, ich glaube 635 Tage im Eis waren sie, mehr oder weniger. Also bevor sie da. Ich glaube, das ist gemessen von Südgeorgien bis Südgeorgien, waren sie irgendwie 2 Jahre unterwegs. Und dass der es schafft, dass da die sich nicht an die Gurgel gehen, dass da keiner verreckt. Oh ja. Ich habe gewonnen, gell? Ja, ja, ja, ja, ja. Also das ist die wirklich unglaubliche Leistung. Nicht, dass dann am Ende einer noch irgendwie überlebt hat, um die Story zu erzählen, mhm. ja, und irgendwie da durchgekommen ist, sondern dass keiner unterwegs verreckt ist, dass keiner unterwegs einem anderen. Ja gut, aber das ist ja auch reines Glück. An also die Gurgel gesprungen ist. Also auch einfach mega Glück. Oh ja. Ja, ja, klar. Ja gut, auf der anderen Seite auch mega Pech, in welcher Situation sie da waren. Ja gut, da könnte man natürlich sagen, selbst schuld so, ne, das Risiko naja. War einfach auch groß, aber die hatten wirklich viel Schwein an vielen Stellen. Und viel Hund. Mhm. Und viel Hund. Und viel Robbe. Und viel Blubber. Und viel Pinguin. Ich muss kurz sagen, die können der Welt dankbar sein. Blub, blub, blub, blub. Ich werde so krass mein Bett heute Abend appreciaten, das kann man gar nicht in Worte fassen. Aber weißt du, was wir appreciaten können und in Worte fassen? Das ist die Dankbarkeit unseren Leuten, die uns was Gutes zukommen haben lassen. Und das sind diesmal unter anderem Anne B., Benedikt, Benjamin, Bernhard, Bertram, Christian, Christoph, Dagmar, Dirk, Dominik, Doreen, Margit, Fabian, Felix, Gero, Gianna, Harald, Henning S., Henning T., Jens, Jim, Jörg, mit P am Ende, also Jörg P., Jörg D., Kai, Katja, Laura, Jörg P. am Ende. Ja, ja, im nächsten Namen dann. Ja, muss ich jetzt echt drüber nachdenken. Lena, Mark, Marco P., Marco S., Markus, Maria A., Mario, Markus P., Monika, Miriam, Nathalie, vielleicht sollten Niklas, wir die Vornamen unserer Helden, unsere Geschichten auch noch mit aufnehmen, denen oh, bin ich ja. auch dankbar. Das stimmt. Paul, Sebastian, Sibylla, Steffen, Sven, Thomas, Thorsten H., Thorsten Z., Timo, Timothy, Tino, Tobias B., Tobias J., Tobias M., Ulrike, Vanessa und Victoria. Juhu. Eine Geschichte, die es definitiv wert war, erzählt zu werden. Vielen Dank, Jürgen. Wahnsinn. Vor allen Dingen, also muss ich mal sagen, dass unsere Eisverkäufer vom letzten Mal im Vergleich jetzt ordentlich abkacken. Ja. So, das ist, das die war, einen haben es verkauft, die anderen haben drin rumgesiegelt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwie noch eine Geschichte hinterher schiebe mit noch mehr Eis. Aber ja, das stimmt natürlich. Nee, ist das deine Cornetto-Trilogie? Oh, was kommt als drittes? Was kommt als nächstes? Oh, ich bin gespannt. Das wäre schön. Das wäre so doof. So, guter Zeitpunkt. Jetzt hat sich meine Uhr abgeschalten. Ja. Die hat keinen Bock mehr. Na dann. Ciao. Gute Nacht, Josh. Boah, ich bin jetzt auch fertig, ey. Wir müssen das nächste Mal das Licht anlassen. Oh ja, das hat viel ausgemacht. Ja, ja. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Boop. Boop. 11. Mai, Geburtstag, ihr wisst schon. Mit schon Ausflug? Noch nichts geplant. Oder Eis. Ich bin deswegen überlegen, was ich mache. Ist kein Runde das Mal, aber. Aber was steht zur Auswahl? Viel Eis, viel eher? Ja, viel Eis auf jeden Fall. Oh, das ist eine gute Idee. Oder gehen wir tauchen? Mmh. Oh, mir tun jetzt echt die Ohren weh. Ey. Seit ich diese Brille habe, komme ich nicht mehr so gut mit diesen Kopfhörern klar. Mmh. Na dann. Ich soll schöne Grüße von der Steffi sagen. Von der Steffi? Ja. Sie hat geschrieben Grüße. Wahrscheinlich wird sie kotzen, wenn ich es tatsächlich ausrichte. Na dann, Grüße zurück. Und wie immer, gute Nacht, Josh. Bestes Ende. Kennt man doch. Ach, die Steffi. Ja. Die. Welches? Die du. Die du kennst und die andere auch kennst. Auf die du einen Crush hattest in unserer Computerzeit. Hä? Gab es da eine Steffi, auf die einen Crush hatte? Doch, wir hatten mal eine Empfangsdame bei Computec. Die war mal irgendwie nur ein paar Monate da. Die war so unvorstellbar schön. Was? Die ist aber irgendwie Eva oder so. Erinnerst du dich noch? Ach, die, wo du, ah ja, die hat er, da hat er wirklich, auf die hat er wirklich einen Crush. Und für mehr schmutzige Details folgen Sie uns auf Patreon. Muss man denn immer gleich ein schmutziges Detail? Nein, ach, das ist von nur Quatsch. Ich habe vor allem eine andere Empfangsdame in Erinnerung. Aber welche Steffi meinst du denn? Jürgens Grinsen ist unglaublich. Du erfindest Steffi. Nein. Du wirst gleich sagen, oh mein Gott. Okay, gut, er will mich wahrscheinlich ärgern. Ja. Wie so oft. Aber ich wollte gerade noch über diese andere Empfangsdame sprechen. Kannst du dich an die noch erinnern, die mal versehentlich eine Mail an alle geschickt hat? Was hat die da geschickt? Die wollte eine Mail beantworten an alle und was soll ich sagen, also, Mails schreiben war nicht ihre größte Stärke. Was man ihr zugutehalten muss, ist, sie wollte sich Hilfe holen. Sie wollte an eine Kollegin schreiben und stand dann irgendwie, kannst du mir bitte helfen beim Formulieren der Mail? Hat aber das versehentlich an alle geschickt und dann war irgendwie so ein ganz absurder, verstümmelter, vergewaltigter Absatz mit ganz wirren Gedanken und das wollte die offensichtlich, hat sie gemerkt, okay, ich komme hier nicht weiter und wollte sich Hilfe holen und hat dann aber versehentlich ans ganze Haus geschickt. Mhm. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für viele. Unser CEO hat neulich auch eine Mail an alle geschickt, die nicht an alle hätte gehen sollen. Das war auch ein Spaß, aber es war gerade noch so, dass es in Ordnung war. Die Geschichte mit den Kondomen habe ich schon mal erzählt, oder? Ich könnte jetzt auch noch was mit an alle schicken. Das müsste ich aber, glaube ich, off the record erzählen. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form actionable wäre. Ich nehme jetzt auf für die 8-Terrasse. Oh ja. Exclusive Content. Nee, ich kann noch erzählen, dass am Anfang vom Studium irgendjemand an alle geschrieben hat, so ein, ja, wenn jemand doch ein Buch braucht hier zum Studienbeginn, ich habe da eins über. Und aus nicht erfindlichen Gründen war diese Mailingliste, also diese alle at Studium an der ganzen Georg-Simon-Ohm-Hochschule, ja, die war halt irgendwie offen für alle. Und dann haben halt, aber das Schlimme war nicht die erste Mail, die kam, sondern alle Leute, die anfangen drauf zu schreiben, ein, hör jetzt mal auf, dahin zu schreiben. Das waren nämlich immer mehr. Und dann haben Leute auf die Mails, hör auf, dahin zu schreiben, geantwortet mit, hör halt auf, das zu machen. Ich kenne diese Ketten, ja. Irgend so ein armer PR-Manager von irgendeiner Spieleklitsche, er hat mal eine ganze Branche einen Nachmittag lahmgelegt. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, das weiß ich noch. Da hat auch einer mal eine Mailingliste eben nicht an undisclosed recipients, sondern Plaintext an alle. Ups. Und dann ging's rund. Und es war halt aber wirklich an Fachmagazine, Spieleentwickler, die komplette deutsche Spielebranche war involviert in diese Mailkette und es ging den ganzen Nachmittag hin und her. Ich kann mich auch an bei Computer gab es auch immer Bullshit, also nur intern. Und damals gab es ja noch kein Slack oder kein Teams oder sonst wie. So. Und ich kann mich erinnern, dass es da mal rumging. Und Jo Hesse, der hatte auch einige Berühmtheit, dass der mal völlig zerstört war, weil einer von uns hat es völlig übertrieben und hat so ein softpornografisches Bild von einer nackten alten Frau man geschickt, so in der Kulmination. Und ich weiß, das hat ihn völlig ausgenutzt. Was? Keine Ahnung. Nee, es waren halt, einer hat sich mehr eingeafft als der andere und dann ist halt irgendwann. Da hier wurden teilweise Bild rumgegangen echt schlimme Sachen rumgeschickt. Das war echt schlimm. Ja. Ja. Aber dieses Internet ist nicht besser geworden seitdem. Nee. Wir müssen mal zum Schwarzlichtgolf vom Phil. Stimmt, da haben wir noch Karten. Ja. Ich glaube, die sind abgelaufen. Meinst du? Ehemaliger Layouter hat irgendwo bei Bochum jetzt Schwarzlichtgolf. Ja, das hast du mal erwähnt im Podcast. Ich war in Nürnberg mal beim Schwarzlicht-Minigolf. Das hat mich dann aber nicht. Ich war da mit der Arbeitsgruppe mal und ich habe so übelst abgehaust. Ich habe irgendwie von den ersten 10 Löchern habe ich irgendwie, also ich, I kid you noch, ich glaube, ich hatte 7-mal Hole in One. Wow! Es war wirklich, ich war auf so einem krassen Streak drauf. Das war echt der Wahnsinn. Ich habe meine Tochter und meinen Neffen abgezockt. Ja. Ich habe zuletzt verloren beim Minigolf. Meine Tochter muss sie irgendwo. Muss man mal auf Stopp drücken, weil das muss ich nämlich jetzt noch erzählen und das möchte ich nicht auf Tonband wissen. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.